Jeder hat ein Messer. Es kann genau das sein, was du dir wünschst, dass es ist. Eine Nadel, eine Ehefrau oder etwas, das du einfach nicht sehen kannst. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Abends, rätselhaft, rätselhaft. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch am Welt-Backup-Tag. Ja, am besten alles Backupen, zweimal, dreimal, viermal Live-Backups oder turnusmäßige Backup im Garten vergraben, auf USB-Sticks und auf Steintafel einritzen am besten, damit nichts kaputt geht. Backups, Backups, Backups. Ich hoffe, ihr habt alle eure Backups gemacht. Wenn nicht, dann könnt ihr das ja während der Sendung laufen lassen. Klein, nur, dauert ja auch ein paar Stündchen bei den meisten. Ne? Es ist kein Backup, wenn man nach dem Backup das Original löscht. Dann geht's Das ist auch bergab. ganz wichtig. Das ist was anderes. Ja. Ist doch heutzutage eh alles Copy-Paste. Wie heißt das dann? Ist das denn, wenn das kein Backup ist, was ist das dann? Das ist ein Kopiervorgang. Wenn du es von einem zum Ist anderen verschieden, das ist ein kopierst, Schieben her, dann ne? löscht du es. Ja gut, ich meine legale Sicherheitskopien von euren Datenträgern. Ne? Das gibt es ja auch weiterhin noch. Sieben Also, Stück, Freunde. wer hat denn heute noch Datenträger außer alten Wollte Männern gerade wie sagen, mir? Daten was? Datentragende, Verzeihung, ja, hast du recht. Datenträgerin. Datenlinksträger. Datierende tragen, ne? Tja, Ich habe tja. gerade wieder einen benutzt. Ich habe zu Ostern den beliebten Osterfilm Stirb langsam 2 geguckt. Den wollte ich lange mal wieder sehen. Okay, habe ich vor Weihnachten mal wieder gesehen. Fand ich aber nicht so gut. Echt? Ich mag Ja. den. Ich mag den sehr. Weiß nicht, war ich im richtigen Alter, als er im Kino war oder so. War sehr nostalgisch und ich mag halt die Figuren auch. Der ist so richtig schön. Also der ist wirklich so wie ein Comic im Endeffekt. Ja? Die bösen Militärs. Wie sie dann diese Operation da aufmachen. Ich fand den gut. Mir hat er Spaß gemacht. Ja. Tja, und Sammlerstücke im Schrank sind natürlich auch wunderbar. Genau. Aber was der Film nicht geschafft hat, ist mich in Rechtsextremismus zu zwingen. Das können nur interaktive Medien. Also wenn der Film einen Chatkanal hätte, wären da wahrscheinlich auch Rechtsextremisten, die mich in irgendeiner Weise in den Rechtsextremismus zwingen wollen. Das Narrativ habe ich doch irgendwo schon 30.000 Mal gehört. Deswegen sparen wir uns auch 90% der NDR, WDR, ich kann es nicht lesen, es ist so MDR, klein. Mitteldeutsch. MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, der Mitteldeutschen Rundfunk-Doku, so missbrauchen rechtsextreme Spiele und Gaming-Plattformen von Exactly. Ja, woraufhin ich fragen würde, Sources, aber ja. Genau, wir ersparen euch 90% und schauen uns nur das Fazit an. Wir verkürzen das Ganze, das Leiden ein wenig. Wir haben gesehen, das Thema Gaming ist vielschichtig. Auf der einen Seite wollen Menschen spielen, als Ablenkung oder um etwas zu lernen. Auf der anderen Seite verbreiten Rechtsextreme Hass und Hetze darüber. Aus der Sicht von Das finde ich gleich schon Extremismus-Expertin geil. Prim. Also, es gibt nur diese Perspektiven. Ne? Also, man kann sich von was ablenken, man kann was lernen oder Rechtsextreme verbreiten ihre Ideologie. Ja, es ist doch Das schon sind die wieder drei. das Das ist Anita die drei. Sarkeesian-Prinzip. Sag drei richtige Sachen und dann eine Lüge. Und dann soll das für die Leute so wirken, als wäre das genauso eine richtige Sache, so eine offensichtliche Sache wie das andere auch. Ja, wie man hier auch sieht, sind sie mit Mick Prinz, den kennen wir ja auch schon vom Republika-Beitrag und so, kein Pixel den Faschisten, Amadeo-Antonio-Stiftung. Der hat ja auch diesen Amadeo-Antonio-Artikel da geschrieben gehabt über diese Shoyoka-Thematik, wo er das im Zusammenhang mit Gamergate gebracht hat, bevor das dann Netzpolitik nochmal gemacht hat. Und die sind mit dem hier irgendwie filmen gegangen im Holocaust-Mahnmal. Was auch immer. Also, Haben Sie da ein Spiel produziert oder warum? ja, es geht in dem Beitrag auch um dieses, was immer kommt. Live in Dark Times oder so. Dieses deutsche Spiel, wo man irgendwie im Untergrund in der Nazi-Diktatur. Also, ja, das ist halt dieses, das reichen sie jetzt seit 5 Jahren herum. Ich glaube, das hat sich nicht so richtig großartig verkauft. Dafür Dazu kaufen die passt. Bildungseinrichtungen das jetzt, weil das ja, bildend ist. Wir haben ja auch so einen Ausschnitt, wo die Kinder das irgendwie spielen, einen Tag lang. Und das war bestimmt nicht so, dass die Kinder sich gefreut haben, dass sie mal einen Tag lang was anderes machen müssen als Unterricht. Nein, nein. Das ist so, weil das so unglaublich viel bringt, ne? So pädagogisch und so. Also am besten den Leuten mit der Keule eins überziehen. Da lernen die am besten. Dazu passt die Schlagzeile. Da habe ich jetzt keinen Beitrag zu eingereicht, aber man kann das als Info mitnehmen. Steam hat das neue Spiel der Heimat-Defender-Entwickler in Deutschland von der Liste genommen, also delistet. Also es ist nicht mehr in Deutschland käuflich zu erwerben, im Rest der Welt schon. Da ist, also bis auf diese Meldung ist noch nicht so viel passiert, deswegen vielleicht. Das klingt aber nach einer Intervention, oder? Ja, ich denke, das könnten halt so Leute wie Mick Prinz hier oder Kein Pixel den Flötisten oder wie die da heißen, gewesen sein, die da den Anstoß gegeben haben. Steam hat gesagt, sie prüfen momentan, ob das halt wirklich Regeln widerspricht, was auch wieder darauf hinweist, dass jemand da halt ganz schlimm Terz gemacht hat und Steam sich gezwungen gesehen hat, jetzt zu sagen, okay, bevor wir Gesetze in Deutschland verletzen, schauen wir uns das Spiel mal genauer an. Ja, aber ich hier wette, das ist jemand aus dem Dunstkreis. So. Hier in diesem Beitrag ist es ja lustigerweise so, dass sie sich darüber beschweren, dass ihr pädagogisch wertvolles Spiel von Steam in Deutschland gesperrt wurde. Das ist ja so nach dem Motto, ja, warum denn? Wieso denn? Ja, weil da Hakenkreuze drin sind. Ja, aber dann müssen wir da jetzt erst noch hin und euch das beweisen oder was? Wo doch sonst ihr Narrativ immer ist, dass die alles zulassen und alles geil finden und vollkommen egal, was irgendwie passiert und verdienen wir ja Geld mit, das ist ja sonst immer das Narrativ. Oh ja, hier die Rechten kommen alle und die Plattform tun nichts, weil ja, was bringt's denn auch? Und dann haben sie dieses andere Ding da irgendwie dieses, ich kenne das auch nur aus solchen Dokus hier, dieses, wie heißt das, irgendwas mit Bricks oder so? Roblox. Roblox, ja, irgendwie so ähnlich, genau. Hatte ich noch nie gehört, bis es halt immer heißt, dass da irgendwelche Rechten irgendwas nachbauen. Ja, aber das verdient unglaublich viel Geld, Chris, ne? Also unsagbar viel Geld, das Roblox. Das ist ja so eine Sandbox, wo Leute dann ihre eigenen Spiele drin bauen können. Und das verdient richtig, richtig Asche. Ja. Okay, jetzt wirklich? Oder? Ja, nee, okay. Roblox ist ein richtig, also das ist halt viel, viel jüngere, ja? Also Leute, Kinder vor allem. Aber halt, die zeigen doch hier diesen Ausschnitt aus dem Spiel, wo du irgendwie napoleonische Kriege mit verschiedenen Klassen nachspielst. So. Okay. Also du kannst da drin halt so Battlefield-Klone bauen oder Jump'n'Runs oder irgendwas. Und das lebt halt davon, dass immer wieder Leute was bauen. Und da gibt es natürlich dann auch erfolgreiche Creator, wo die Leute da Geld für bezahlen, dass sie das neue Spiel spielen dürfen und für Skins und was weiß ich. Das verdient eine Unsumme Kohle. Ja, und das ist nicht so klein. Meinung, also, dass es unglaublich schlimm ist, dass da einer irgendwie die Synagoge von Halle da irgendwie nachgebaut hat, was natürlich auch bescheuert ist, aber das radikalisiert ja niemanden. Also das ist eine Sandbox. Ich meine, das ist, die Leute haben damals Columbine schon in Counter-Strike nachgebaut, ja, und solche Sachen. Also es wird immer diesen Bescheuerten geben, der das macht. Egal, wo du eine Sandbox hinstellst, du wirst jemanden finden, der ein Hakenkreuz irgendwie malt mit irgendwas. Das passiert. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, aber hier soll das natürlich irgendwas aufdecken, nämlich dass Ideologie verbreitet wird. Ja, klar. Verbreitet sich die denn auch? Über so eine Art überhaupt? Mann. Ja, nee. Fragwürdig, fragwürdig, ne? Mhm. Also wenn man es nicht vorher schon weiß, was das alles bedeutet, dann weiß man es halt nicht. In Doom gab es ein Level, das sie auch irgendwann geändert haben, in dem der Grundriss in der Karte ein Hakenkreuz war. John Romero, John Carmack, das sind keine Nazis. Also, und das ist einfach Was willst du mit so Leuten reden? Die haben doch von Spielen keine Ahnung. Oder von Spielegeschichte. Ja, die müssen sich auch ihren Lebensunterhalt durch diesen Quatsch verdienen, ne? Also sie haben Herrn Prinz hier drin von der Amadeo-Antonio-Stiftung wird auch gesagt und dann haben sie noch den Kramer da drin. Den Stiftungsrat von der Amadeo-Antonio-Stiftung, das wird nicht gesagt. Und das sind dann die zwei Fürsprecher für die Sache, wo das Publikum nicht erfährt, dass die im Endeffekt von vornherein schon vom gleichen her ticken. Also sind nicht zwei voneinander unabhängige Stimmen, die das irgendwie dann bestätigen, das eine, was der andere sagt und so. Und der eine ist Verfassungsschutzchef, mit anderen Worten, ja, der kennt sich ja wohl aus. Der weiß ja wohl, was ist. Der ist ja schließlich Verfassungsschutzchef, ja, von den Linken regierten Thüringen. Also. Ja, das stimmt, der Kramer stimmt gerne und bereut, ne? Aber das kann man hier nicht investigativ investigieren. Das ist zu kompliziert. Ja, war noch irgendwas? Nee, ich dachte, wir schauen uns vielleicht das Fazit halt einfach an. Noch weiter, ja. Okay. Uns muss auch die Politik etwas dagegen tun. Ja, ah, die Politik. Ja, das ist natürlich auch klar, ja. Weil wir haben ja gerade herausgearbeitet, das ist ein schwieriges Problem, ne? Plattformen werden immer noch so ein bisschen als so etwas Exotisches, weit weg Seines betrachtet, wo es ja sozusagen nur um Games geht und gar nicht um die Interaktion zwischen Spielenden. Wir sehen, es wird wahnsinnig viel interagiert zwischen den Spielenden. Das heißt, die Politik sollte auch ein Blick darauf werfen. Ja, und 99% sind Vorsicht, links, da oben ist einer, baller auf den, fahr mal aus dem Weg, hüpf darüber. Ey, kein friendly fire. Ja, all dieser Scheiß. Und dann kommt einer und sagt dann, was weiß ich, wie geil oder irgend sowas. Und dann denken sich 10 Leute in dem Chat, wow. Wow, ja, stimmt. Ja. Das war ja eine coole Parole damals. Ja. Oder wie soll das funktionieren, Mick? Diese bescheuerte Mütze, ey. Hipster sind so letztes Jahrtausend fast schon. Ja, das soll es wahrscheinlich auch sein. Arbeiterklasse hier, ne? Ja, Revolution. Ja, klar. Alles wegen der Glatze, die anwächst. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, und natürlich wird wie immer ausgespart, dass es alle anderen Formen von Extremismus natürlich auch gibt. Ne? Das hat man ja beim letzten Mal ja schon geguckt, wo sie damit angefangen haben mit ihrem Steam-Kram. Die Gruppe hier von Grauen Wölfen gibt es auch alle möglichen Stream-Gruppen. Über die wird natürlich nicht gesprochen. Und es lässt auch wie immer das große Bild aus, dass alle Medien, alle, restlos alle Medien seit dem Buchdruck, ach Quatsch, seit der Hieroglyphenschrift für Propaganda von Extremisten missbraucht worden sind. Immer. Ja, immer. Jedes Medium wird so missbraucht. Bücher wollen sie ja auch weghaben, von daher. Eben, ja, deswegen ist ja... Das ist ja konsequent. Das heißt, eigentlich wollen sie halt nicht nur Videogames, sondern sie wollen alles zurückfahren und unsere Auswahl in allem beschränken auf das, was sie für... Ein Freund hat mich die Woche angerufen, hat mir erzählt, dass seine Frau ausgerastet ist, weil vor dem Asterix-Film ein Disclaimer war, dass der irgendwie, also Asterix, hier Operation Hinkelstein, der alte Stereotype mitbringt. Ja, Stereotype, der ganze Scheiß. Und die ist richtig sauer geworden und ich freue mich über solche Nachrichten von Freunden. Tja, ich frage mich gerade, welche Stereotype? Gegen Römer oder wie? Der Schwarze. Aber haben die doch so wahrscheinlich der schwarze Pirat könnte drin sein. Ich habe den Film damals ungefähr 100 Mal teilweise gesehen, weil ich zu der Zeit in Frankfurt im Bambi, Gott habe es selig, da ist jetzt ein Buchladen drin, habe ich Karten abgerissen für den Film und Eis verkauft. Könnt ihr euch das doch vorstellen? Ich musste mit so einem Bauchladen, hey, ja, was? Ja, dreimal Konfekt. Eiskonfekt? Ja. Das und ich habe ungefähr 100 Mal Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gesehen. Das hat dich radikalisiert, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, los, Mick Prinz, setz deine Mütze auf, Indiana Jones. Wingu sagt, der Seher aus dem Film soll angeblich eine antisemitische Karikatur sein. Ja, wie kann man denn so doof sein? Also nicht du, Wingu, aber... Ach Gott, ja. Nee, wer Asterix anpackt, der hat bei mir einfach auch verloren, weil es gibt eigentlich nichts Positiveres, was ich einem Kind in die Hand drücken will, das sich auch nur 5 Minuten für Geschichte interessiert. Eine Rundreise durch die Antike. Hat bei mir auch funktioniert. Ja, ich meine, das ist halt so ein gezeichneter Film und den nimmt man natürlich für voll, ne? Also alles, was ich da drin sehe, ist die reine Wirklichkeit, würde ich sagen. Ja, in meinem Wald hier in der Nähe gibt es auch immer wieder Feuer und dann kommen die kleinen Rehe raus und müssen dann alleine sich durchschlagen. Aber dabei interagiert man ja auch nicht damit. Also. Und das macht ja den ganzen Unterschied, wie wir ja auch mal wissen. So schlimm, dann hätte man am Ende womöglich noch braune Rehe. Wenn man mit denen interagieren würde. Ja. Ach, Mick Prinz. Das ist auf die Gaming-Plattform und sollten wir vielleicht auch Gesetze gegen Hass im Netz, Gesetze, die beispielsweise auf strafrechtlich relevante Inhalte eingehen, auch auf Gaming-Plattformen anwenden. Im Gespräch mit Kollegen. Wir haben es selber festgestellt, dass das alles schon lange so ist. Eben, also. Und dann das wieder angemerkt, weil es ja jetzt dem guten Spiel dann nicht zugute gekommen ist. Aber trotzdem merkt man das nicht, dass eventuell solche Bestrebungen, die man da hat, sich vielleicht auch auf die Sachen auswirken könnten, die man für richtig erachtet. Ne? Das sieht man wieder nicht, obwohl man es hier eigentlich festgestellt hat. Aber man will es halt trotzdem so haben, weil natürlich die Lösung des Ganzen ist natürlich, ja, der richtige Politkommissar wird da natürlich hingesetzt. Und dann läuft das ja auch. Und das wollen sie ja haben im Endeffekt. Die Leute, die geschult sind in ihrer Ideologie, die sollen das alles klären. Nicht die Plattformen, nicht die Polizei oder so, es sei denn, die ist auch geschult mit dem richtigen Politkommissar, dann geht das schon. Ja, ist ja trotzdem kurzfristig irgendwie gedacht, weil irgendwann wechselt der, dreht sich der Wind oder so und dann sind die anderen dran und dann kann man die ganzen Prinzipien, die ganzen Gesetze, die dann vorhanden sind, eben nutzen. Ne? Und auch diese Beispiele, die sie da hatten aus ihrem pädagogisch wertvollen Spiel, da habe ich mir auch teilweise gedacht, so ja, und die Leute lernen dann da irgendwie, dass sie einschreiten sollen, wenn die Leute ausgegrenzt werden und so. Aber das ist nur richtig, wenn das von den Nazis passiert, oder wie? Ansonsten ist es Anti-Vogue und genauso schlimm wie alles andere auch, oder was? Oder rassistisch, oder weiß ich nicht wie was. Das seht ihr ja auch nicht, dieses Problem, dass das nicht nur in diese eine Richtung geht. Aber nee, das als Zivilcourage und das lernen die Leute dann damit. Ja, man muss schon ziemlich doll beide Augen zudrücken, um das nicht zu sehen. Ne? Also das finde ich auch so ein bisschen komisch an den Leuten, dass sie so bereitwillig irgendwie diese Sachen weitertragen, obwohl sie wissen, dass es nicht echt ist, nicht vollständig ist. Money. Ja, genau. Aber es ist die Bereitwilligkeit dazu schon sehr groß, finde ich. Also auch bei Journalisten und so weiter. Allgemein auffällig. Mhm. Ja, ich meine, die rennen da durchs Holocaust-Mahnmal und denken sich dann so, ja, das ist ja wohl klar, dass wir hier die Guten sind. Weil wir sind ja schließlich dagegen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ziemlich jeder gegen wäre, ne? Ja, ist nicht jeder dagegen, aber die allermeisten sind ja dagegen. Ja, eben. Ja. Er steht jetzt hier draußen so vor dieser Mauer und beklagt wahrscheinlich das Gatekeeping, nämlich, weil er nicht rein darf in die Spiele. Weil er Kolleginnen und Kollegen, erlebe ich immer wieder, dass das überhaupt noch kein Thema ist, dass die ganze Frage von Online-Gaming, von Streaming, von Plattformen bei vielen überhaupt nicht hinterlegt ist an Wissen. Und ich glaube, es gehört auch für politisch Handeln dazu, sich da einen eigenen Kenntnisstand zu... Er ist irgend so ein grüner Kommunalpolitiker, glaube ich. Ne? Hast du den Verzerrer eingeschaltet? Nee, eigentlich nicht. Der klingt so gut. Bist du wieder Helge? Mann. Ja, natürlich, die Politik muss überall rein. Die muss, ist fast so, als ob das Private politisch wäre, weil das ist auch das Fantastische per se politisch. Ja, nee, genau. Nicht nur, dass es irgendwie verlogen ist und zum eigenen Vorteil, sondern es versucht dann auch noch den anderen irgendwelche Gesetze und Verbote aufs Auge zu drücken. Damit man da irgendwie einen erfolgreichen Abschluss für seine Arbeit um die eigene Existenz. Das ist richtig, ey. Um die eigene Existenz zu sichern, möchte man andere Leute einschränken und sieht überall Probleme, damit man noch länger und noch mehr und noch intensiver den Leuten in die Köpfe scheißen darf. Weil das ist doch hier, ich meine, wie groß ist die Plattform hier? Wenn du da guckst, wie groß ist der MDR, wenn du das mit dem deutschen Steam vergleichst, wie groß ist der? Vergiss es einfach. Zu erarbeiten. Fest steht, Spiele sind ein Milliardengeschäft. Und wer will schon Kunden vergraulen, indem er sich einmischt in die vermeintlich freie Meinungsäußerung? Na, alle natürlich. Für das neue Publikum, dachte ich. Die vermeintlich freie Meinungsäußerung. Dann bleiben ja die da, die vorher da weggelaufen sind vor den bösen Äußerungen. Ja, da muss es eigentlich besser werden dann. Ja, jetzt soll ja jeder im Kopf haben, dass es bei diesen ganzen Sachen ja nur um das Hakenkreuz geht. Und das Größte, was sie sich jetzt vorstellen können. Aber das ist ja natürlich alles andere auch verkehrt finden, Sexismus und weiß der Teufel nicht was alles. Das hängt ja für die alles zusammen. Vermeintliche Meinungsfreiheit. Mhm. Wie kommt man als Journalist auf so einen Scheiß? Und was ist das? Ist das analog der RAF? Verhandlungsplakate jetzt so ein Steam-Verhandlungsplakat? Haben sie da ihre 30 meistgesuchten rechten Extremisten drauf oder was? Alter Schwede. Ja, dieses Mal behaupten sie auch, dass sich die Leute da alle irgendwie irgendwas mit Hitler nennen würden. Beim letzten Mal haben sie ja noch von Breivik gesprochen und haben sich dann schön blamiert, weil die Leute herausgefunden haben, dass das natürlich ein geläufiger Name ist. Hm. Und nicht die Leute sich so nennen, um dem Attentäter da nachzueifern. Und diesmal haben sie, jeder Zehnte heißt so oder was, ja. Diesmal haben sie es lieber direkt weggelassen, da irgendwelche Beispiele für zu liefern. Ja, aber ich meine, Hitler ist ein Markenname in vielen Ländern auf der Welt. Gibt doch immer wieder die Bilder von Hitler-Café und Hitler-Dingens und, ja. Und gerade in den arabischen Ländern ist es ein Name, der auch vielleicht zieht, oder? Weiß ich ja nicht. In Südamerika gab es mal so einen Bürgermeisterwahlkampf, habe ich schon gelesen, da haben Hitler und Stalin sind dagegen dann angetreten. Und es gibt doch diesen schwarzen Politiker irgendwo, der auch den Namen und Nachname einer deutschen Diktatorenperson teilt. Also, da würde ich gerne mal gucken, wo kommen die Accounts her, sind das deutsche Accounts und fallen die noch weiter auf, solche Sachen, aber das kriegen wir halt nicht in der Doku von denen. Gefordert sind die Plattformen. Im Zeitalter von Algorithmen, von KI und so, könnten sie natürlich da schneller und besser reagieren. Und könnten sie natürlich, ne? Könnten sie natürlich ganz super, ja. Und dann beschweren wir uns wieder darüber, dass unsere Scheiße weggesperrt wird. Aber die könnten ganz super reagieren, ja. Das können die natürlich. Ja, es klang jetzt nicht so, als wenn sie das wirklich genau wüssten. Und wenn wir rechtsextreme Spiele oder Formate hochladen, dann gehört es selbstverständlich dazu, dass man dann genauer hinschaut, was ist wirklich künstlerische Freiheit und was ist schon irgendwie menschenverachtend und wo werden auch Menschenrechte verletzt. Ah, wie anmaßend, so zu entscheiden zu wollen. Ne? Was ist wirklich künstlerische Freiheit? Ja, wo werden Menschenrechte verletzt? Da muss ich direkt an den Pinkelchristus denken. Frau Roth, vielleicht weißt du das ja mit ihrer komischen, wie hieß das denn nochmal? Dokumenta. Die weiß das auch nicht so genau, wo der Unterschied ist. Ne? Ja, ich meine, da gibt's doch andauernd irgendwelche Kontroversen über Sachen, was manche Leute als Kunst erachten, wo man drüber nachdenkt, über irgendwelche gesellschaftlichen Dinge und andere Leute finden es furchtbar. Ja, aber das führt uns ja auch wieder dahin, dass wir halt zwei Künste haben. Die eine, die genehm ist und die andere, die man früher als entartet bezeichnet hat. Und ist das der Weg, den der Westen nehmen will, ja? Ist das der Weg? Ja, aber diesmal wissen wir das ja. Die wussten das ja früher nicht. Jetzt ist das doch die linke Ideologie. Die weiß doch genau, was sie tut. Die holt die KI und das geht dann schon. Automatisch. Neben der Politik braucht es Gamer und Plattformen mit mehr Problembewusstsein im Umgang mit rechtsextremen Inhalten. Ja, wir trommeln wieder mal. Die Orks kommen. Die Nazi-Orks. Hauptverbot. Ja, der Algorithmus weiß alles. Der Algorithmus weiß auch, dass dieses Video hier was zu tun hat mit Hannover, der Raschplatz, ja. Und eine Droge aus Kinderblut. Was? Adrenochrom. Ich hab's vorhin gesehen, Fragezeichen. Die, Die Videos sind schon. Und Computerspiele-Sucht und die Verkaufstricks der Hersteller. Nichts extrem auf dem Land. Nordirland. Der gefährdete Frieden. Bürgergeld versus Mindestlohn. Was bringt mehr? Politische Ein-Personen-Kult Sarah Wagenknecht. Feindbildfrau. Doku HD. Feindbildfrau. Das soll ich denn? Das passt gut da rein. Das ist gut dazu. Ja, zu Sarah Wagenknecht, ne? Ja. Was ist denn der Rastplatz? Ja. Das ist ein Rastplatz? Nee, das ist so ein Ort hinterm Hauptbahnhof in Hannover. So. Also wenn du mal durchfährst durch Hannover und umsteigen musst, kannst du dir mal angucken. Also der Willi-Rastplatz. Der heißt so, weil man immer rasch aus Hannover weg. Ja, zum Beispiel. Bevor die anfangen zu singen. Ja, ich gehe da auch mal rasch durch, wenn ich da bin, das ist schon wahr, ja. Aber gab es auch gerade die Tage auch irgendwie erhöhten Stress? Habe ich irgendwo gelesen, dass sich da auch wieder Siedler verhauen haben gegenseitig. Am Raschplatz? Also hinter Bahnhof, irgendwo in der Innenstadt, auf einem Platz, also hört es sich schon so. Mhm. Kann sein. Also vor dem Bahnhof gibt es auch einen größeren Platz, das ist der Ernst-August-Platz. Okay. Vor dem Bahnhof ist immer die gute Seite, hinter dem Bahnhof ist immer die schlechte Seite. Aber ja, nicht benannt nach dem Prügelprinzen, sondern nach dem seinen Urgroßvater oder so. Ich weiß noch, als wir damals in Düsseldorf waren zusammen und mussten durch den Hinterausgang vom Bahnhof raus. Mei, das war. Wir haben ungefähr 200 Jahre gebraucht, bis wir überhaupt einen Kaffee gefunden haben, um frühstücken konnten. Und das war schon düster damals. Dunkel Deutschland. Ja, wir haben ja einen Beitrag, einen Twitter-Beitrag von Niche Gamer, ein Games Journalist, Outlet, Homepage, ich weiß gar nicht, ob die auch Magazin drucken, ist ja auch egal. Die haben im Endeffekt einige Sachen hier mal klargestellt. While we do agree with the base sentiment of gaming companies overplaying their hands per se, unfortunately, we can't cover this particular story or more stories like it. Also während wir schon der Ansicht sind, dass Spieleunternehmen übertreiben, können wir nicht darüber berichten und über ähnliche Stories berichten, weil die Marketing- und PR-Firmen sie dafür bestrafen würden. Sie hätten weniger Zugang zu Developern, sie würden keine Vorabversion mehr bekommen und andere Spirenzien, die einem das journalistische Leben ein bisschen leichter machen. Das ist ja immer so ein Konflikt, wie unabhängig kann man sein, wenn man von den Leuten abhängt, über die man berichten muss. Das ist ja hier so ein bisschen das Problem auch. Und die legen es wenigstens offen und sagen, ja, da gibt es verschiedene Diskussionen und wir sehen das so, aber nur können wir uns leider nicht an der Diskussion beteiligen. Und wo wir über Sweet Baby Inc. berichtet haben, hat das schon angefangen, dass wir gespürt haben, dass AAA-Publisher und andere Gaming-Outlets die gemieden haben oder anderweitig benachteiligt haben. Wie genau, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es danach noch eine weitere Diskussion gab. Aber das, wir sehen ja immer mehr woke Artikel von irgendwelchen Gaming-Outlets weltweit. Ja, überhaupt kein neues Thema, ist ein ganz neues Phänomen natürlich. Aber ich weiß jetzt nicht. Was wird Niche Gamer jetzt machen? Werden sie jetzt durchstarten? Werden sie ehrlich sein? Oder werden sie, weil sie hier so offen geredet haben, vielleicht doch bestraft werden. Was meint ihr? Warte, ich suche gerade, die haben noch mal einen klarstellenden Tweet gemacht. Ja, genau, ich habe ihn. So, sie sagen sie zitieren ihren eigenen Tweet, den du gerade vorgelesen hast, und sagen, wir haben diesen Post letzte Nacht gemacht, weil wir bis hierhin stehen haben mit dem Status Quo. Also sie sind fed up mit dem Status Quo. Mhm. An jeden, der sagt, wir würden halt niederknien, und der Post war so gemeint, dass wir das nicht tun werden, dass wir den Post überhaupt gemacht haben, wird Leute irritieren und uns Schwierigkeiten machen, aber wir müssen damit aufhören, halt für diese Leute Schmiere zu stehen. Wir stehen weiterhin hinter der freien Meinungsäußerung und der Fanpresse. Das heißt, wir wollen dass die Leute die Spiele spielen und machen, die sie spielen wollen. Und wir wollen die News mit euch teilen, für die ihr euch wirklich interessiert. Dafür stehen wir und das ist, was wir tun werden. Ja, und Ausgangspunkt des Ganzen war halt von der Global Head of Marketing von Xbox. Raise your hand if you're not a white man and you buy video games. Ja, no hate to white dudes, it's just another day in the gaming industry that minorities have to fight to prove they exist. Also so also passiv-aggressiv. Ne? Minorities haben es ja so schwer und deswegen sollen sich alle melden, die nicht weiß und männlich sind oder sich so identifizieren und Videospiele kaufen. Ja, okay. Und du hast noch den Elon vergessen eigentlich. Ja, das war der Ursprung und Elon hat darauf halt dann auch auf eine Reaktion, auf die Reaktion, auf die Reaktion, auf das, von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Darauf hat Elon reagiert und ja, so wie das halt ist auf X, auf Twitter. Und der hat gesagt, es sollte absolut nicht akzeptabel sein, dass irgendeine Firma in der Spieleindustrie rassistisch oder sexistisch gegen weiße Männer ist. Ja, gegen niemanden so wirklich eigentlich, ne? War ja der ursprüngliche Gedanke. Aber ja. Ja, aber im Moment haben wir halt einen Rassismus gegen diese Gruppe und einen Sexismus gegen diese Gruppe, wenn man mit den Karten der Opposition spielen will, aus unserer Sicht. Und das sagt er, und das finde ich gut, dass jemand mit einer gewissen Reichweite solche Dinge sagt. Ja, es geht ja um diese ganze Sweet Baby Inc., Black Girl Gamers und wie diese ganzen Gruppierungen da nicht alle heißen. Und das ist ja schon mal ganz interessant, dass hier ja auch bestätigt wird, dass diese PR-Leute diesen Druck halt aufbauen. Und ich finde es auch, also ich finde es dann auch erst so richtig beschissen, dass halt die Leute, die in diesem Druck nicht stehen, weil sie nicht darauf spezialisiert sind, über solche Sachen zu berichten, halt sowas wie ARD und ZDF und so, dann aber trotzdem nur bei diesem Narrativ rauskommen. Das ist ja eigentlich das Schlimme daran. Also deren Lage kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen. Und ja, also es macht es ja erst noch schlimmer, wenn man das jetzt mal so weiß, dass es halt wirklich diesen Zusammenhang gibt. Und ja, ansonsten diesen Begriff des Access Media gibt es ja nicht umsonst. Ne? Der schreibt ja genau dieses Ding, dass du dafür, dass du den Zugang erhältst, um über diese Sachen überhaupt berichten zu können, über die du berichten willst, zumindest mit einem zeitlichen Punkt, wo es noch wen interessiert, dann musst du da halt mitspielen. Das Spiel. Access Media oder wie wir sagen, die Achsenmedien. Ja, die Achse der Guten. Oh nein. Oh Gott, ich habe es gesehen. Ich wusste nicht, dass mich das erwartet. Der Kapitalismus ist in einer Krise. Und diese Krise haben wir nicht nur hier in Österreich. Diese Krise ist weltweit. Und diese tiefe Krise sorgt für immer mehr Elend und Probleme auf der Welt. Seien es Kriege, seien es, dass wir nichts gegen den Klimawandel tun, sei es irgendeine andere Art der Unterdrückung. Wir sind Revolutionäre, weil wir wissen, dass der Kapitalismus sich nicht von selbst abschaffen wird, sondern dass die Arbeiterklasse bewusst die Macht in der Gesellschaft übernehmen muss. Was es braucht, ist eine klassenkämpferische Perspektive für die Arbeiterklasse und nicht mehr auf dieser Stellvertreterpolitik zu verharren und zu glauben, dass man mit irgendwelchen Appellen an die Regierungen, die da oben was erreichen kann. Wir müssen das Banner entrollen, zu denen diese Schichten von Arbeitern auf der ganzen Welt blicken können. Es braucht die Organisierung der Arbeiterklasse für einen revolutionären Kampf und deswegen bauen wir diese Organisation auf. Jeder Mensch, der irgendwie begeistert vom Kommunismus ist und irgendwie den Kommunismus erkämpfen möchte, der soll irgendwie zu uns kommen, weil wir sind halt irgendwie die revolutionäre kommunistische Internationale. Und wir haben auch dieses Manifest hier. Oh, ist das eine Laien-Schauspielgruppe? Ich hoffe. Gut wär's. Ja. Ja, mach dieses Manifest hier. Ja, mein Lieblingsspruch war, wir sind halt irgendwie die kommunistische Internationale. Ja, aber sind sie doch auch irgendwie. Das halt macht es für mich auch komplett so. Ja, wir sind halt irgendwie so die alles zusammenhalten. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, großer Bogen der Geschichte. Tralala. Wir sind die die nicht für 5 Minuten auch nur oder für 5 Sekunden auch nur drüber nachdenken, einen Take nochmal zu machen, wenn er scheiße ist. Das sehe ich vor allem wie immer bei Wokies. Null Hingabe an die Kunst, null Leidenschaft. Wir filmen das einfach so scheiß drauf. Wenn du dich verlaberst, machen wir es nicht nochmal. Ja, am besten hier nur kurze Schnitte und fertig. Ich würde das Ding halt gerne durch eine KI jagen, die Kommunismus durch Nationalsozialismus ersetzt und das Ganze mit Hitlers Stimme spricht, weil, Entschuldigung, wie hat jemand, ich weiß nicht, wer es war, Psychodad hat meine Gedanken bei dem Video sehr gut zusammengefasst mit immer wieder Österreich. Ja, ist echt wahr. Wo drin steht, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen, warum wir dafür kämpfen und wie du dich uns anschließen kannst, mit uns die RKI aufbauen kannst. Ganz Wien, in ganz Österreich. Okay. Die RKI, da habe ich gleich gute Assoziationen. Das Robert-Koch-Institut, ja. Oh Gott. Jetzt sieht das aber so aus, als wäre da schon viel mehr Seiten drin in dem Manifest, als die Frau das hochgehalten hat. Bei ihr sind es 25% weniger, oder wie? IMT ist mein... Ich weiß es nicht. In meinem Traum. International. Wir bauen die revolutionäre kommunistische Internationale auf. Tritt uns bei, bau deine eigene Anzug auf. Marxistenteam oder so. Jetzt bauen sie die auf. Ich dachte, ihr seid die schon irgendwie. Halt. Ja. Das heißt, da wird dann wahrscheinlich Streit entstehen, dann bauen sie dann nicht auf. Ne? Bau deine eigene Zelle. Aber das ist gut. Zelle der revolutionären Kommunisten auf. Oh, die RKI auf. Aber es gibt's doch schon. Die Editing-Tools des Meisters können nicht das Video der Unterdrückten schneiden. Ich glaube auch. Bist du Kommunist? Bist du Kommunist? I want you, sagt der Onkel Sam auf dem Bild, oder was? Ja. Onkel M ist das. Nicht Onkel Sam. Ey, bist du Kommunist oder was? Ich fände, das ist gut, wenn die in so Institutionen auch mal so einen Videotag machen. Aber ob man die Sachen, die Patienten dann da sagen, ungefiltert der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte, das finde ich ein bisschen verwerflich. Ich hoffe, die haben alle unterschrieben, dass sie nach der Film-AG auch im Internet sind. Alle ihre Release-Forms rausgebracht haben. Ja. Wir haben meinst auch du, das sind schon ihre finalen Formen oder evolutionieren die noch? Sie ist auf jeden Fall weiß. Gott, oh Gott, ist bei sie weiß. Bei der bin ich nicht sicher, ob die nicht könnte ein Ventru oder ein Tremere sein. Ich glaube, das ist die Wand hinter ihr, die ich da sehe, wenn ich in ihr Gesicht schaue. Oh, yeah, yeah. Ich glaube, die ist noch weißer als die Wand. Faces of Meth. Sei nicht so gemein. Die Wand ist Eierschale. Und sie ist Eierkopf. Ja. Kommt zu uns, gründet mit uns die Sozialistische Internationale Österreicher Arbeiterpartei. Werdet aktiv in eurem Bezirk oder so. Macht halt irgendwie. Ja. Schön. Genau. Auch mal was gemacht. Markus Söder mag auch den Kommunismus, zumindest den chinesischen. So. Gut gelandet, zurück in Deutschland. Die weite Reise nach China war für Bayern ein voller Erfolg. Hurra, Bayern. Wir führen Politik der langen Linien fort und setzen auf Dialog statt Abgrenzung. Warum sollte man sich auch abgrenzen von China? Wir vertreten Bayerns Interessen im Ausland und geben der Wirtschaft Geleitschutz. Ja, das hört man immer wieder, wie toll das funktioniert. Wo andere sich zurückziehen, intensivieren wir die internationalen Kontakte. Ja, genau. Bayern. Gib den Chinesen Macht. Wir machen Bayern, Realpolitik statt Moralpolitik. Okay, Markus. Danke an alle Beteiligten, die geholfen haben, dass die Reise ein Erfolg war. Ja, und dann gibt es hier noch lauter Gefällige, wir haben so viel Spaß und schütteln uns die Hand. Oh. Und see no evil und guck mal da ein Panda, der Eukalyptus isst. Oh. Uiguren-Info? Schon Bilder, ja, typisch von Söder. Oh. Oh, Chinesen in Bayern. Wahnsinn. Ja, noch jemand andere Gedanken dazu? Ja, mir ist aufgefallen, dass ich dachte so, ja, ach so, für Bayern machen sie das so intensiv und für Deutschland dann nicht, oder was? Auch, wenn man jetzt für Bayern irgendwelche Sachen aushandelt, ist das nicht dann auch deutschlandweit relevant oder so? Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Ich finde es irgendwie komisch, das so zu trennen zwischen Bayern und dem Rest oder so. Ja, ja, markiert das. Am Ende müssen sie ja doch Finanzausgleich bezahlen. Sorry, was wolltest du sagen? Ja, er markiert das ja dann so. Nach dem Motto, als ob das jetzt so ein großer Unterschied wäre. Aber im Endeffekt nee, sehen die ja alle in China das, was sie sehen wollen. Und das, was sie nicht sehen wollen, ja, das wird dann vorher angesprochen. Hat ja auch der Ralf Schuler mehrfach von erzählt, von diesen Delegationsreisen, wo er die Kanzlerin da begleitet hat, wo die ganzen Wirtschaftsbosse ihr alle sagen, so, ja, hier, du musst das ansprechen, Menschenrechtsverletzungen und so. Und dann setzt sie sich hin und will das ansprechen und die ganzen anderen Leute nur so, ja, wie, was, wie, tralala, hier und da. Wir wollen eigentlich nichts mehr von wissen von der Scheiße, wo sie vorher drauf hingewiesen haben. Weil wenn die Kasse klingelt, dann sind sie alle mit dabei. Das ist ja das Ding. Und jetzt diese Woche haben sie jetzt gesagt, dass diese Solarfirmen, da die da gesagt haben, wir wollen Geld haben, dass sie nicht gerettet werden. Und das war dann in der liberalen Blase dann halt auch so. Also ich meine jetzt FDP und Kollegen damit, ja, Marktwirtschaft setzt sich durch und so weiter und so fort. Ja, aber im Endeffekt, was ist es denn? Diese chinesischen Dinge, die werden ja alle da bezuschusst, so dass sich das überhaupt gar nicht lohnt. Aber die machen das halt, damit sie dann diesen Markt halt kontrollieren können und wir da abhängig sind von denen. Und dann ist halt die Frage, was tut man da jetzt? Und da erwarte ich schon ein bisschen mehr, als einfach nur zu sagen, ja, unsere nationale Wirtschaft, die geht dann halt pleite, das geht dann halt nicht, das funktioniert dann halt nicht. Aber die Waren aus China, die fließen dann weiter ungehindert oder was? Oder wie? Weil das kann es ja auch nicht sein. Ja. Kennt ihr noch Gamergate? Wer weiß noch, was Gamergate war? Keiner. Wieder keiner. Muss man wissen. Muss man wissen. Regierungstool der Alt-Right. Aber erstmal möchte ich bitte den Werbebalken über der Überschrift sehen, weil der hat mich auch irgendwie sehr belustigt. Ja. Die 70. internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, 1. bis 6. 2024, 1. Mai bis 6. Mai 2024. Prozionistisch vom Boycott Diverse Sanction Movement eingestuft. Also inzwischen machen Leute schon Werbung mit ihrer positiven Haltung für Israel und der Schmiererei der NGOs. Finde ich okay. Genau, kommen wir zum Artikel. Punk, die Zerstörung einer anarchistischen Idee. Worum könnte es denn da gehen? Was könnte denn dem Punk gefährlich werden? Der Punk, den kennen wir doch alle, Bierflasche in der Hand. Die Popper oder was? Ja, das vielleicht werden die Popper jetzt doch irgendwie die Stärkeren und die Punks, keine Ahnung. Und die müssen dann irgendwie Bellboy in einem Hotel werden. Haben sie Angst vor. Keine Ahnung. Was könnte dem Punk gefährlich werden? Noch irgendwelche Vermutungen? Elke, die body-positive Elke? Die body-positive Elke ist sicher eine von denen, die ihm gefährlich werden, ja. Genau. Und dieses wunderbare Foto von Henry Rollins illustriert diesen Artikel, aus dem ich jetzt zwei Absätze vorlesen möchte. Punk ist als anarchistische Jugendbewegung entstanden. Das Dagegensein war ein Muss und Provokation das Wichtigste überhaupt. Wild und frei hat man sich als Punker gefühlt, als Rebell und Querkopf. Pogo war als rauer Tanzstil aggressiv und musste brutal aussehen. Ich will jetzt nicht so vermessen sein und Punk hier irgendwie zu definieren, weil Punk zum Definieren ja nicht geeignet ist. Andererseits wird wohl niemand bestreiten, dass Punk rebellisch, unangepasst und provokant ist. Dass die Idee des Punks von Anfang an mit der Idee der Anarchie verknüpft gewesen ist, ist auch allgemein bekannt. Und deshalb ist es auch kulturelle Aneignung, wenn neumodische Möchtegern-Punker ihre einseitige Ideologie, starre Regeln und Stasi-Methoden zu Punk erklären. Und es ist auch keine Weiterentwicklung, sondern schlicht eine Abwicklung der eigentlichen Bewegung. Wo habe ich das alles schon mal gehört? Das ist ein bisschen so, als könnte man hier irgendwie Videospiele einsetzen. Das ist, und von wegen der Punk oder der richtige Punk oder so? Oder? Ne, der echte. Hör noch mal genau hin, Mammon. Einseitige Ideologie, starre Regeln und Stasi-Methoden. Das hört sich nach einem Befall an mit irgendeiner Krankheit. Und das klärt uns jetzt drüber der zweite Absatz auf. Flinter und Awareness sind auf einmal überall Themen in der Punk-Szene. Aber was ist das eigentlich? Flinter bedeutet Frauen, Lesben, Intersex, nicht-binär, trans, agender. Und allein daran erkennt man, dass es sich um eine von Ideologie getragene Abkürzung handelt. Man könnte auch Frauen sagen. Aber nein, man schafft eine Kategorie Menschen, die alles umfassen soll, außer normale Männer, die auch Männer sein wollen. Was hat eine Abkürzung von Gender-Ideologen mit Punk zu tun? Nüscht und auch Awareness ist überhaupt nichts, was an die überhaupt ursprüngliche Idee der Punk-Bewegung im Entferntesten erinnert. Denn diese aufgezwungene Achtsamkeit, die zum Teil mit Stasi-Methoden von sogenannten Awareness-Teams durchgesetzt wird, hat mit Anarchie nichts zu tun. Es geht schlichtweg nur um Macht. Die Macht der Denunziation und die Macht der ausführenden Awareness-Leute. Darauf gehe ich später mit einigen Beispielen nochmal ein. Auch Sexismus, der eigentlich eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes beschreibt, wird so weit verallgemeinert, dass er nicht mal verstanden und ins Lächerliche verkehrt wird. Zum Nachteil von allen der betroffenen Frauen und auch Männer. Alles, was mit Sex zu tun hat, ist auf einmal Sexismus und gehört verboten. Nackte Männeroberkörper triggern auf einmal und versaute Witze sind auch nicht mehr erlaubt. Pogo-Regeln schreiben vor, wie man zu tanzen hat, dass man niemand belästigen darf. Denn belästigt ist, wer sich belästigt fühlt, dass kein Alkohol getrunken werden darf, dass niemand sein T-Shirt ausziehen darf, dass man Rücksicht nehmen muss und so weiter und so fort. Die feministische Idee wird so weit ausgehebelt, dass es als wild und verwegen gilt, Mackerklatschen an Klowände zu schreiben und Männer dazu zu zwingen, angezogen zu bleiben. Das gilt heute unter Punks als revolutionär und feministisch. Ich mag den Artikel. Ja, super, ist mal aufgewacht. So richtig aufgewacht. So. Ja, und jeder von denen ist willkommen. Und egal wie spät er es merkt, komm rein hier in den Club. Wir sind alle gegen diese Gleichschaltung von Kultur. Und immer das in allen Kulturbereichen oder vielleicht noch mehr, da hast du so eine Zweiteilung zwischen Vogue und Nicht-Vogue. Ne? So teilt sich dann die Welt auf. Ne? Super schlau. Also es gibt dann wohl jetzt Regeln für Pogo. Und sie sagt ja auch so: Nee, schuck mich nicht. Emanzipation ist heute irgendwie Aufkleber aufkleben, irgendwie, wo feministische Slogans draufstehen. So. Punk ist heute eine Farce, die vor allem auf betreutem Denken beruht. Pogo ist Achtsamkeitsjahopse und jeder bekommt sie in den Wohlfühlbereich. Denunziantenkultur ist Muss und linker Dogmatismus ist das Wichtigste überhaupt. Wie konnte es so weit kommen? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Willkommen im Club. Die heutige Jugend kann sich ins gemachte Nest setzen. Hart erkämpfte Freiräume gibt es heute genug. Man kann sie leicht erobern und in einen Awareness-Bereich mit dogmatischen Regeln umwandeln. Statt wild herumzuspringen, laute, rebellische Musik zu hören und Oma die Sau rauszulassen, wird stundenlang im Plenum besprochen, was man darf und was man nicht darf. So zerstören sie die ehemalige Antikultur, die sich heute schon in weiten Teilen einem linkswoken Dogmatismus unterworfen hat. Und dann kommen halt unendlich viele Beispiele über Denunziation, persönliche Zerstörung, Awareness-Teams. Wisst ihr noch, wie wir damals die ersten Witze über die Aware-Macht gemacht haben? Wenn du den Artikel hier liest, die übrigens in den Ruhrbaronen erschienen, absolute Leseempfehlung. Ich möchte das Ding jetzt nicht ganz vorlesen, aber wenn mein Kopf vom Schütteln runterfallen könnte, dann würde er irgendwo auf dem Boden liegen nach dem Lesen dieses Artikels. Das geht in einer Tour so weiter, dann halt Sexismus, Leute, also sie verteidigt hier unter anderem auch feine Sahne Fischfilet gegen diese Vorwürfe, die gegen die erhoben worden sind, wegen angeblichen irgendwie sexuellen Übergriffen. Und sie sagt, es gibt halt eine ganze kleine Industrie inzwischen schon, die halt davon lebt, halt diese ganzen Sachen durchzudrücken. Für mich ist Punk Anarchie und Anarchie ist Freiheit. Kommunismus, Faschismus, Islamismus, Transaktivismus, Dogmatismus haben im Punk nichts zu suchen. Und dann gibt es ein paar Positivbeispiele, also das Ruhrpott-Rodeo zum Beispiel, wo das Awareness-Team nur dazu da ist, falls es irgendwie Streitigkeiten gibt zwischen Leuten und so dahin zu gehen und zu sagen, hier Leute, könnt ihr nicht ein Bier zusammen trinken? Ja. Die beste Geschichte aus dieser Beweisrolle hier ist eigentlich die von der Frau, die auf dem Punkfestival einer anderen im Streit Bier übergeschüttet hat und dafür irgendwie das Festivalgeländes verwiesen worden ist. Auf einem Punkkonzert. Jemandem Bier überzuschütten. Ja. Also ich weiß nicht, wer von den Zuschauern da schon mal war, Mammon lacht wissend, aber ja. Das ist halt, mich hat mal jemand auf einem Konzert gebeten, ich soll nicht tanzen, weil ich ihm auf die Füße trete, weil er hinter mir stand. Ist auch so, nur, ja. Es gibt halt Dinge, die muss man in Kauf nehmen. Hast du eine ordentlich weggeschubst erstmal, ne? Ja, in die Pogo, bei R.E.M. in die Pogo-Crowd. Bei R.E.M., geschubst. Ja, genau, bei R.E.M. Beste finde ich die Regeln fürs Moshpit. Mhm. Also hier, ja. Ne, erst fragen, dann antanzen oder anschubsen. Entschuldigung. Du musst dir so ein farbkodiertes Taschentuch. Genau, die haben so rote Taschentücher hinten aus den Hosentaschen hängen. Oder gelbe oder grüne. Ja. Klingt noch. Oder braune. Das ist eher beim Skaso. Ansonsten gibt es wohl hier und da noch vereinzelt ein paar mutige Rebellen und Rebellinnen, die versuchen, die Mauer der politischen Korrektness zu durchbrechen. Die haben es allerdings schwer, weil sie überall denunziert und Social Media gekonnt gecancelt werden. So sind sie dann lieber unter sich und es bleibt bis auf die wenigen Ausnahmen bei DIY-Läden, die ihr Ding machen, fernab der Awareness der Diktatur. Wollen wir hoffen, dass der Widerstand gegen diese kulturelle Aneignung des Punks durch Woke-Ideologen wächst und stärker wird und Punk irgendwann wieder wild, frei und unangepasst rockt und man sich im Pogo wieder ungezwungen austoben kann. Ja, und schon. Das kann ich nur unterschreiben. Und Henry Rollins würde sagen, jawohl. Ja. Weil es gibt da dieses schöne Lied von Henry Rollins, Liar. Das ist, das beschreibt die Woken ganz gut. Immer wieder. Ja, das ist schon ein Punkt gebracht auf jeden Fall. Ja. Mir auch. Hm. Und das war jetzt ein bisschen ausführlicher und ich hoffe, der rechte Inhaber verzeiht das, aber ja, ich glaube, wir haben 1, 2, 3 Klicks für diesen Artikel generiert. Schaut euch den auf jeden Fall an, gerne auch ohne einen Werbeblocker. Der ist interessant zu lesen. Die Ruhrbarone. Barone. Ja, Punk ist not dead, aber ist es woke? Ja, lässt es sich woke einnehmen, ne? Das ist so die Frage. Lässt es sich unterwerfen oder so? Ich glaube, so ein Punklied von diesen Mädels, oh, mir fällt der Name nicht ein, aus England. Das ist in meiner aktuellen Playlist. Nostalgia heißt das. Wie heißen die denn? Ja, wo nicht sagen. Irgendwas mit Bitch wahrscheinlich. Ich werde alt. Made of Ace heißen die. Nostalgia heißt der Song. Den mag ich. Die Schlampe? Oh nein. Snickling. Oder was? Oh ja, die Schlampe, wie ein Schlumpfvideo zum rechten Propagandafilm wurde. Ja, von Snickling, der hat ein Schlumpf-Resynchronisation und Zusammenschnitt gemacht und da sind die Schlumpfe halt. Macht ganz schön krasse Videos in letzter Zeit. Ja, also ja. Ist eigentlich lustig. Ich würde einfach sagen, ich kann nicht auch davon erzählen, sondern guckt es euch einfach an, weil es ist schon lustig. Und ja, im Zusammenhang mit diesem ganzen Schülerinnen-Schlumpfvideo oder kein Schlumpfvideo, Gefährdeansprache oder keine Gefährdeansprache, sein oder nicht sein. Ja, es wird eine Schülerin mit den Schlümpfen für die AfD. Dann taucht ein weiteres Video auf, in dem Schlumpfhausen zum besetzten Deutschland wird. Wer dahinter steckt und warum sich die blauen Wesen für rechte Zwecke eignen. Schlumpfine würde AfD wählen. Das jedenfalls ist die Botschaft eines populären Internetvideos. Ja? Guckt es euch an. Ob man zu dem Schluss unbedingt kommen muss, ich weiß es nicht. Der Zeichentrickclip zeigt die eigentlich unpolitische Schlümpfe als unter Komplettüberwachung und Bevölkerungsaustausch leidende Schlampfe und demonstriert, wie Rechtspopulisten aus Kinderserien Propagandafilme machen. Mhm. Genau. Demonstriert, wie Rechtspopulisten aus Kinderserien Propagandafilme machen. Propaganda für. Ja. Okay. Aus dem idyllischen Schlumpfhausen ist eine Art Reichsbürgerkommune geworden. Also nicht mehr so idyllisch, oder wie? Eine Erzählerstimme beginnt zu sprechen. In einem Land, das vor kurzem noch eine starke Wirtschaft und genug Wohlstand für alle hatte, ist plötzlich der Wurm drin. Eigentlich beginnt eine Folge der Schlümpfe mit einem anderen Satz. Nein! Echt? Die Stimme ist aber die des Originalsprechers Jochen Striebeck. Ja, der macht ja so KI-Video-Zusammenschnitte und solche Sachen. Ja. Immer ganz lustig. Aber ja, der böse Zauberer verkörpert die Woke-Diktatur, indem die neue Rechte Deutschland wähnt. Die Schlümpfe stehen für die AfD und ihre Wähler, die den technokratischen Neofeudalismus aufhalten wollen. Wie geil auch schon diese Verkürzung auf die AfD und ihre Wähler, ne? Ja, also wie gesagt, guckt es euch an, es ist lustig. Es sind, glaube ich, also er hat jetzt als Reaktion, er hat auf diesen Artikel, hat er sich natürlich drüber amüsiert, hat er direkt einen zweiten Teil auch gemacht, ne? Da geht es dann, also der erste Teil war, ich glaube, Demokratie oder irgendwas. Und der zweite Teil war jetzt dann halt Journalismus. Hat er halt eine Schlumpffolge über Journalisten gemacht. Oder war das Denunziantentum, die erste Folge? Egal, guckt es euch nochmal an. Auf jeden Fall lustig. Vor allem der Schlaubi als Systemling, sage ich jetzt mal. Finde ich ganz lustig. Tja. Ja, Moment. War sonst noch was Relevantes hier drin? Die Schlampfe haben sich auf dem Dorfplatz versammelt. Anführer Papa Schlampf hält eine Rede. So wie es aussieht, will Gargamel die Dynamik unserer erfolgreichen Bauernproteste unterwandern, indem er strategisch platzierte Propaganda über demokratieschädigende Aktivitäten veröffentlicht. Man erinnert sich ja, wie Papa Schlumpf immer so redet, ne? Der Satz ist Nonsens. Die Aussage aber klar, die Regierung ist böse. Ja, Nonsens. Und was die Überfremdung und den Austausch angeht, meine Stadt hat jetzt verkündet, dass wir hier bei 50% und mehr angelangt sind mit Migrationshintergrund. Aber es gibt, das ist natürlich eine reine rechte Verschwörungstheorie. Tja, aber es geht noch weiter. Unabhängig von den aktuellen Schlumpfvideos, die von PO erfundenen Figuren stehen schon länger latent unter Nazi-Verdacht. Neben diversen Websites und Forenbeiträgen, die sich dem Thema widmen, klar, veröffentlichte der französische Politikwissenschaftler Antoine Bueno 2011 das kleine blaue Buch, das faschistische Symbole bei den Schlümpfen untersucht. Bueno, Dozent an der Universität Sciences Po in Paris, vergleicht die Welt der Schlümpfe mit einer totalitären Utopie, die an den stalinistischen Kommunismus. Papa Schlumpf trägt ein rotes Kostüm und ähnelt Stalin, während Schlaubi Trotzki ähnele und den Nationalsozialismus erinnere. Die Figur des Gargamel sei antisemitische Karikatur eines Juden. In dem Kontext hatten wir schon mal über den Bueno von der Po-Universität geredet. Ne? In der Nase. Produziert das, was man an der Po-Universität hat produziert. Ja, nichts gegen die Po-Universität. In der Geschichte, die schwarzen Schlümpfe, werden die Schlümpfe von einer Fliege gebissen, die ihre Haut schwarz färbt und sie unfähig macht zu sprechen. Dies habe rassistische und koloniale Untertöne, so Bueno. Was? Aber das Buch sei natürlich keine wissenschaftliche Arbeit, eher ein Aufruf zu amüsierter Wachsamkeit. Bueno, bueno. Bueno, genau, erklärte sich der Autor, nachdem sein Buch für ihn viel Emporen gesorgt hatte. Ja, also schön, dass der Journalist wenigstens ein bisschen recherchiert hat. Nicht nur seine eigenen Vorurteile, sondern die Vorurteile von anderen Leuten noch recherchiert hat. Wenigstens ein bisschen Arbeit gemacht, ne? Ja. Die Schlümpfe. Schlanfe. Ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da so empfindlich darauf reagieren, weil ja diese eine Terrorgruppe da immer mit den rosa-rote Panther-Videos. Aber ich in Panther, ja, das hatte ich im anderen Kontext noch gelesen. Den Artikel habe ich nicht eingereicht, das war ein ehemaliger Staatsanwalt, der sagt, man sollte alle RAF-Mitglieder begnadigen, weil das der einzige Weg sei, an die Wahrheit und an die Aufarbeitung zu kommen, wer jetzt wen wann überhaupt ermordet hat. Ich meine, okay. Ja, ist auch ein Ansatz, aber... Was? Ja, das war das Einzige an dem Artikel. Ansonsten hat er eigentlich recht vernünftige Sachen gesagt, nur den Ansatz, okay. Ne, also man sollte alle RAF-Leute begnadigen, damit wenigstens die Wahrheit für die Familien der Opfer ans Licht kommt, weil, ja. Ja, aber sowas wie von dem Stickleak hier, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Dorn im Auge ist von denen, weil das können sie ja nicht so ohne weiteres wegen Copyright rausschmeißen, ne? Selbst wenn es hier praktisch das Bildmaterial geklaut ist, aber dadurch, dass es eben so bearbeitet ist, kann sie es nicht mehr so ohne weiteres verschwinden lassen. Geschickt gemacht, finde ich. Finde ich gut. Na, Moment mal, aber an den Figuren haben die weiterhin die Rechte und du kannst nicht einfach einen Film mit den Schlümpfen, also der, ich meine... Parodien kannst du machen. Ja, aber das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn du anfängst, jetzt eine Serie da draus zu machen und so und dich immer wieder dran bedienst. Ja, gibt es halt ein paar Kriterien, ne? Klar, an die muss man sich dann halten. Also, guck mal, Nintendo strikt Sachen von YouTube weg, nur weil die Gameplay zeigen. Also, das hier geht schon ein Stückchen weiter noch. Mal gucken. Also, mir wäre es lieber, wir hätten ja auch Fair Use. Ja, letztes Mal hatte ich ja die Parteienliste vorgelesen, die sich alle gemeldet haben, dass sie zur Wahl zugelassen worden seien. Und 35 von den, was waren es, 45, wurden auch tatsächlich zugelassen. So viel nicht. Und von einer von denen hören wir jetzt. Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Ist die Vertrauensperson. Opa, ist anwesend. Mein Name ist Fatih Singal, ich bin die Vertrauensperson der DAWA und neben mir sitzt Herr Christian Johnson, stellvertretende Vertrauensperson der DAWA. Ja, finde ich schon mal sehr interessant, dass sie sich auch selber DAWA nennen. Weil ich dachte, das wäre so ein Ding, wo sie dann immer nur sagen DAVA und das quasi unter dem Deckel halten, dass es DAWA bedeuten soll. Aber nee. Wohl nicht. Nö, nicht so zurückhaltend. Es wird ja anders geschrieben, also. Geht das? Ja, das geht. Was denn, was geht? Dass da zwei Leute sitzen. Folgende Anforderungen sind hinsichtlich einzelner Bewerber nicht erfüllt. Die Zustimmungserklärung Anlage 15 Europawahlordnung und die Wählbarkeitsbescheinigung Anlage 16 Europawahlordnung fehlt für die Bewerber. Nummer 8, Nekla Ünverdi. Nummer 12, Fasli Altin. Nummer 13, Ömer Körüklü. Und Nummer 14, Celal Öztürk. Wünscht die Vertrauensperson das Wort? Ja, vielen Dank, Frau Dr. Brandt. Zu den von Ihnen benannten Bewerbern möchte ich sagen, dass die uns gegenüber erklärt haben, dass sie aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten wollen. Folgerichtig fehlt auch dann die entsprechende Zustimmungserklärung der Bewerber. Ja, das ist auch nicht so ungewöhnlich. Also bei der FDP gab es auch welche oder einen oder so. Muss ich nochmal nachgucken, wer da rausgefallen ist. Bei der SPD gab es auch, dass die nicht alle das eingereicht haben, wovon die Dame da gerade gesprochen hat. Also das ist jetzt nicht so unüblich. Aber die Namen, die sie da vorgelesen hat, ich meine ja, das ist halt... Aber ist man halt... Demokratische Allianz für Vielfalten. Ja. Vielfalt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und ich möchte mich auch bei Ihrer Behörde, bei Ihnen, Frau Dr. Brandt, bedanken. Wir treten das erste Mal an oder beabsichtigen, das erste Mal anzutreten. Und unmittelbar nach Einreichung unseres Wahlvorschlages haben wir taggleich Rückmeldung von Ihrer Behörde erhalten, was wir wirklich als schnell empfunden haben und möchten uns dafür bedanken. Das verdient ausdrücklich Lob und Anerkennung. Ich möchte auch ein paar Worte zu den Unterstützungsunterschriften verlieren. Unsere Vereinigung hat sich erst vor 3 Monaten gegründet und hat es geschafft, 13.000 Unterschriften einzusammeln. 11.000 davon konnten wir innerhalb der Frist abgeben. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die Einwohnermeldeämter unterschiedliche Vorgehensweisen hinsichtlich der Unterschriften haben. Manche haben es unmittelbar ausgehändigt und konnten es sofort beglaubigen. Wieder andere haben gesagt, nein, wir versenden das nur auf dem Postweg. Und es war dann halt schwierig nachzuverfolgen, wann die Unterschriften bei uns eingegangen sind. Und auf die Bearbeitungsdauer hatten wir auch keinerlei Einfluss. Andere haben das hier auch schon erwähnt, andere Vertrauenspersonen. Allerdings gibt es eine Sache, die vielleicht erwähnenswert ist. Es gab Behörden, die tatsächlich Gebühren in Rechnung gestellt haben für das Beglaubigen der Unterschriften. 2,50 € pro Unterstützungsunterschrift. Und wenn Sie dann ein paar hundert abgeben, kommt da ein immenser Betrag zustande, was dann natürlich dazu geführt hat, dass einige unserer Unterstützerinnen und Unterstützer gesagt haben, ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir das Finanzielle klären können. Mhm. Wir haben dann Kontakt mit Ihrer Behörde aufgenommen und die haben uns dann auch erklärt, dass das nicht zulässig ist nach Wahlgesetz. Und wir haben es dann geschafft, dass da eine Rückerstattung erfolgt ist. Aber das haben wir tatsächlich als Behinderung wahrgenommen. Und deswegen finden wir, das ist erwähnenswert. Und es ist tatsächlich wünschenswert, dass die Einwohnermeldeämter hier eine einheitliche Vorgehensweise an den Tag legen, um auch insbesondere Informationsdisproportionalitäten zu vermeiden. Zu guter Letzt, letzter Satz von mir, weil wir uns an einem Karfreitag hier treffen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, und allen christlichen Mitbürgern und Mitbürgern frohe Ostern zu wünschen. Und allen muslimischen Mitbürgern und Mitbürgern wünsche ich weiterhin einen gesegneten Ramadan. Danke. Halleluja. Dann. Ja, Halleluja. Mit den 2,50 habe ich nicht ganz verstanden. Das Amt wollte 2,50 von ihm pro Stimme? Pro Unterschrift für die Beglaubigung. Ja, also die müssen ja eine Unterschriftenliste mit Unterstützern einreichen und das muss dann vom Einwohnermeldeamt gestempelt werden und dafür wollten sie pro Unterschrift 2,50. Mhm. Was ich halt das auch ein bisschen krass finde. Ansage allerdings. Ja, hat er ja gesagt, dass die dem auch gesagt haben, dass das nicht in Ordnung ist und dass das dann auch nicht so war und so. Ne? Aber ich habe das jetzt nur zu bisschen Ende abgespielt wegen dem Pro-Ostern. Ne? Das fand ich natürlich auch. Ja, Pro-Ostern, genau. Der Max Mustermet hat die richtige Frage gestellt, schon am Anfang im Chat, nämlich ob wir vielleicht auch eine Deus Vult-Partei nach Istanbul schicken. Ne? Weil, ja, das ist es doch. Ja, wofür steht die Abkürzung? Deutsche, europäische. Europäische Union, sozialistischer, vulgär. Ja. Ist das nicht die Wahlleitende? Ja, da kommen wir nachher noch zu. Wahlleitende. Ist das Amt wollte ungefähr 3,50 pro Unterschrift. Und dann habe ich gesagt, geh weg, du blödes Amt. Ich will dich hier nicht sehen. Du kriegst von mir keine 3,50. Ich habe ihm einen Dollar gegeben. Sie hat ihm einen Dollar gegeben. Das muss auch reichen. Ja, und auch noch ganz interessant bei der ganzen Geschichte. Also ich habe ein bisschen reingehört am Freitag, als das lief. Da gab es eine längere Auseinandersetzung mit dem Herrn hier in der Mitte, dem Herrn Lute, ehemals FDP in Berlin, war der ja im Abgeordnetenhaus. Und der hat ja jetzt so eine Wählervereinigung da mit anderen Leuten zusammen, die er jetzt als Vertrauensperson da vertreten hat und die haben ihre Unterschriften irgendwie nicht zusammengekriegt und er führt hier also jetzt einen, ich glaube irgendwie ein halbstündiges Gespräch mit den Leuten da aus dem Wahlvorstand über irgendwelche Auslegungen von Paragraphen und solchen Sachen. Sieht das nur so aus oder schwillt ihm wirklich hier der Kamm? Nee, sieht immer so aus bei ihm. Okay. Und ja, also, wenn man sich dafür interessiert, das ist ja wirklich so, ja, okay, und der Absatz und so weiter und so fort, das ist ja ziemlich viel, wie man es dann halt wieder, irgendwelche Sachen waren da irgendwie verkehrt, fühlt er sich dann ungerecht behandelt und kann ich nicht einschätzen halt, ne, und der hat auch schon gesagt, dass er da wahrscheinlich nochmal anfechten wird, also, ja. Wie lang ist das ganze Ding? Ich sehe es nicht. Ich glaube 4 Stunden oder so. Boah. Ja, 4,5 Stunden. Aber es ist auch eine längere Pause noch dazwischen. Okay. Und das ist halt immer das Prozedere. Also wird die Partei aufgerufen, halt auch wirklich alle. Ne? Also auch die Etablierten, die ihre Unterschriften da nicht einreichen müssen, die werden auch aufgerufen. Und bei denen geht es ja dann um diese, ja auch um diese Formalien, mit denen wurden diese ganzen Urkunden da eingereicht. Ich kenne das auch noch von meiner Kandidatur. Ich habe ja mal für den Bundestag kandidiert. Und da gibt es dann dieses, was jeder eben schon meinte, so eine, du musst dir vom zuständigen Wahlamt so einen Wisch holen, eine Urkunde, die halt eben bestätigt, dass du wirklich die Person bist, die du bist und dass du dieses passive Wahlrecht ausüben darfst. Also es gibt ja manche Leute, die das nicht können, in den meisten Fällen, weil sie halt selber überhaupt auch nicht wahlberechtigt sind und dann halt auch nicht passiv wahlberechtigt sind. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ich dachte eine lange Zeit, dass das automatisch dann immer ist. Also wer wählen darf, ist auch darf auch gewählt werden, aber ich habe irgendwann mal gehört, das sei wohl nicht so. Keine Ahnung, welche Fälle es da gibt, wo das nicht so ist. Bin ich nicht tief genug im Thema drin. Ja, und das müssen die da halt einreichen und wenn die es nicht eingereicht haben, dann fallen die halt weg und dann kommen sie halt von diesem Wahlvorschlag, wie sich das nennt, das ist diese Liste quasi, die man dann da wählt, fallen sie da dann halt raus. Und zum Ende wird da immer abgestimmt, also die Leute, die da in diesem Gremium sitzen, ich weiß nicht, ob wir das irgendwo auch sehen können. Also man sieht ja immer nur diese zwei, die neben ihr sitzen, aber es hat noch so eine ganze Bank, so eine ganze Reihe von Leuten. Einer von denen ist zum Beispiel Stefan Birkner, der ehemalige Vorsitzende der FDP Niedersachsen. Da weiß ich nicht, wie der dazu gekommen ist. Wahrscheinlich wird er da irgendwann mal nominiert geworden sein und als Volljurist irgendwie kann man das dann machen oder so. Ja, die sitzen halt und die müssen dann darüber abstimmen und dann gibt es noch so eine Rechtsbelehrung, dass man halt gegen Widerspruch irgendwie einlegen kann. Diese Vertrauenspersonen halt, die da immer aufgerufen werden von den Parteien. Das sind diese Gäste, die man hier sieht. Das sind halt diese ganzen Vertrauenspersonen. Ja, das ist halt dieses Prozedere. Ja, und in der Mitte gab es halt noch so eine längere Unterbrechung und dann ging es weiter. Irgendwann. Ja, und da sind jetzt aber irgendwie 10 Parteien rausgefallen, oder wie? Ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber ein paar, ja. Mhm. Weil sie halt diese Unterschriften nicht, entweder nicht zustande gebracht haben oder nicht fristgerecht zustande gebracht haben. Ach so. Mhm. Und die von Route, diese Geschichte, war halt auch so eine, die es nicht zustande gebracht hat. Aha. Dann kann der gar nicht antreten, praktisch. So sieht's aus. Es sei denn, sein Einspruch wird noch stattgegeben, aber ich denke mal eher nicht. Also, zwar nicht, mir nicht alles angehört, aber das klang schon so nach, wenn das so wäre, dann müsste man das ganze System wahrscheinlich alles nochmal, alles wieder anfechten. Keine Ahnung wie. Ja, genau, das war das, was ich eben schon meinte, die Wahlleiterin, ja. Das ist jetzt eine Frau. Man kennt ja auch noch den Herrn, der das bei der letzten Bundestagswahl noch gemacht hat, weil er ja dann ja ganz große Teile von dieser Bundestagswahl in Berlin, die ja dann wiederholt werden musste, in Teilen und so, dann da angemeckert hat. Der hat den Job jetzt aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihn da irgendwie geschasst haben oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch selber gegangen oder so. Aber jetzt macht es eine Wahlleiterin. Und ja, die Wahlleiterin. Und die haben hier immer dann live rausgetwittert, Bundeswahlausschuss entscheidet. Der Wahlvorschlag von, das ist jetzt Partei der Humanisten, ist mit Annahme von einzelnen Kandidierenden zur Europawahl zugelassen. Und der Verein der deutschen Sprache hat sich dieses Jahr exemplarisch genommen, weil das waren halt immer so diese Formulierungen mit Kandidierenden und sagt, wenn die Wahlleitende von Kandidierenden spricht, fragt sich, wann sie tatsächlich eine Bundeswahlleitende ist. Wir fragen für ein Partizip. Das ist ja diese Partizipform, dieses kandidierend, radfahrend. Oder die, was war das, die ertrinkenden Schwimmenden oder so. Oder nicht schwimmenden Schwimmenden oder irgendwie so. Irgendwelche Formulierungen. Ja. Studierende. Ach der Rüdiger. Kommen wir nun zum erhobenen Zeigefinger, ja. Ja, macht der Erdogan auch immer, ne? Erhobenen Zeigefinger, ja, ist mir mal aufgefallen. Okay. Das kann aber viel bedeuten, ne? Das kann ja vor allem auch so bedeuten, pass mal auf, so jetzt erzähle ich dir aber was oder so. Na, das bedeutet in dem Fall, das ist das, was uns alle Experten gesagt haben, dieser ausgestreckte Finger steht für einen Gott, den es nur gibt. Ach so. Ja. Aber genau. Uns ist der Finger halt aus anderen... Das ist ja auch der Kontext nicht so unentscheidend. Ich meine, so wie er aussieht, wird es wohl dafür stehen, ne? Wenn jetzt einer auf dem Fußballplatz ein Tor schießt und dann den Finger in die Luft regt, dann wird es wohl dafür nicht so stehen, ne? Also, ja, aber wenn du dann verschiedene Broschüren der Bundesregierung oder Landesregierung aufschlägst oder dich zurückerinnerst an das Foto, das Nancy Faeser mit Schülern gemacht hat, wo im Hintergrund auch Leute diesen Finger gezeigt haben und da steht überall, das sei ein weit verbreitetes Symbol beim IS und radikalen Islamisten. Also das ist eigentlich der eigentliche Skandal aus meiner Sicht, dass die Medien sagen, nee, der ist nur Muslim und der ist fromm. Ach so. Und auf der anderen Seite aber auch die gleichen Medien darüber geschrieben haben, dass das halt eine Geste ist. Es gab einen Fall mit drei Gepäckbandmitarbeitern in irgendeinem Flughafen, ich glaube in Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Die gefeuert worden sind oder zumindest eine Abmahnung gekriegt haben oder irgendwelche Konsequenzen gekriegt haben, weil sie halt diesen Finger auf einem Foto gezeigt haben. Und uns allen war eigentlich auch, es gibt auch Fotos vom Herrn hier, wie hieß er, Abbas, der, nee, doch, nee, Amri war das hier, Abbas, der andere Terrorist. Der Amri vor seinem Anschlag am Breitscheidplatz und so weiter und so fort, also meine einfache und völlig subjektive Sicht darauf ist, ein Land, das den Hitlergruß verbietet, muss auch diese Geste verbieten. Aber das ist meine ganz einfache Sicht darauf. Weil die steht genauso für, die steht halt dafür, es gibt nur ein auserwähltes Volk im Endeffekt. Und das sind die, die an diesen einen Gott glauben. Und alle anderen stehen unter ihren Füßen. Und das ist eine Gesellschaftsordnung, die mir zutiefst widerstrebt. Deswegen, um mal zurückzukommen, verstehe ich nicht, warum hier liberale Vielfalt steht. Ja, das ist ja so eine Gruppierung, die es beim letzten Mal nicht geschafft hat, offizielle Vorfeldorganisation zu werden, zum Glück. Und die es aber nach allem, was ich gehört habe, jetzt Ende April wieder nochmal probieren will. Und die hat dieses hier rausgetwittert, haben auch in den Kommentaren ein bisschen Feuer dafür gekriegt, aber ich lese mal erstmal das vor, was hier in den weiteren Tabs noch drinsteht. Ich glaube, die kann ich hier im Archive nicht durch. Klicken. Und zwar schreiben sie da, seit 3 Tagen sorgt ein Foto vom deutschen Fußballnationalspieler Antonio Rüdiger für heftige Anfeindungen in sozialen Medien. Auf dem Foto, das Rüdiger anlässlich des Fastenmonats Ramadan gepostet hat, ist er auf einem Gebetsteppich mit dem sogenannten Tawhid-Finger zu sehen. Er wünscht in dem Posting allen Muslimen einen gesegneten Ramadan. Julian Reichert von News nimmt dieses Foto zum Anlass, um Antonio Rüdiger als potenziellen Islamisten darzustellen, weil der Tawhid-Finger ein Symbol von Islamisten sei. Julian Reichert und den Politikern und Populisten, die jetzt auf dieser Hasswelle mitreiten, geht es nicht um einen kritischen Diskurs über Islamismus. Ihnen geht es bewusst oder unbewusst, denen geht es unbewusst, um die Problematisierung einfachen muslimischen Glaubens. Das ist einfacher muslimischer Glaube, ist das. Dieser Rüdiger, ist er denn da irgendwie konvertiert oder was? Oder war der schon immer? Oder? Ja, schon immer, würde ich mal denken, oder? Hm. Oder klingt ja sehr deutsch, der Nachname. Ne? Ja. Nee, aber beide Eltern stammen, glaube ich, aus Sierra Leone oder irgend sowas. Aber die hießen wohl beide Rüdiger. Keine Ahnung, deutsche Vorfahren oder was auch immer. Aber ja. Dieser toxische Diskurs, der Stimmungen bedient, nicht auf Expertise basiert, dient nur den Islamisten, die Reichert und Co. angeblich bekämpfen wollen. Es ist keine kritische Auseinandersetzung mit Islamismus, wenn man die Glaubenspraxis von Muslimen pauschal als Ausdruck einer islamistischen Ideologie hinstellt. Der Tauhidfinger und auch andere Glaubensinhalte, ganz einfache Muslime, werden seit langen Jahren von unterschiedlichen islamistischen Gruppierungen und auch Terrororganisationen wie dem IS für ihre Zwecke missbraucht. Sie wollen sich als die wahren Vertreter des Islams inszenieren. Wahre Vertreter ist in Anführungsstrichen hier. Selbsternannte. Wer die einfache Glaubenspraxis der Muslime als Ausdruck des Islamismus darstellt, tut eben diesen Islamisten den größten Gefallen. Der Tauhidfinger beim Gebet ist eine jahrhundertelange Glaubenspraxis, insbesondere in der malekitischen Rechtsschule. Antonio Rüdigers Mutter stammte aus Sierra Leone und die Muslime in Sierra Leone gehören zu der malekitischen Rechtsschule. Muslime der malekitischen Rechtsschule haben bei allen Gebeten den Tauhidfinger. Heben bei allen Gebeten. Wenn das jetzt mal jemand Seriöses, wie sagen wir, Ferran Atesh oder so einordnen könnte. Haben wir das? Nee, das habe ich nicht dabei, aber ich habe es gesehen. Ja. Ja, die hat nämlich knallhart auch gesagt, das ist eindeutig eine islamistische Geste und ist überhaupt nicht so traditionell, wie das hingestellt wird. Ja, kann ja sein, dass Sierra Leone auch viel islamistischer ist als andere islamische Länder. Und ich kann mir vorstellen, dass da Unterschiede gibt. Ja, vor allen Dingen hat die Atesh hatte doch, glaube ich, auch gesagt, dass der dass dann den Finger eigentlich Richtung Mekka zeigt und nicht nach oben. Ja gut, ich meine, sein Gebetsteppich ist ja auch Richtung Mekka keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe auch auf Twitter geschrieben, ist es nicht so, dass wir in den letzten 20 Jahren, und da will ich mal 2001 frech mit einschließen noch, dass wir eine Kultur haben, in der man schon den Anschein von Islamismus vermeiden sollte. Ist es nicht so? Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, sollte man sich doch so weit weg positionieren von Gesten und ja, dieses Foto hat ja auch eine Aussage. Warum suche ich die Nähe von Leuten, die diesen Finger schon genutzt haben, wie Osama bin Laden? Oder halt Anis Amri oder ähnlichen. Warum kann ich nicht diesen Finger weglassen und einfach dort sitzen, die andere Hand auch lässig auf einen der Oberschenkel gelegt und sagen, fröhlichen Ramadan, Leute. Warum muss ich diesen Finger zeigen? Ist es nicht seine Aufgabe, seine Verantwortung als Nationalspieler zu sagen, eben ich möchte nicht Teil dieser wir haben jetzt schon genug Probleme mit halt Leuten, die sagen, heute gerade wieder habe ich mit jemandem gesprochen, den ich länger nicht gesehen habe, und der sagt, bei ihm im Haus wohnen Türken, die sagen zu ihm, ich möchte nicht, dass hier so viele von diesen Leuten herziehen, die fragen uns, warum meine Frau kein Kopftuch trägt. Und das genau davon sollte man halt die Leute wegbringen als Nationalspieler und nicht dahin bringen. Und diese Geste, wie gesagt, leg die Hand auf den anderen Oberschenkel und alles ist gut. Aber das hier ist falsch. Da hätte dein PR-Berater sagen sollen, du Antonio, das ist nicht so eine gute Idee. Verstehst du, wenn du das selber nicht merkst, sag ich dir das. Aber ja. Ja, es hat so eine bittere Attitüde, wie bei den Wokis, die sich einfach überall einmischen. Oder ja, einmischen ist vielleicht übertrieben in dem Fall, aber ja, sich eben immer wieder mit ihrer Meinung präsentieren, die keiner hören will. Ja, das Interessante ist ja eigentlich, dass wir ja von früh bis spät alles ist ja immer ein Code und alles ist immer ein Dog-Whistle und alles muss man immer ganz genau auf die Goldwaage legen und im Zweifelsfall muss man 3 NGOs gründen und 5 Gesetze verabschieden. Aber wenn und mal einer eine eindeutige Geste zeigt, ne, dann ist er nicht ja. mehr eindeutig. Und genau. Das hier natürlich, ach ja, ja, das bedeutet alles nichts. Und ich meine, klar, der Einwand, dass der vielleicht einfach das nicht weiß oder so, wie das dann verstanden wird. Nee. Nee. Ja, keine Ahnung, also, ich kenne ihn nicht. Der wohnt doch nicht unter einem Stein. Sollte man denken, ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, er hat einen PR-Berater. Ich bin mir auch nicht sicher, dass man so einen Anzug braucht, wenn man betet oder so. Das ist doch, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben, oder? Nee, aber das ist Ramadan. Ist doch okay. Die Leute ziehen sich bei uns ja auch ordentlich an, wenn sie in die Kirche gehen. Das ist alles gut. Wie gesagt, tu die Hand runter, Rüdiger. Antonio. Entschuldigung. Ich komme bei Vornamen, die Nachnamen sind immer durcheinander, aber jetzt nicht böse gemacht. Ja, und der letzte Satz hier übrigens, den ich noch lesen muss aus dem Posting hier, ist, es ist der Ausdruck der Einheit Gottes und nicht ein Symbol des IS oder anderen Islamisten. Wer all das ausblendet, will nicht aufklären, sondern nur hetzen. Ja, es ist der Ausdruck der Einheit Gottes, ja. Und das ist genau der Grund, warum die Islamisten den benutzen, weil die das nämlich sagen. Es gibt nur diesen Gott und wenn ihr irgendwas anderes da meint oder denkt oder so, dann seid ihr die Feinde von diesem einen Gott, den es gibt. Das ist ja genau diese Geschichte. Das ist nicht meilenweit davon entfernt. Das ist genau dieses, was die meinen. Ist das ein anderer Gott, ja. Und es gibt noch dazu, um das Ganze nochmal einzuordnen, weil ich habe mehrere Artikel drüber gelesen, es gibt noch dazu halt die Vorschrift im Islam, dass du sowas eben gar nicht machen darfst. Deine Frömmigkeit zur Schau stellen. Das ist in dem Fall dann nicht für Allah, sondern für dich. Und ist sowas, was ein Christ eine Sünde nennen würde. Genauso wie ja, diese ganze Prunkerei in unseren Kirchen ja halt auch eigentlich nicht das ist, was Jesus gesagt hat. Um mal, ja, also diese ganzen Ornate und die Ringe und die Kelche aus Gold und all dieser Scheiß ist ja auch nicht das, was Jesus gepredigt hat. Und genauso, ja, bei hier weiß ich es nicht, ich habe den Koran selber nicht gelesen, ich kenne nur Ausschnitte, aber ja. Ja, dann möchte ich euch noch einen Kommentar vorlesen, den eine Frau L. hat unter diesem Posting hier gemacht hat und das ist folgender. Ihr argumentiert mit der malikitischen Rechtsschule, dass es normal sei, den Tabit-Finger zu benutzen. Unabhängig davon, wie man diese Symbolik von Antonio Rüdiger bewerten möchte, finde ich es schon fast schlimmer, dass ihr es so darstellt, als sei die malikitische Rechtsschule in irgendeine anerkennungswürdige Instanz. Diese Auslegung des Islams ist sehr problematisch, denn sie empfehlen die weibliche Genitalverstümmelung. In Klammern siehe Islamic Medical Ethics in the 20th Century. Und die Todesstrafe für Homosexualität. Siehe Crime and Punishment in Islamic Law. Diese Rechtsschule hat nichts mit einem liberalen Islam zu tun, sondern mehr mit der Scharia. Sie gibt konkrete Handlungsempfehlungen im Rahmen der Scharia, die unseren liberalen Werten diametral entgegenstehen. Dies kritiklos als Instanz darzustellen und sich gleichzeitig für die Frauen und die Freiheit im Iran einzusetzen, ist unseriös. Nee, das woke Theorem hat Löcher, Widersprüche, massig und mannigfaltig an ihrer Zahl. Das hätte ja keiner vorher wissen können. Genau, dann gibt es noch von der FDP einen Europakandidaten jetzt, den ich noch gar nicht kannte, aber der mir jetzt durch diese ganze Sache hier aufgefallen ist, einen wohl ziemlich vernünftigen Menschen namens Paul Bressel. Und der hatte dazu auch was bei Instagram gepostet und hat danach dann tagelang die Kommentare gepostet, die ihm die Leute da gegeben haben, so nach dem Motto, ja, finde ich damit ab, wir übernehmen den Laden hier. Das war so der Tenor. Also. Ja, das werden die Leute, glaube ich, nicht verstehen, dass das nicht nur der Tenor des Islamismus ist, sondern der Tenor dieses Buches und damit der ganzen Richtung, Glaubensrichtung. Das ist ein unentwirrbares Knäuel. Man kann es eigentlich nur, wie Alexander damals den gordischen Knoten, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber ja, 50% der Menschen am Migrationshintergrund in meiner Stadt. 50%. Aber es gibt sowas nicht wie einen Austausch, schon gar nicht demografisch über ein, zwei Generationen, gibt es nicht. Und damit wird auch unsere Demokratie nicht dran glauben müssen, mit all ihren Freiheitsrechten. Dauer. Ja, dieses Doppeldenk auch, ne? Also auf der einen Seite, du kannst hier irgendwelche Beiträge schreiben über die Schlümpfe und dich darüber auslassen, wie die jetzt hier die Leute radikalisieren. Da kommt ja auch keiner um die Ecke und sagt, also hallo, also ich meine, wenn du jetzt hier pausenlos die Leute darauf hinweist, dass sie angeblich alle rechtsextrem sind für jedes normalen Gedanken, die sie irgendwie haben, dann radikalisierst du die doch damit nur noch mehr. Ne? Also diese Denke finden nicht statt. Ne? Dass das eventuell irgendwie hilft, dass man in jede Scheiße irgendwie an jeder Ecke die Amadeo-Antonio-Stiftung lauert, um uns die Welt zu erklären. Und dass dann alles so hingenommen werden soll als der letzte Gospel. Das ist alles prima. Das ist alles Aufklärung. Ne? Das ist alles einfach nur sagen, was ist. Ne? Aber jetzt hier irgendwie zu sagen, naja, diese Geste, das ist ja schon eine Geste, die da auch von von den Islamisten benutzt wird, ne, was mag er sich jetzt dabei denken? Das geht schon zu weit. Ne? Das ist die wahre Radikalisierung der Leute. Und die nicht zu radikalisieren bedeutet, dass man immer sagt, ja, das ist ja nur ein Glaubensbekenntnis. Ne? Das ist ja auch vollkommen unproblematisch, weil irgendwelche Leute, die da an ihrem Glauben hängen, die sind ja auch überhaupt nicht anfällig für Radikalisierung oder so. Ne? Kein bisschen. Also. Ich erinnere an letzte Woche mit diesem Ausschnitt aus Belgien, wo Leute Molotow-Cocktails auf kurdische Häuser geworfen haben und dabei Allahu Akbar gerufen haben. Also es ist ein ganz kurzer Schritt zum Pogrom. Ein ganz kurzer. Ja, und das gab es jetzt die Tage hier auch, so ein Islamisten-Video, wo sie irgendwie gemeint haben, dass sie jetzt quasi einen Anschlag verüben wollen auf Bayern gegen Dortmund, das Bundesligaspiel. Mit so einer Grafik hier, plus 500 Kufar. Ist auch wieder die Frage, ist das echt oder ist das ein Troll? Naja, es wird wahrscheinlich auf einschlägigen Webseiten veröffentlicht worden sein, oder? Ja, und das hatte man uns hier noch geschickt, einer unserer Zuschauer. Die 7 politischen Handzeichen sollten Sie kennen. Und das erste Ding ist gleich das OK-Symbol, was ja jetzt angeblich laut 4chan was sagt denn hier der Spiegel bedeutet. Was sagt denn der Spiegel dann zu dem Rüdiger Finger? Aber da steht doch angedichtet. Es begann als Streich. Mhm. Okay, jetzt ist es ernst. Okay. Mhm. Mein Bullshit-Detektor ist über 9000. Ja, Meme halt, ne? Also das ist halt für die der Beweis, dass sie es ernst ist, dass dieser Christchurch-Attentäter es benutzt hat. Ja. Ja, ein Wolfsgruß, den kennen wir ja. Und das hier bedeutet für die Black Power, ja. Jetzt nimm mal den Handschuh hier weg. Bedeutet es dann immer noch Black Power? Oder bedeutet es vielleicht Sozialismus? Und auch bei den guten Leuten dann. Bei Fridays for Future oder so. Die Faust als Symbol für Widerstand und Solidarität zieht sich durch verschiedene Bewegungen. Am berühmtesten ist wohl die Faust der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Nee, das ist nicht die Faust der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Die Faust der Bürgerrechtsbewegung. Die Faust der Bürgerrechtsbewegung. Während der Olympischen Spiele in Mexiko sitzen die beiden Sprinter, ja genau, und der Typ, der die dazu animiert hat, war der gleiche, der dem Footballspieler, das fällt mir gerade sein Name nicht ein, gesagt hat, er soll sich mal hinknien. Oder er soll mal behaupten, dass er sich hinkniet bei der Nationalhymne. Colin Kaepernick, ja, danke. Hands up, don't shoot. Ja. Oh, da kommt ein Zeigefinger von unten. Wait. Die Geste wird von Muslimen, von Menschen muslimischen Glaubens genutzt. Muslimenden. Ja. Glaubensbekenntnis abzulegen. Gerade sorgte der deutsche Fußballnationalspieler für Wirbel. Einen frohen Ramadan wünschte der ehemalige Bild-Journalist Julian Reichelt meinte, es ist jetzt alles, ne? Das jetzt, bei dem ist es aber der Haupt, bei dem ist alles klar, ne? Der Julian Reichelt hat es gesagt, also kann es nur falsch sein, aber dass ich diesen Finger sehe und damit mit Islamismus, nee, das hat ja nichts damit zu tun, nur weil es Islamisten machen, heißt es so nichts. Aber wenn man es kritisiert und Julian Reichelt ist, dann ist es natürlich klar, dass es falsch ist. Meinte damit darin eine islamistische Geste zu erkennen. Das da unten kenne ich nur als bitte 3 Bier. Hunger Games. Okay. Ja, ich bin kein Young Adult. Drei Fingergeste gegen ein repressives Regime. Also machen wir das jetzt in der nächsten Corona-Zeit, oder wie? Macht man das mit ausgestrecktem rechten Arm? Nicht, dass das Missverständnisse gibt. Ah, okay, in Myanmar haben sie das auch gemacht. Und in Thailand, ja, gut zu wissen. Ja, genau. Ja, das ist Rabia, okay. Ägyptische Staatskrise. Deshalb ist es auch das Symbol der islamistischen Muslimbrüderschaft. Ja, schön. Symbol. In Österreich ist der Gebrauch seit Jahren verboten. Felix Austria kann man an der Stelle nur wieder sagen. Und das genau das sollte auch diesem Tauitfinger passieren. Um gleich zu zeigen, nee, nicht mit diesem Land, aber naja. Ja, und es ist ja eigentlich auch, nach der ganzen Logik von den Leuten, kann man das ja eigentlich auch nichts dagegen haben, weil im Endeffekt, wenn sie das bei sich zu Hause machen, dann kann das auch denen keiner verbieten. Also rein stochastisch ist der Anteil an Terroristen unter den Leuten, die das benutzen, hoch. Stochastischer Terrorismus. Frau Stokowski möchte dazu was sagen, aber die hat Long-Covid. Und Autoimmun hat es auch. Jan Maaßen verklagt jetzt den Verfassungsschutz, weil die ja ihn beobachten. Oh, ich glaube, ich muss mal durch Fenster zu machen. Und da hat er eine lange Klageschrift für fast, glaube ich, 30 Punkten oder so, die ihm wichtig waren. Und hat das auch auf Twitter nochmal ein bisschen detailliert dargelegt. Ja, er möchte halt nicht, dass man irgendwas über ihn speichert und vor allen Dingen behauptet und so, ihn als Beobachtungselement bezeichnet. Ich kann das einigermaßen gut verstehen. Ich glaube auch nicht, dass die viel haben. Ja, schauen wir mal, was draus wird, ne? Rechtsstreit mal eben. Also ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, dass er in der Offensive geht. Sagen wir mal so. Passt jetzt eigentlich ganz gut mit dem Soundeffekt. Maaßen verklagt sie. Ja, ich glaube, hier ist auch der Blitz eingeschlagen. Nach Maaßen, die noch fordern Aktivisten Glorias Enteignung, Fürstin wehrt sich. Weltraumaffen Boulevard. Ja, das ist auch eine Einsendung von einem unserer Zuschauer. Und hier finde ich es vor allen Dingen lustig, dass sie das dieser, ja, ich sag mal, umstrittenen Gloria von Touren und Taxis da irgendwie vorwerfen, dass sie den Maaßen schlecht finden. Ich finde es eher dem Maaßen vorzuwerfen, dass die ausgerechnet für ihn da irgendwelche Spenden sammelt. Das finde ich eigentlich schlimmer, aber gut. Warum? Also für mich ist die inzwischen halt so ein bisschen wie so der deutsche John Lydon. Weil der war ja auch halt früher hier Sex Pistols. Public Image Limited. Ah, okay. Weil die hat ja auch sich immer so punkmäßig inszeniert und war immer schon irgendwie ein bisschen verrückter als das Establishment. Und so wie John Lydon hat sie auch am Ende rausgefunden, dass halt die konservative Seite durchaus die revolutionärere ist. Okay, naja, ich weiß nicht. Ihre Ansichten zur Religion finde ich ganz schön. Ja, gut, aber kindisch. Personen bestehen halt aus mehr als einem Bereich. Also die war ja schon trotzdem immer jemand, der dem Establishment gezeigt hat, guck mal, ich bin reich und ich schere mich einen Scheißdreck um eure Kriege. Das habe ich immer respektiert. Ja, ich sage ja auch nicht, dass das verboten sein sollte, was die Frau da irgendwie verzapft. Ich finde es nur so lustig, dass sie ihr vorwerfen, dass sie für Maaßen was gemacht hat, wobei ich den Maaßen also für einen recht vernünftigen Menschen halte und sehr reflektierten Menschen. Und eigentlich, also die beiden passen aus meiner Sicht gar nicht zusammen und ich finde es eigentlich eher schlimm, dass er jetzt mit ihr zu tun hat und nicht, dass die mit ihm zu tun hat. Ja, die haben ja nur gesprochen, die haben ja nicht geschnackselt, gell? Aber jetzt haben sie sich kennengelernt, als die Fürstin damals ihre Bilder verkaufen musste, um die Willen zu retten. Ja, aber diese ganze Geschichte, bevor wir damit anfangen, mit diesen RKI-Protokollen, Hier, Mammon, du hattest das ja letzte Woche eingereicht schon und ich habe es ehrlich gesagt nicht mit reingenommen, weil ich danach gesucht habe, nach irgendwelchen anderen Quellen auch, die das auch noch irgendwie sagen, und da war ja noch gar nichts und dachte ich so, okay, ist das nur irgendeine Webseite, die sich hier wichtig machen will oder so? Da habe ich es lieber erstmal nicht mit reingenommen, aber danach, am nächsten Tag so, war ja dann alles voll davon, also insofern, okay. Ja. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich das wirklich zusammenfassen soll, weil eigentlich sind die Geschichten ja bekannt sozusagen. Da gab es halt diese eine Hochstufung im März 2020, was die Gefährlichkeit angeht. Und die war abhängig davon, dass irgendjemand zustimmt, dessen Name aber eben nicht bekannt gemacht wird oder werden soll. Ja, und da kann man jetzt spekulieren, wer das war. Boah, ich hatte so auf Politiker getippt, auf Merkel oder Spahn, die waren ja damals verantwortlich. Aber es kommen da wohl auch noch andere Leute in Betracht. Weil das vor allen Dingen auch Militär sein. Könnte Militär gewesen sein, wird ja auch vermutet. Ja, ich hatte mich da auch gewundert, dass da Militär eingeschaltet wurde. Irgendwann wurde das ja auch offiziell gemacht. Ja, auf jeden Fall sind da Berichte rausgekommen, ganz genau, wie du ja sagst, auch ziemlich viele. Aber hier bei Spiegel und ZDF zum Beispiel haben sie die tatsächlich so ein bisschen nachträglich verfälscht, irgendwie reingeschrieben. Das rechte Multipolar-Magazin und der umstrittene Paul Schreier oder irgendwie solche Sachen. Weiß nicht mehr genau im Wortlaut. Aber schon auch gefärbt und gefälscht und beziehungsweise dann irgendwelche Dinge ergänzt, die vorher nicht bekannt waren oder auch ja auch nicht direkt selbstverständlich sind, dass da eben zum Beispiel, dass jetzt ein Mitarbeiter gewesen sein soll vom RKI, dessen Name da geschwärzt ist und solche Dinge. Ja, und das ZDF und der Spiegel machen sich da plötzlich schuldig, indem sie nachträglich diese Berichte negativ einfärben, einfach nur. Ja, das lässt dann tief blicken. Also, wenn man nichts wirklich dagegen zu sagen hat, dann halt auf die Leute. Ne? Also, ja, ich gehe davon aus, dass es noch nicht ganz vorbei ist, aber dass das solche Medien wie ZDF und Spiegel eben nicht unbedingt gerne aufgreifen werden. Man wird sie eben wieder zu treiben müssen, wahrscheinlich. Ja, sonst werden sie immer wieder in blöden Ausreden finden. Es gab ja auch noch den Faktenfinder dazu, von diesem Siegelkopf. Das war ja so ähnlich. Ja, falsch sozusagen. Da wurden ja auch ganz viele Sachen eingestreut, die eben eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben. Eben, ach, was? Der Faktenfinder, der nur sein Narrativ rettet. Ja, und den Leuten sagt, hier gibt es nichts zu sehen. Pferd. Ja, oder die Vorgänge, die werden als skandalös dargestellt, aber das hat ja alles seine Richtigkeit. Das ist, genau das. Aber halt auch das, was Price gerade gesagt hat, die Vorfälle, ja, das hat schon alles seine Richtigkeit. Das aber auch in diesem fucking arroganten Ton. Mit diesem, ja, die Querdenker haben doch keine Ahnung und jetzt lesen sie diesen Scheiß da und glauben, da wäre was drin, alles hier, Luftnummer, bla bla bla, eure Medien erklären euch. War doch richtig, dass man nicht anhand den Regularien entschieden wurde. Es war doch Gefahr. Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen... Das schwierige Argument und darum geht es ja im Kern. Das ist so ein bisschen halt jetzt für umstritten, ne? Es ist ziemlich, also ich bin jetzt, formuliere das mal so euphemistisch wie möglich, es ist bekannt, dass viele Dinge schiefgelaufen sind, selbst anhand der Regeln, die selbst auferlegt wurden und da folgt keine Ahndung und keine Aufarbeitung. Das ist das Grundproblem. Ja, es ist das kann man alles noch viel stärker formulieren, ich habe ja gesagt, was diese Protokolle angeht, ist jetzt nur so, dass es ja eben auch keine wirklichen so genauen Wortprotokolle oder sowas waren, sondern eben Ergebnisprotokolle. Und da stehen ja nicht unbedingt alle Diskussionen eben so drin. Aber die Ergebnisse sollten dann schon drinstehen. Und das Ergebnis war in dem Fall eben, dass der eine da noch entscheiden muss oder so. Deswegen könnte man jetzt sagen, möglicherweise haben sie das doch irgendwie fachlich diskutiert und so weiter. Also es ist nicht einfach nur entschieden worden, weil da jemand irgendwie sagt, das soll jetzt so entschieden werden, sondern auch, weil eine fachliche Diskussion stattgefunden hat. Aber genau wissen tut man es nicht. Ne? Und die Anwälte haben ja gesagt, zu den Vorgängen haben sie definitiv nichts beim RKI. Also wenn darüber diskutiert wurde, dann ohne was aufzuschreiben. Und ganz witzig finde ich auch, dass sie dann doch im Endeffekt auch die ganzen Gegenargumente, die so geschwurbelt waren angeblich und so, dass sie die auch alle durchgekaut haben in Wirklichkeit in intern. Und das ist auch richtig so eigentlich. Ne? Aber das schwarze Balken-Meme wird uns jetzt einige Zeit begleiten. Auf jeden Fall. Wirklich, ja. Zu Recht. Ja, bleiben wir bei Corona, Long-Covid. Corona vor Gericht wird erster Kritiker wegen einer Feindesliste verurteilt. Ja, der Feindeslisten-Paragraph ist ja eine Sache, die vor 2 Jahren oder 3 Jahren eingeführt wurde. Und da geht es darum, dass halt, wenn in einem extremistischen Umfeld Listen von Personen erzeugt werden, mit dem gleichzeitigen Hinweis, dass man gegen die vorgehen sollte, auch wenn es bereits öffentlich verfügbare Daten sind, ist das nicht erlaubt. Da gab es auch schon ein paar Gerichtsprozesse zu, beispielsweise eine Zeitung hatte in einem Presseerzeugnis einen Artikel veröffentlicht und dann geht es auch um verschiedene Doxing-Vorwürfe, die schon gerichtsfest sind. Und hier geht es gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten. Also im Gesetz steht, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhaltes personenbezogene Daten einer anderen Person in einer Art und Weise verbreitet, die geeignet und nach den Umständen bestimmt ist, diese Person oder eine ihr nahestehende Person in Gefahr eines gegen sie gerichteten Verbrechens oder einer gegen sie gerichteten sonstigen rechtswidrigen Tat, sexuelle Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit, persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert auszusetzen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Handelt es sich um nicht allgemein zugängliche Daten, so ist eine Strafe, Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Ja, also, wie gesagt, auch öffentliche Sachen. Es geht um diese Feindeslisten und es geht halt darum, okay, inwieweit ist es geeignet, öffentlich gegen diese aufzurufen, gegen diese Person vorzugehen. Der Post war, wir haben mitgemacht, wir haben ausgegrenzt, diffamiert, diskreditiert, beleidigt und Menschen gecancelt im Dienste der Wissenschaft. Unter dieser Aussage hatte er, also Mike Liberal, um den geht's, hatte 25 Zitate gepostet, die sich gegen Impfskeptiker gerichtet hatten. Wie etwa folgende: Wenn die hirntoten Risikopiloten durch die Aerosole zischen, wird es ganz viele noch erwischen. Wer sich nicht impfen lässt, ist ein Idiot. Ungeimpfte Patienten bitten wir außerhalb der Praxis zu warten. Bei steigenden Inzidenzen führen wir bei ungeimpften Patienten vorerst keine Vorsorgeuntersuchungen durch. Impfgegner sind Bekloppte, deine Party ist Omas Tod. Oder lasst uns Impfverweigerer mit dem Blasrohr jagen. Weidmann 2. Ich denke mal, das ist auch ein Thread, den viele auf Twitter gesehen haben, in ein oder anderen Form. Der Twitter-Nutzer hat die Zitate, die von überwiegend öffentlich bekannten Personen wie Joachim Gauck, Udo Lindenberg oder bekannten Journalisten stammten, im Juli 2022 gepostet, mit dem Hinweis, die Aussagen seien alle öffentlich getätigt worden. Ja, 2 Tage nach Veröffentlichung des Posts wurden die Strafverfolgungsbehörden aktiv. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ist halt so eine Sache, ob man irgendwie was sagt oder ob man jemanden dazu auffordert, eine Straftat zu begehen. Ne? Lass uns ihn Feuerwehr jagen. So, das ist dann schon ein Unterschied eben. In erster Instanz ist es nicht durchgegangen. Die Staatsanwaltschaft argumentierte damals, dass Mike Liberal die Sicherheit der Verfasser der Schlagzeilen gefährde, weil die Personen im Umfeld der Tweets als Täter bezeichnet und in die Nähe des Faschismus gerückt worden seien. Kommt ja nie vor, dass irgendjemand jemand anders online als Faschisten bezeichnet, ne? Nur so meine Meinung dazu, ne? Aber ja. Die Staatsanwaltschaft scheiterte mit ihrem Ansinnen vor dem Amtsgericht Köln. Die Richterin hielt den Tatbestand für nicht erfüllt und lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Dagegen legt die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein und das Landgericht Köln sieht die Zitatesammlung als geeignet an, die genannten Personen der Gefahr einer gegen sie gerichteten Straftat auszusetzen. Mit der Begründung, unter anderem dient als Begründung die aufgeheizte gesellschaftliche Debatte über die Corona-Maßnahmen und das Verhalten Einzelner zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Tweets, also Leute, die auf diesen Tweet reagiert haben, ne, halt mit Beschimpfung oder sonst was. Ja, jetzt kommt ein wichtiger Aspekt. Das Gericht mutmaßt, dass die Followerschaft zu dem Posting homogen sei. Das ist ein wichtiger juristischer Angriffspunkt, den die sagen. Weil die Followerschaft homogen ist, wie es ja für eine Spartenfollowerschaft eigentlich üblich sein sollte, relativ homogen. Das Gericht sieht hier die Gefahr, dass sich eine zu homogene Gruppe entweder zusammenrottet oder einzelnen Mitgliedern zu Gewalttaten ermuntere. Ja, versteht ihr die Argumentation? Mm. Weil die Followerschaft zu homogen ist, besteht da die Gefahr. Weil die das sind heißt, ja, die Filterbubble stacheln sich auf gegenseitig. Ne? Die wissen nicht mal, wie Twitter funktioniert. Und dass ab dem Retweet aus deiner ersten Reihe schon Leute da dranhängen, die du gar nicht mehr kontrollieren oder wissen. Oder wie blöd sind die? Ja, also das, wie gesagt, das ist jetzt die Begründung, warum es in der zweiten Instanz aufgenommen wurde. Eine weitere Begründung, in der zu den Tweets gehörenden Webseite, der die Zitate entnommen waren, sei eine rechtsfeindliche Ausrichtung zu erkennen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was damit gemeint war. Vielleicht hat das von P1-News auf einer anderen Website irgendwo vorher mal gepostet wurde oder sowas. Also das konnte ich leider nicht so ganz nachvollziehen, was damit meinte. Aber das Gericht leitete aus diesen Gründen die von der Staatsanwaltschaft behauptete Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der betroffenen Personen von Formulierung auf der Webseite ab. Ja, das ist der Punkt. Was sagt die Anwältin Jessica Hammett, die ihn verteidigt? Es ist in einer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung nicht nur erlaubt, sich kritisch mit öffentlichen Äußerungen auseinanderzusetzen, sondern geradezu geboten, da die Öffentlichkeit der Ort der Meinungsbildung ist. Ja, nach meinem Eindruck handelt es sich hier um ein politisch betriebenes Verfahren, in dem an meinen Mandanten ein Exempel statuiert werden soll. Damit wird gegen das Willkürverbot verstoßen. Ja, und das mit diesen Feindeslisten, ja, ist jetzt eine weitere Iteration. Wie gesagt, es gab schon Sachen wegen Doxing und es gab halt schon Sachen wegen Veröffentlichung von Journalisten und jetzt geht es um Veröffentlichung von Zitaten. Vor dem Kontext, dass diese Veröffentlichung einer zu homogenen Gruppe angedeiht werden wurde, die dazu geeignet sein könnte, da sie ja so homogen ist, sich zu radikalisieren. Das musst du mitdenken als User, das ist klar. Ja, also muss man mal gucken, wie weit das vorangetrieben wird. Also die erste Instanz hat das ja schon, wie gesagt, mit der Begründung, die ich jetzt gerade gesagt habe, ist es in die zweite Instanz gegangen. Ob das Hand und Fuß haben kann, wird sich zeigen. Wenn ja, dann ist das natürlich eine Rechtsauslegung, die, ja, ich meine, kann man dann keine Zitate mehr von Leuten online posten oder Tweets, die jemand gepostet hat, dann mit dem Bild, wie es ja gerne gemacht wird, dann posten oder so. Oder Bundestagsreden zusammen. Guck mal, dieser Idiot, was der gesagt hat, wenn das dann die falsche, wenn das ein Politiker ist oder so, gut, ich meine, ist ja sowieso schon angreifbar, aber ja, Kritik an bestimmten Personen kann strafrechtlich hart geahndet werden. Es wird dann natürlich auch nicht auf alle angewandt, das ist klar. Ich meine, wie viele Urteile wegen Feindeslisten aus anderen Spektren gab es. Es gab einmal ein Urteil, da wurden die Adressen von AfD-Kandidaten in einer Liste veröffentlicht, aber ich glaube nicht, dass das da ein hartes Urteil gab. Es wurde verurteilt, aber ich habe nicht mehr mit der Kopf, was da die Strafe war. Was passiert mit dem? Was wirklich eine abschreckende Wirkung hatte, sei ja auch mal bei so Sachen wie der Roten Hilfe, die ja kostenlos für Aktivisten eine anwaltliche Dienstleistung anbieten und sowas, sei auch mal dahingestellt, ob das abschreckende Wirkung hat, sowas. Was ist mit den Daten, die bei den Meldeportalen überall gespeichert werden über Menschen? Ja, ich meine, wie gesagt, sind das auch Listen? Die werden ja von den Guten erstellt. Ne? Blocklisten ist halt meiner Meinung nach. Es gibt immer wieder es zirkuliert immer wieder dieser schöne Cartoon von Ahoi Polloi, wo der eine Typ sagt, wir machen jetzt Listen von Leuten, die irgendwie sich hier gegen den Staat wenden, um das Nazitum zu verhindern. Und der andere fragt, aber das ist doch genau das, was die Nazis, und der Erste fängt halt an, ihn auf seiner Liste einzutragen, so ungefähr. Und so ist es auch. Ja. Ein Kollege erzählte, dass er Post gekriegt hat vom Gericht, wurde verklagt von einem Politiker. Ja, rate mal einer, wer es wohl gewesen ist. Vielleicht eine verteidigungspolitische Sprecherin in der FDP? Ja, Strack-Zimmermann. Und dann dabei... Das ist nicht so laut, die kommt. Ja, dabei so ein... ja, so ein mehrseitiges Papier sozusagen, was da noch alle vorgefallen ist, also die Sachen auch, die nicht von ihm waren, sondern die ganzen anderen Vorwürfe waren auch mit dabei. Hunderte. Die haben es nicht mehr alle, diese Leute. Also die Strack. Er hatte die... Ja, sei vorsichtig. Sicher, überhaupt selbst mit zu tun hat, weil das ist ja auch eine Sache, dass sie ja das geändert haben, dass jetzt die Leute gar nicht selber mehr überhaupt davon Kenntnis erlangen. Du kannst es auch ausfarmen an einen Rechtsanwalt und der sortiert dann ja, das Internet nach deinen Erwähnungen. Die wollten ihm einen Strafbescheid schicken, irgendwie so. Ja, die Polizei muss ja auch selber nachsuchen nach diesen Sachen. Nee, aber du kannst als Politiker ja den Service in Anspruch nehmen. Du zahlst langsam an eine Anwaltskanzlei. Eine NGO oder sowas. Ja. Oder sonst irgendwen, vielleicht eine befreundete NGO und die sucht dann halt, die macht dann Twitter-Analyse und überall, wo was ist, wo man klagen kann, kannst du dann Geld verdienen. Ja, von denen war die Liste auch. Ja, genau. Ja, er wehrt sich mit dem Anwalt dagegen. Ja, machen sich ja nicht alle. So teuer war das nämlich nicht. Nee, deswegen, also im Moment ist es wirklich gefährlich, Witze zu machen. Auch Ja, das ist. Ja. Ja. Ja, so ein Gesetz, irgendwie, dass so ein Politiker oder Staatsoberhäupter schützt, das hatten sie ja bei dem Erdogan auch. Ja, sag bloß. Deswegen war das ja so heikel. Und da haben sie gesagt, das kann es überhaupt nicht sein, dass es sowas gibt, irgendwie sowas Blödes, sowas wie vorgestern, ne? Mensch, aber Mann, unsere Politiker müssen jetzt geschützt werden. Dass die Leute mit zweierlei Maß messen und es so eine Scheune schreiben, ja, wie es gerade passt, ja, das kennt man ja gar nicht. Von unseren da eine Scheune. Shocking. Ja, ist ja ganz was Neues. Ja. Dann musste ich nochmal loswerden. Ja. Und wo wir jetzt gerade bei Politiker-Schelte sind, haben wir hier eins der positivsten Beispiele, zumindest an die ich mich erinnern kann. Hier hat jemand auf Twitter geschrieben, es gab einfach zu viele, die einfach nur provozieren wollten, wenn die Demonstranten damals ganz pragmatisch mit Maske und Abstand gegenüberzogen und unsinnige Regeln demonstriert hätten, was ja auch schon mal lustig ist, weil ja, du musst dich natürlich den überzogenen Regeln unterwerfen, um dagegen zu demonstrieren. Genau. Aber gut, wären sie viel ernster genommen worden und hätten viel bewirken können, hat hier jemand behauptet. Und dazu schreibt Christina Schröder, unsere ehemalige Ministerin für Familie, Senioren und Gedöns. An genau so einer Demonstration habe ich teilgenommen und gesprochen gegen Maskenpflicht in Grundschulen, veranstaltet von Familien in der Krise. IF Bund. Wir wurden als Querdenker gebrandmarkt. 1000 aggressive Tweets hier auf Twitter innerhalb weniger Stunden. Ach was. Ach was. Es ist gar nicht mehr so mit unserer revisionistischen Geschichtsschreibung, die wir hier probieren, dass ja die Leute einfach nur komplett über die Stränge geschlagen sind. Alle Leute waren Attila Hildmann und so, ne? Das ist jetzt wirklich schon in ihren Köpfen drin, dass das damals so gewesen ist. Also wenn ich an die Formation denke, in der sich die Polizei da aufgestellt hat, so, dann habe ich schon den Eindruck gehabt, dass sie das ganz schön ernst genommen haben. Doch. Na, also. Dass sich gerade die Frau Schröder zu einer Politikerin der alten Schule entwickelt, hätte ich damals wirklich nicht gedacht. Ja, das hilft, dass Schröder in der CDU hat. Entschuldigung, Mamon. Ist sie dann, oder? Ist sie dann noch dabei? Ja, ne? Hm. Er ist auch so eine, die nicht abspringen kann. Ne? Naja, also Parteimitgliedschaft ist ja jetzt auch nicht so die große Hürde. Ja, und eine gute Überleitung. Na gut, er will ja sogar nochmal kandidieren für den Bundestag. Hat er ja gesagt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sie es nochmal wieder reinschaffen. Aber Schröder macht ja auch die Republik 21 und obwohl wir da jetzt schon seit ein paar Monaten nichts mehr von denen gehört haben, ich bin ja bei denen auf der Mailingliste und habe ich mich mal angemeldet und die schicken mir schon wöchentlich da Updates, wo ich mir schon immer denke, so ja, es ist ja echt gut und also alle möglichen Beiträge, die die immer haben in den Medien und so, der Herr Rötter und die ganzen Leute und jetzt haben sie sich den Martin Hagen da noch mit zugeholt, den von der FDP Bayern, der ja aus meiner Sicht auch vernünftige Sachen gesagt hat, aber darunter gelitten hat, dass der Rest von seinem Laden so komisch war und dass er sich halt in der Aiwanger-Geschichte da aus meiner Sicht halt auf die falsche Seite gestellt hat, also auf die, die halt da immer noch so ein Riesending draus gemacht haben wollte. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten die Leute vielleicht auch nicht gedacht, so ja, okay, jetzt hier brauche ich diese FDP Bayern auch nicht mehr haben. Weil so ein bisschen distanziert von der Bundes-FDP waren die eigentlich schon in Bayern. Es war schon relativ vernünftig aus meiner Sicht. Und der ist jetzt der Geschäftsführer von der Republik 21 NGO. Ja, und also was so eine NGO tut, ist das auf jeden Fall wesentlich zielführender als irgendwelche, ja, wir müssen auf jeden Bullshit irgendwie draufspringen und unsere Witzchen machen und so metapolitisch, hahaha, Scheißdreck, von dem sich viele Leute hier irgendwie erhoffen, dass man damit irgendwie die Leute überzeugt. Aber gut, Herr Kubicki. Ja, ich habe gerade noch mal kurz nachgelesen. Er hat ja gesagt, dass es zwei Lothar Wieders gegeben hätte. Und das habe ich gerade vergessen, deswegen habe ich nochmal nachgeguckt, schön hier. Das steht am Ende. Nun sehen wir durch die Protokolle, dass es möglicherweise nicht ganz so fachlich ideal im Institut vor sich ging. Und das eröffnet auch die Frage, was wir jetzt von den gerichtlichen Entscheidungen halten sollen. Also so eine ähnliche Geschichte, wie du ja auch gerade gesagt hast, die sich auf eine Behörde gestützt haben, die oft wohl nur die wissenschaftliche Fassade für politische Entscheidungen gewesen ist. Denn dass es gewissermaßen zwei Luther Wieners gab, darauf hätte man eigentlich auch schon früher kommen können. Ein Beispiel in einem Interview mit der Zeit vor einem Jahr erklärte er zu den Schulschließungen: Wir haben immer Empfehlungen abgegeben, mit denen man den Betrieb der Schulen in Schulen und Kitas hätte laufen lassen können, wenn auch unter Anstrengung. Es gab nie nur die Alternative, entweder wenige Tote oder Schulen offen halten, sondern es gibt immer Alternativen. Ja. Ach was. Vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe aber gab sich seine Behörde ahnungsloser. Das Robert-Koch-Institut führte die fehlende Möglichkeit, fachwissenschaftlich bewerten zu können, ob das Verbot von Präsenzunterricht zur Eindämmung des Infektionsgeschehens besser geeignet ist als offen geöffnete Schulen bei wöchentlich zweimaliger Testung von Schülern und Lehrern und bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepten darauf zurück, dass es an den dafür erforderlichen Daten fehle, weil die Wirksamkeit der verschiedenen Schutzmaßnahmen unter anderem im Bereich der Schule nicht systematisch und kontinuierlich erfasst und ausgewertet worden sei. Ja, schöner langer Satz, ne? Vom Kubicki. Können wir das nochmal zusammenfassen? Ja, also auf jeden Fall was anderes, ne? Ein bisschen widersprüchlich sozusagen. Das RKI erklärte gegenüber dem Bundesverfassungsgericht, dass es nicht weiß, ob Präsenzunterricht möglich sei, dessen Präsident wiederum sagte, wir wussten immer, dass es möglich ist. Ja, das ist so der doppelte Widerhalt. Ne? Also die Kritik fand ich auch ganz okay zumindest. Mal gucken, ob der Kubicki sich noch weiter daran beteiligt, das nach vorne zu bringen, das Thema. Aber ja, was soll da jetzt noch kommen? Es muss ein Name raus und dann vielleicht mal Konsequenzen her oder so. Nochmal Gerichtsverfahren, andere Gerichtsverfahren, vielleicht nochmal neu aufrollen und zurückpfeifen. Ganz schön bekloppt alles. Aber gut. Wenn es dann so sein soll. Also ich fände es besser, wenn es passiert mit Gerichtsverfahren und so weiter, als wenn es nicht passiert und wenn es nicht aufgearbeitet wird. Weil die Zweifel sind schon groß gewesen auch und das ist ja überhaupt nicht so dargestellt worden. Das kann man den Leuten ruhig ehrlich sagen, finde ich. Es gibt ja, soll ja mündlich sein, der Bürger, und mündlich entscheiden. Da muss man eben auch Bescheid wissen. Das ist doch schon wieder Delegitimierung des Staates, was du da machst. Mündiger Bürger, hallo? Alle 4 Jahre Kreuz machen, das reicht doch, oder nicht? Aber nicht bei der schlechten Partei. Dr. Wieler und Mr. Hyde, ja, in der Tat. Oh, Frauenkampftag. Ja, das hier hat mich ja sehr gefreut. Das habe ich durch Zufall aufgeschnappt. Das ist auch schon ein paar Wochen alt, Frauenkampftag. Das ist ja der 8. März, haben wir auch schon drüber geredet, wie da alles so auf, ja, überall mit Gewalt auch gespielt wurde und so. Und hier haben die Julis Gießen bei Instagram geschrieben: Hinaus zum Frauenkampftag für Leistung statt Identität. Und dann hat der Lindner gesagt: Nee, da kommt gar nicht in die Frage. Noch ein bisschen Text: Am 8. März findet traditionell der internationale Frauentag statt. Früher noch Tag der Frau, an dem man ihren Blumen schenkte und für ihre Rolle in der Gesellschaft hervorhob. Ist das nicht Muttertag oder so? Aber egal. Ist heute dieses Verhalten sexistisch und die politische Linke strömt zum sogenannten Frauenkampftag zu Demonstrationen. Diese haben wir uns angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, sie haben recht, wir müssen endlich den Kampf für die Frauen antreten und wann würde das besser passen als heute? Frauenkampf heißt Kulturkampf. Wer pro Frau, pro Weiblichkeit und Frauenrechte ist, der anerkennt, dass der Kampf für die Frau einer gegen die aktuell vorherrschende Kultur der Vorgaben, Quotierung und des Genderns ist. Wer pro Frau streitet, der weiß, dass Frauen das Gender Pay Gap aus eigener Kraft schließen konnten. Sowas aber auch. Wer pro Frau streitet, der weiß, dass sich die Frauen die Gleichberechtigung selbst erstritten haben. Denn wer für Frauen ist, der erkennt ihre Leistung an, der erkennt an, dass die Frauen eigenständige und selbstständige Wesen sind. Wow, gar kein Kollektivismus, ja, wir müssen gar nicht die ganze Gesellschaft verändern. Frauen sind mehr als ihr Geschlecht. Boah, was für Wahrheitsbomben, die hier gezündet werden. Für uns ist klar, eine Frau zu sein ist kein Nachteil. Boah, oder eine Art Behinderung, die per Quote ausgewässert werden müsste. Geht das nicht runter wie Öl? Ich finde es hervorragend. Ja, Frauen sind ebenso eigenständig, eigenverantwortlich und starke Wesen wie Männer. Sie brauchen keine Vorgaben und Quotierungen. Eine starke Frau versteht, dass Narrative der Linken, sei es Quote oder Gendern, ihr selbst kurzfristig beruflich nutzen kann, aber langfristig schaden wird. Frauen jederzeit auf ihr Geschlecht zu reduzieren, egal ob in der Ansprache, in Vertragsverhandlungen oder der Öffentlichkeit, wird der Frau nicht gerecht. Frauen sind mehr als ihre Vagina und Menstruation. Wow. Frauen sind vollwertige Menschen, die nicht anders oder gleicher behandelt werden müssen als alle anderen. Wir sollten die Leistung der Frauen anerkennen, nicht ihre Geschlechtsorgane. Wir sollten anerkennen, dass Frauen ebenbürtige und starke Teile dieser Gesellschaft sind, die keinen Nanny-Staat brauchen. Wir könnten endlich wieder dahin kommen, dass Frauen eben nicht nur auf ihr Geschlecht reduziert werden. Leistung statt Identität, Frauenkampf heißt Kulturkampf. Ist das nicht gut? Das müssten jetzt nur noch die alle so sagen, bitte, von früh bis spät. Und das hätte ich mir auch mal gewünscht von hier, den, ich hatte ja die Ausschnitte da aus dem Bundestag zu der vereinbarten Debatte euch gezeigt, wo es ja nur hieß, aber die Care-Arbeit und irgendwie die Emma sagt andere Sachen als die anderen Feministen oder irgendwie so ein Kram und hurra, Frauentag wurde von den Sozialisten eingeführt und lauter so ein Zeug. Da hätte ich mir das hier mal gewünscht. Das ist genau die richtige Antwort aus meiner Sicht. Das ist eine Antwort, die ich erwarte von Liberalen und nicht diese kollektivistische Kackscheiße. Und wir müssen irgendwie den gleichen Kram erzählen, den die anderen auch erzählen. Benachteiligungen, bla bla bla. Und wir müssen die ganze Gesellschaft ummodeln nach sozialistischen Vorschriften und der Staat kann nichts falsch machen, wenn er feministisch ist. Oder hat er so einen Scheißdreck? Na, also das ist doch hier wirklich. Ja, es ist eine sehr kleine Splittergruppe. Ne? Die können doch nicht überall sein, so eine kleine Splittergruppe wie die. In Gießen sind die aber. Ja, in Gießen, guck mal, ja, lokal aktiv immerhin. Nicht schlecht. Ja. Was ist auch in Gießen? Der Schreibworkshop Sich erschreiben. Und ich habe das, ist mal hier ein Blick in mein Real Life. Ich habe das selber aufgespürt. Kennt ihr diese im Supermarkt? Diese Boards, wo man beim Einpacken der Sachen auf so ein Board guckt und da hängen dann Hunde oder Katzenbabys abzugeben oder halt sowas. Und ich fand es einfach nur geil. Meine Stadt ist finanziell ziemlich angeschlagen eigentlich. Das vor 72 Millionen neu gebaute Rathaus vor 10 Jahren hat jetzt einen Schaden über das ganze Dach. Außerdem laufen im Keller die Pumpen, weil man es ziemlich nah an einen Fluss gebaut hat. Und wir finanzieren dann hier diesen Schreibworkshop Sicher Schreiben mit über unsere Steuern. Themenbereiche Identität, Patriarchat, seelische und sexualisierte Gewalt, Arbeitsmigrationsbiografie im Kontext von Gastarbeit und Frauen in den 80er und 90er Jahren. Sicher schreiben. Schreiben bietet die Möglichkeit, Gedanken und Empfindungen von innen nach außen zu bringen. Das kann uns helfen, Gefühle und Ideen besser einzuordnen und sie uns vielleicht erst ganz bewusst zu machen. Den Absatz unterschreibe ich vollkommen, das stimmt. In einer gemütlichen und vertrauensvollen Runde werden die Workshop-Leiterinnen vom Internationalen Bund und Wildwasser in die Thematik einführen und gemeinsam mit den Teilnehmenden ins Schreiben kommen. Klingt irgendwie ein bisschen eigentlich erst unschuldig, aber dann denkst du drüber nach. Und wenn die Gruppe wirklich Frauen sind oder die Zielgruppe halt Frauen sind, die aus diesen Sachen kommen, klingt das für mich schon fast eher wie so ein Erweckungsworkshop. Lerne das Opfer kennen, das du nie gewesen bist. Ja? Und dann bitte tritt auch in unsere Kirche ein. Da kannst du immer Opfer sein und dann bei der Kollekte kriegst du was ab und wir werden für dich kämpfen und du musst aber sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Und also grundsätzlich, warum nicht sowas machen? Okay, und dann mal ganz nach unten und dann sehen wir halt auch, das wird gefördert, nicht nur vom Kulturamt der Stadt, sondern es wird auch gefördert von der Landesverband der Kulturarten. Wie heißt das im Gesamten? Ich habe es mir extra markiert. Landesverband der soziokulturellen Zentren und Initiativen in Hessen. Boah. Also auch wieder was wir über unsere Steuern, einen weiteren Kropf, den wir über unsere Steuern finanzieren und den wo der Wokismus offensichtlich schon tief sitzt. Ich meine, okay, so ein Forum zu bieten, finde ich eine gute Sache, aber es riecht hier förmlich danach, Menschen irgendwie erst zu zeigen, was sie überhaupt für ein Opfer von Patriarchat-Identität. Also es sind ja genau diese auch die Aspekte, die uns Intersektionalität immer wieder vorbetet. Ja, vielleicht ist das hier ein False Alarm von mir, aber ich finde, es riecht nach einem Hi, wir wollen mit dir einen Persönlichkeitstest machen, kostet doch nichts. Hast du Lust? Zu gucken, ob du ein Täter anwerden kannst. Ach so, wir möchten mit Ihnen über Joseph Smith sprechen. Haben Sie von dem schon gehört? Komm mit nach Guatemala oder was weiß ich wo, in unser Camp. Da gibt es Wildwasser. Was ist das? Ja. Wildwasser ist ein Verein, der kümmert sich um sexuelle Opfer sexuellen Missbrauchs. Ja, auch ein kontroverser Verein. Also, ja. Ich finde nicht so kontrovers, aber das, wenn die hier sowas machen, das finde ich kontrovers. Das schon dann irgendwie. Und den Internationalen Bund, da habe ich auf der Website auch nur halt das Übliche. Mhm. Zivilgesellschaftsgelaber gefunden. Ja, wie gesagt, nur ein Fundstück und vielleicht ein False Alarm von mir, aber. Ach ja, ne, so läuft das schon mit dem Geld für die Reihe auf der Ebene. Ne? Das ist organisierte Hetze. Wird ja bezahlt sozusagen. Ja, aber noch schlimmer eigentlich, wenn man Menschen, die sonst so durchs Leben gehen und sagen, ich habe das doch eigentlich ans Gute gemeistert, wenn man denen jetzt irgendwie sagt, nee, hast du gar nicht. Du hast immer ein Opfer. Und nur wir haben das Rezept. Ist das Gaslighting oder was? Nee, für Gaslighting muss eine persönliche Beziehung bestehen. Aber ja, also, keine Ahnung. Ja. Jemandem halt einen Opferstatus einreden im gewissen Sinne, würde ich sagen. Apropos, wusstet ihr, dass es eine Vereinigung, ich meine, es war eigentlich klar, dass es die geben muss, aber eine Vereinigung im Fußball-Fandom, die sich Queer Pass nennt, das ist schon so knirsch, von Anfang an Queer Pass. Wahnsinn, bestimmt vom DFB gegründet. Ja, und das ist hier von unserem Kumpel Volkan Aga, der gerne in der Tat, aggressive Artikel schreibt hier. Quasi Tatze und Tätze. Hier geht es um die Geschichte mit den Bannern. Ihr erinnert euch vielleicht, der DFB sagt, es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Ich weiß nicht, war das. Boah, was ein mieser Spruch. Ich glaube, das war der die Strafe kassiert hat, ne? Ja, ich auch, ja. Der erste. Und da gab es ja irgendwie 18.000 Strafe für. Und dann erklärt er uns nochmal ein bisschen, dass danach noch mehr von den Postings kamen und dass die Postings von den Transparenten kamen. Dann kommt natürlich auch das pinke Deutschland-Trikot zur Sprache und überhaupt ist der Fußball so einer der letzten Rückzugsräume, der bösen rechten weißen Männer, so ungefähr. Das ist sogar nicht pink, oder? Also, es ist nicht schön, das gebe ich ja zu. Oder? Pink ist es eigentlich auch nicht so. Und nach ein paar Absätzen kommt dann seine Expertin dazu. Und seine Expertin finde ich wirklich klasse und deswegen habe ich den Artikel mitgebracht. Marion Müller, Professorin für Soziologie an der Universität Tübingen. Sie hat das Buch geschrieben, Fußball als Paradoxon der Moderne. Zur Bedeutung ethnischer, nationaler und geschlechtlicher Differenzen im Profifußball. Und danach kommt der Satz, darüber kriegt man eben Aufmerksamkeit, sagt sie über die Spruchbänder. Ja, könnte man auch über den Titel von deinem Buch sagen. Aber gut, man kann das so aufblasen und das Pathos, Fußball als Paradoxon der Moderne. Schaut, da sind sie, die Männer, und laufen noch herum, als käme es darauf an, schnell zu laufen oder etwas heben zu können. Vergessen haben sie, das in der modernen Welt, bla bla bla bla. Okay. Die These der Dame, die unangemessenen und übertriebenen gesellschaftlichen Debatten über Geschlecht, wie zuletzt im Kontext des Selbstbestimmungsgesetzes, schaffen erst den Resonanzraum, in dem Fußballfans über Transfeindlichkeit, Homophobie oder Sexismus Empörung provozieren und auf sich aufmerksam machen können. Komisch, das hatten wir doch heute schon mal, oder? Das erst, dass die Aufmerksamkeit halt wirklich... Man darf den Leuten gar nicht zuhören, man darf diese Transparente nirgendwo zeigen und man darf den Leuten schon gar nicht irgendwie zulassen, dass sie über gesellschaftliche Fragen wie Geschlechtsänderungen mitbestimmen. Und dennoch findet Müller, dass die Geschlechterdifferenz im Fußball wie in anderen Hochleistungssportarten nach wie vor eine sehr große Rolle spielt. Sie hilft dabei, die gesellschaftlichen Geschlechterrollen zu reproduzieren. Weil es Frauen- und Männermannschaften gibt, versteht ihr? Deswegen reproduziert der Fußball Geschlechterrollen und dann denken kleine Kinder, oh, es gibt Frauen- und Männermannschaften, da muss ich mich wohl entscheiden. Es ist nach wie vor undenkbar, dass eine Frau bei den Männern mitspielt, sagt Müller. Ja, aber was sie nicht sagt, ist halt diese Geschichte, die wir immer gerne zitieren. Was war es, die australische Nationalmannschaft, die gegen eine C-Jugendmannschaft verloren hat, Männer? Ja, es ist nicht undenkbar, es ist nur unsinnig, ne? Es waren mehrere sogar. Es war die, ja, es war gibt die australische, da mehr Beispiele, war auch die was? Amerikanische, war es auch, die gegen waren die Chicago doch regelmäßig Fire. So. Und eine von den Williams-Schwestern hat doch auch massiven, hohen Verlust eingesteckt, dass sie gegen den Mann gespielt hat. Es gibt nach wie vor Dinge, die sind halt anders. Aber gut. Das Festhalten an dieser Differenz habe auch zur Folge, dass es keinen Raum für Menschen gebe, die weder männlich noch weiblich sind. Alter Schwede. Jetzt kriege ich wieder so leichte Gamergate-Vibes hier auf einmal. Gefällt mir, dass das jetzt in vielen Fandoms mal aufpoppt und die sagen, nee. Es fällt auf, dass Fankurven, die sich diskriminierend äußern, ganz häufig auch diejenigen sind, die keine Politik im Stadion wollen und andere Fankurven angreifen, weil sie diese für zu politisch halten, sagt Peter Dittmann. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins And I Shit You Not, Gesellschaftsspiele, der Bildungsarbeit im Bereich der Fußball- und Fankultur leistet. Dittmann erklärt, dass es sich im Fall des Spruchbands der Leverkusener Fans um eine schon länger anhaltende Auseinandersetzung zwischen diesen und den Bremern handle. Und dann die Geschichte, aber er schließt dann doch mit, transfeindliche Äußerungen in Fußballstadien sind zu verurteilen. Es gibt nur zwei Geschlechter, das ist nicht transfeindlich. Weil wenn du eine geschlechtsangleichende Operation machst, dann hast du genau zwei Möglichkeiten eigentlich. Und dann sind wir wieder bei, es gibt zwei Geschlechter. Ja. Wenn in einer Kurve so ein Banner hochgehalten werde, dann zeige das, dass Menschen aus dieser Kurve dieses Banner vorbereitet und mitgebracht haben. Nein! Messerscharf kombiniert, Herr Dittmann. Und dass diese politische Position von Ihnen geteilt. Nein! Der nächste Sherlock Holmes sitzt hier beim Gesellschaftsspiele e.V. Ja, ist doch nicht so schwer, sich hinter diese Position zu stellen. Ja, aber vor allem auch, ich meine, was ein Nichtsatz. Ja, das Transparent haben die vorher bemalt und ich glaube, es gibt ihre politische Meinung wieder. Ja, no shit, Sherlock. Und dann geht's weiter um die Fans und viele seien halt überhaupt und eigentlich sicher und es gäbe aber ein Revival der Männlichkeit, das mit Idealen von Härte und Stärke verbunden ist. Ja, musst du so schreiben für die Taz, ist klar. Die Rückbesinnung auf diese Männlichkeit sei auch an bestimmten Schönheitsidealen wie muskulösen Körpern oder Kraft- und Kampfsporttrainings unter männlichen Fans erkennbar. Die Behauptung von Zweigeschlechtlichkeit sei dabei als Voraussetzung des patriarchalen Herrschaftsanspruchs wichtig. Männer sind demnach übergeordnet, das Maß aller Dinge und haben entsprechende Vorteile. Alter Schwede. Und dann kommt der beste Satz eigentlich, mit dem die Frau Müller uns zeigt, wes Geistes Kind sie ist. Soziologin Müller beobachtet auch auf dem Spielfeld eine Art Backlash. Was für Mädchen, alle mit langen Haaren und Pferdeschwänzen, habe sie bei der Weltmeisterschaft der Frauen letztes Jahr beim Anblick der deutschen Spielerinnen gedacht. Vor einigen Jahren, noch als der Frauenfußball noch keinen Boom erlebte, habe es demonstrative Weiblichkeit in diesem Ausmaß nicht gegeben. Als das noch reine Lesbenmannschaften waren, ne? Da war das besser. Hier geht es nicht nur um Leistung, sondern auch darum zu zeigen, wir sind feminine, attraktive, richtige Frauen, sagt Müller. Alter Schwede. Wer sind die Leute mit dem Hass im Herzen, Soziologin Müller? Sind die mit uns gerade im Raum? Haben sie mal in den Spiegel geguckt? Hass macht hässlich. Naja, ich meine, wenn es im Stadion geht, so diese Scheiße wie in Italien, muss ich aber auch nicht unbedingt haben, ne? Dass in jede Mannschaft für irgendwie was steht, sozusagen. Nee, aber es gibt ja offensichtlich hier bei uns diese Sachen wie Queer Pass und so, die halt da, es ist wie Gamergate, es kommen diese Leute rein und tragen Politik ins Stadion, die da bisher nicht war, bisher ging es um Fußball. Ja. Die Politiker machen ihnen die Tür auf überall und irgendwelche Manager und so. Und die Clubs auch, weil die IESG, vielen Dank, ja. Dann kannst du dich damit schmücken, dass du dem queeren Bayern-Fanclub Queer Pass irgendwie 100.000 gegeben hast und kannst sagen, guck mal hier, wir fördern das. Kannst einen Haken machen in dem Fragebogen. Ja. Schon arm, ne? Nee, also Weiblichkeit und Männlichkeit sind im Fußball auch eng mit sexueller Orientierung verknüpft. Über David Beckham, der einst mit lackierten Fingernägeln den Begriff der Metrosexualität popularisierte, sagt Müller, er konnte damit kokettieren, weil er sowas von einwandfrei heterosexuell war, mit so einer prominenten, als attraktiv geltenden Frau an seiner Seite. Also Männer können sich das nur leisten, wenn sie ein Spice Girl daten und jedem aufs Brot schmieren, was für ein Hengst sie sind oder was. Auch Reese, der Beckham als wahre Inspiration bezeichnete, zeigt sich gern öffentlich mit seiner Partnerin. Nein. Verrückt. Die zeigen sich öffentlich mit ihren Partnerinnen. Wer sind sie? Kanye West? Ja, Fußball, meine Damen und Herren. The State of Football. Ja, ist schlimm, wie das mit von den Männern da und so, ne? Ekelhaft. Ja, wie die das dominieren mit ihrer Oberkörperstärke und dem ganzen Scheiß. Ich meine, ich möchte kein Spiel zwischen einer Frauen- und einer Männerfußballmannschaft sehen, wo es um den Pokal geht. Weil, ich meine... Ja, es hat keinen Sinn, ne? Ich weiß, und was willst du machen? Willst du sagen, die Mannschaft muss jetzt halbe-halbe sein oder was? Und weil es Frauen sind, müssen es natürlich 6 Frauen und 5 Männer sein oder was? Ist das das Ziel? Oder wohin soll diese Diskussion gehen, Volkan Aga? Ist das das, was du willst? Ich glaube, wenn man die Lande so weit verteilen werfe, das wäre ja auch schon ungerecht, ne? Wenn du so einen Typ hast wie früher, den Horst Rubesch, wenn der mit so einer zusammenprallt, die ist kaputt. Multiple Knochenbrüche. Nur weil er sie stoppen will mit dem Körper. Ja gut, dann kommen mehr Frauen zum Einsatz. Ist auch gut. Ach so, du meinst, du hast dann eine größere Kader oder was? Genau. So wie beim Blood Bowl. Kannst du dann gucken, ob die irgendwann wieder aufwachen. Kannst du am Ende jede Halbzeit würfeln, welche von denen wieder aufstehen. Ich meine, es ist nicht böse, aber es ist nun mal so. Ja, zu der Williams ist mir noch eingefallen, dass ich neulich in so einer Doku gesehen, da hieß es, dass die beste Frau ungefähr so stark ist wie Platz 200 beim Tennis, bei den Männern. Ja. Passt schon. Tja, kommen wir vom Fußball zum Dart. Die Weltraum von Sportschau. Ja, Darts. In den Niederlanden gibt es Zoff um einen Dartspieler, eine Dartspielerin, mehrere Dartspielerinnen. Ja, es geht im Endeffekt um Noah Lynn van Leeuwen. War ein Dartspieler, hat sich mit 17 Jahren einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen, lebt seither als Frau. Man muss hierzu sagen, es ist einer, der auch in Männerligen erfolgreich unterwegs ist. Also es ist jetzt, es schwingt ja manchmal so eine gewisse Vermutung mit, dass Personen, die gegen Männer nicht bestehen können, halt gegen Frauen besser bestehen können und dass das eine Motivation ist. Scheint wohl hier nicht so der Fall zu sein. Die Person hat halt die PDC Challenge Tour gewonnen, ein gemischtes Turnier, Männer und Frauen gemischt, und das war so der letzte Tropfen, dass halt zwei Leute aus dem niederländischen Dart-Nationalteam, die Anza Zielstra und Aileen de Graaf, haben verkündet, nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen zu wollen, weil die bei Frauenturnieren antritt. die haben persönlich aber eigentlich ein gutes Verhältnis, haben teilweise auch schon zusammen in Teams gespielt. Es geht hier den Damen nur ums Prinzip. So, die haben auch gesagt, das ist jetzt schade, dass die Van Leeuwen halt angefeindet wird deswegen. Sie hält sich ja nur an die Regeln des Verbands. Die Regeln sollten geändert werden. Jeder darf eine Meinung haben, aber bitte auf eine respektvolle Art und Weise. Und ist eine seltsame Situation die ganze Zeit. Ne? Vergessen wir auch nicht, wie viele Frauen in den vergangenen Jahrzehnten darum gekämpft haben, endlich Frauendartligen zu etablieren. Eben auch in Abgrenzung zu Männerdarts. Ja, na, wieder ein Rückzugsraum von Frauen weg. Ne? Und das ist ein seltsames Regelsystem. Also es gibt Männerturniere, Frauenturniere, gemischte Turniere. Aber man kann die Dame ja nicht daran hindern, an Frauenturnieren teilzunehmen. Vielleicht würde sie sogar lieber an Männerturnieren teilnehmen. Die hat sich dazu so nicht geäußert. Aber ein etwas anderer Fall. Der hat mich so ein bisschen an einen Fall erinnert von einem Ringer, der in Frauen, also in College-Ringen war es, glaube ich, oder Highschool-Ringen, gegen Frauen antreten musste, obwohl er es gar nicht wollte. Er wollte eigentlich gegen Männer kämpfen, aber ihm wurde vorgeschrieben, nein, sorry, du musst gegen die Frauen. An dem ja, Fall man könnte das ganz einfach regeln. Indem man diese ganzen Neukategorisierungen schaffen einfach ein kafkaeskes, abstruses System und das ist ja gewollt. Ja, man muss es nur so regeln, dass man sagt, irgendwie alle Männer und alle anderen und Frauen. Also dann hast du zwei Kategorien weiterhin und fertig. Dann müssen die dann bei den Männern mitmachen, peng. Ne? Tja, wenn eine Abgrenzung zwischen Frauen und Männern erwünscht ist, dann sollte man die halt einhalten. Oder Leistungsklasse. Ja, Sport ist es ja anders nicht sinnvoll. Ne? Sonst gibt es ja nur noch Goldmedaillen der Männer. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ne? Tja, ja. Noah Lindenwand. Diese Rolle. Rammstein. Ja, zack, das Medienmagazin. Keine Folge, ohne dass wir es thematisieren. Dieses Mal haben sie sich mit der Rammstein-Doku vom NDR beschäftigt. Die haben wir ja letzte Woche ja auch schon geredet. Und da sind ein paar interessante Dinge drin. Zum Beispiel dieser Punkt, gab es auch Frauen, die Till Lindemann freiwillig Sex hatten? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Bewusst waren der Umstände, in die sie da hineinkommen könnten. Ist es denn überhaupt möglich für Lindemann und seine Entourage da zu unterscheiden, wer das will und wer das nicht will? Und welcher Vorwurf ist ihnen eigentlich zu machen? Also ja, das stimmt, es gab ganz viele Frauen und wir haben auch mit einigen dieser Frauen gesprochen, die diese Partys, diese Aftershow-Partys als die besten Partys ihres Lebens in Erinnerung haben. Und wir haben auch mit Frauen gesprochen, die mit Till Lindemann Sex hatten und die es super fanden. Vielleicht gab es sogar 8 oder 9 von 10 Frauen, die auf so eine Party gegangen sind, die wussten, worum es geht, worauf sie sich einlassen. Aber es gab diese 1 bis 2 Leute, die es nicht wussten. Und dieses Zuführen von Frauen zu Till Lindemann, es ging unfassbar schnell. Und das war auch Anna Jakina sehr wichtig, in dem Interview diesen Punkt zu machen, dass es viele gibt, die das auch gut finden, denen auch klar ist, worauf sie sich einlassen, und andere, die da in so eine Situation, auch in so eine gruppendynamische Situation geraten, in der sie möglicherweise sich dazu gezwungen sehen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht wollen. In der Doku berichtet ein sich gezwungen sehen. Oh, Gruppendynamik. Gruppendynamik. Oh. Nee, also eigentlich von den anderen Frauen gezwungen. Das ist Gruppidynamik. Ja, oder so. Ich meine, jeder weiß das. Jeder. Ja. Ihr seid die Kinder der Enkel der 68er. Seid ihr doof? Ich meine, ja, gruppendynamische Prozesse, fragt der Artorias. Wie willst du das? Wer ist denn dann der Täter bei einem gruppendynamischen Prozess? Na, der Lindemann, warum? Ja, weil er ein Mann ist. Ja, aber das ist doch gar nicht der Auslöser, dass die Frau irgendwie ihr Top ausgezogen hat, sondern der Auslöser war der Aber die Macht. Dann ist die Gruppe doch der Täter. Die Gruppe, die Macht, alles. Aber Lindemann ist vor dem Gesetz die doch Gesellschaft. Gleich. Gesellschaft. Pass auf, wir müssen Kommunismus einführen, damit es in Ordnung kommt. Das ist alles so lächerlich. 9 von 10 Frauen. Ja. Und die anderen haben es nicht so genau gewusst. 9 von 10 Frauen, für die war es die beste Entscheidung ihres Lebens. Und alle 11 Minuten kriegt Lindemann irgendwie eine Frau zugeführt oder was. Und das, ich meine, die haben früher haben die halt einfach am Eingang da hinten vor der Halle gestanden. Und dann hat der Rodi die reingewunken. Und jetzt hat das halt irgendwie, der Lindemann hat sich halt extra einen weiblichen Rodi gehalten, der die vorher sortiert hat. Ich meine, ja, so sieht's kann aus. Man drüber dabei, denken, dabei wie möchte man ich will. Einen Aspekt anmerken, also, dass man alles der sehr, sehr unter den Tisch fällt. Ja klar, nutzt er die sexuellen Gefälligkeiten von den Groupies aus, bezweifle ich nicht, aber gleichzeitig muss ja auch ein gewisser Risikomanagement-Aspekt bei der ganzen Sache ja berücksichtigt werden. Die Manager und sowas, die werden den wahrscheinlich nicht mit jedem dahergelaufenen Groupie alleine aufs Zimmer schicken lassen, weil überlegt euch mal, was da alles an Erpressungspotenzial möglich wäre mit Videos oder anderen Sachen oder so. Deswegen gibt es da auch immer einen gewissen Auswahlprozess, kann ich mir vorstellen. Die haben ja auch die Handys abgenommen, deswegen. Ja. Also hat zumindest diese Kayla Shikes oder wie die heißt, behauptet. Ja, sowas muss man einfach bei so einer exponierten Persönlichkeit im Hinterkopf behalten. Und ich meine, die ganzen Anschuldigungen, die legen ja auch nahe, dass es zu solchen Fällen kommen könnte. Ja, sicher, dass man sich da nicht in so einer Situation mit einem Handy filmen lässt. Das ist sicher auch ein Erfahrungswert oder so, kann ich mir vorstellen. Ihr kennt doch alle das Meme mit dem Affen, der so betreten wegguckt, oder? Und daneben würde ich jetzt ein Bild von Mick Jagger machen. So, weiß nicht, wenn der auf seine Karriere zurückguckt irgendwie und Thema Groupies und zuführen lassen und Partys feiern und ja, denkt er sich auch, oh, wie gut, dass es keine sozialen Medien gab und kein Movement, dass diese Sachen, die in großen Teilen, wir haben gehört, eben 90 oder mehr als 90% ganz normale Handlungen zwischen Erwachsenen waren, irgendwie hier irgendwie zu kriminalisieren, dann am Ende doch noch. Und dafür geben wir unsere Gebühren aus. Ist das nicht das hier, dieses Hausparkphänomen von der Promiskuität, wo man den Affen mit Geldscheinen bewirft und der dann sofort anfängt zu vögeln? Ich habe es immer so eine Folge, dass die Geldscheine so gewirkt hätten. Ich glaube, da ist ursprünglich der Tiger Woods fremd gegangen. Ne? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Kann mich auch nicht dran erinnern. Mag sein, ja. Und als nächstes haben sie jetzt hier, glaube ich, noch so eine Horrorstory. Eine junge Frau von so einem Erlebnis. Auch Cynthia A. wurde von Alena Markeva in eine Chatgruppe der Reihe 0 eingeladen. Sie meldet sich für eine Tanzperformance mit Till Lindemann beim Solokonzert in Hannover. Hi, ich brauche 3 bis 6 Mädchen, die Teil der Show sein wollen. Die Mädels sollten Unterwäsche tragen und stehen neben Till. Es wird so eine Art Discoball. Im Sommer 23 sprechen wir zum ersten Mal mit Cynthia. Verdeckt. Ich habe extrem viel Rammstein gehört, jeden Tag. Ich mochte die Texte und ich mochte auch Provokation total gerne. Ich habe keine Lust. Im Februar 2020 kommt sie zur Probe der Performance in die Konzerthalle. Ein Crewmitglied führt sie in den Backstage-Bereich. Dort trifft sie Till Lindemann, ihr Idol. Ihre Erinnerung hat sie an Eidesstadt versichert. Und dann hat er quasi so eine Komm-her-Bewegung gemacht mit seinem Finger. Und dann bin ich halt zu ihm hingegangen. Und dann hat er gesagt, komm mal mit, ich zeig dir was. Also meine Erwartung war definitiv nicht, dass wir jetzt miteinander schlafen. Und dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben. Du standst da komplett angezogen und er hat angefangen, mit dir Sex zu haben. Und du konntest dich wegen der Küsse dem nicht entziehen. Oder was genau? So ein Humping oder ich so. Ich meine, dass es ein Fehler ist, Till Lindemann als Idol zu haben. Jetzt ja. Ist meine subjektive Meinung rein musikalisch. Ja? Dann lieber, was weiß ich, was mit Geschmack, was weiß ich, eben Mick Jagger oder was weiß ich wen. Aber halt, ja. Es so, macht dich das willenlos. Ich kann mir vorstellen, in dem so durchblicke und aber ich in dieser Situation, wie sie jetzt beschrieben hat, würde ich sagen, sind bestimmt noch ein paar Sätze wechselseitig gefallen. Und nein oder so? Aber nee, sie hat ja eine Eidesstadt Erinnerung. Ja, aber Erinnerung an Eisestadt. Aber warum haben die dann den Part nicht hervorgehoben, wo sie nochmal nein, nein, nein gesagt hat? Ich möchte das nicht. Ja, weil das ja die Erzählung ist. Die Erzählung ist, dieser Till mit seinem Machtmissbrauch, der missbraucht seine Macht und die Leute sind... Mann, der Typ ist ein 60 Jahre alter Mann. Das ist nicht irgendwie Johnny Depp in seiner Blüte oder so. Der hat nicht irgendwie den Magic-Augenaufschlag. Was soll das? Das ist doch ein Theaterstück. Ich spiele nochmal weiter. Ich war in dem Moment eigentlich nur so ein Stück Fleisch und ich habe dann einfach gewartet, bis es vorbei ist. Es ist ihm wahrscheinlich auch sehr schwer gefallen, mit mir Sex zu haben. Einfach weil mein Körper so reagiert hat. Ich habe danach auch sehr stark geblutet. Und dann hat er gesagt, danke, jetzt geht's mir besser. Boah. Wir mussten dann halt eben da auftreten. Und ich war ab dem Moment einfach schon komplett neben der Spur. Und dann ist sie da auch noch aufgetreten, oder was? Dann ist sie da aufgetreten. Sie hat nicht ihre Sachen gepackt und ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, der Typ hat mich gegen meinen... Nein, sie ist da aufgetreten. Weil das will man ja dann schon mitnehmen. Ne? Das will man dann schon mitnehmen, bei Rammstein auf der Bühne stehen. Seid ihr alle irre? Fanvideo in der Gruppendynamik, ja. Hat sich gezwungen. Cynthia im engen Plastikball neben Lindemann. Der bedeutungsschwanger, alle Frauen, alles meins singt. Ja, das passt ihm. Ich kann nicht, ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er sich irgendwie gegen meinen Willen verhalten hat oder dass ich irgendwie Nein gesagt habe oder dass ich mich gewehrt habe. Aber es war halt auch einfach keine Situation, in der ich hätte Nein sagen können, weil. Ja, darauf wollen sie hinaus. Ja, dann wäre auch der Job weg gewesen, so wie dabei im Einstein. Irgendwie hatte ich ja auch das Gefühl, er ist Till Lindemann und er ist ein Rockstar und ich bin total der große Fan. Und ja, A sagt... Deswegen konnte man nicht Nein sagen, ja. War das nicht auch so? Und das sollte sich dann natürlich ändern. Oder ein Fanvideo auch. Also, und deswegen kommen sie auch da raus, dass sie sagen, ja, Rammstein im Endeffekt verbieten, ne, dürfen nicht mehr auftreten, dürfen nicht mehr verkauft werden. Ich will, dass Nintendo den Dinosaurier füttert, den ich mir nur gekauft habe, weil ich immer Mario gespielt habe. Ja? Auch in eurem Film jetzt. Sie könne Till Lindemann so sinngemäß nicht vorwerfen, dass er irgendwas gegen ihren Willen gemacht hätte oder dass sie Nein gesagt hätte. Warum berichtet ihr dann noch mal so explizit über diesen Fall? Na, was meint ihr? Warum machen sie das? Weil das die einzige Aussage ist, wo eine Tante der Veröffentlichung zugestimmt hat. Und klingt ja schön böse, ne? Und das ist ja, dann... wegen der Veröffentlichung und wegen der eidesstattlichen Versicherung. Die Menschen leiden. Und lass doch mal in Zukunft was ändern an den Gesetzen oder so, damit das schon reicht. Und damit wir halt den Leuten nochmal die Story verkaufen können mit den gleichen Informationen, die wir schon vor einem Jahr hatten oder was. Uns ist der Fall Cynthia A. total exemplarisch für dieses System Row Zero und für den Vorwurf des Machtmissbrauchs. Moment mal. Total exemplarisch. Ich meine, sobald die zur Polizei geht, ist vorbei mit Machtmissbrauch, dann stecken die erstmal in U-Haft oder sowas. Ja. Ich meine, es gibt doch entweder sexuelle Anziehung unter den Personen oder es gibt sie nicht. Also, auch vorher, ja. Ich hätte ja, wenn die sagt, ich habe total geblutet. Mit 21 war ich bei Tori Amos in der alten Oper. Wenn mich da die Managerin angesprochen hätte, hätte ich auch gesagt, ja, warum nicht? Ja. Das geht doch in beide Richtungen, will ich damit sagen. Also diese Macht oder Nicht-Macht erfordert ja immer noch, dass der andere das in irgendeiner Form, weil ich meine, der Lindemann würde es auch, glaube ich, nicht, also so schätze ich ihn nicht ein, er ist ja nicht blöde, halt da jemanden gegen seinen Willen, warum? Dann sagt er, okay Mädchen, da hast du ja was anderes vorgestellt, okay, lass mal, tschüss. Nächste. Ja? Ja, was denn? Würde der eine Frau vergewaltigen? Warum? Ja. Muss er doch gar nicht. Die stehen Schlange. dank seinem System. Und das System, das mag man finden, wie gesagt, wie man will. Ich kann mir vorstellen, dass der gewissermaßen ein bisschen rücksichtslos ist oder so dabei. Das kann ich schon, ne? Ja, aber das ist alles nichts, wo du jetzt eine News-Story nach einem Jahr draus machen kannst. Außerdem kann die Frau das dann auch abbrechen und sagen, lass mich in Ruhe. Ja, und wie gesagt, das ist alles Ding, die wollen ja darauf hinaus. Das ist Aktivismus hier, die wollen ja auf eine größere Sache hinaus. Der Typ ist, das ist ja einfach nur eine Schlacht jetzt in diesem größeren Kampf. Ne? Dem größeren Ja heißt Ja und eigentlich ist das alles Vergewaltigung und die ganzen Frauen, die das alle gut fanden, die wissen ja gar nicht, dass sie ja nur wegen dem Machtmissbrauch und dem Patriarchat das gut fanden. Eigentlich werden sie da ja wie ein Stück Fleisch behandelt und deswegen müssen wir das ja alles einstellen und verbieten. Wie wäre es, wenn wir so eine Schreibgruppe machen, wo die über ihre Erfahrungen mit Rockstars... Ja, aber die Games sind ein Bereich und Bücher sind ein Bereich, Games sind ein Bereich und die haben sie alle Bereiche irgendwie durchgenödelt und alles ist irgendwie, ja, haben sie dann wirklich erfolgreich irgendwelche Gesetze verändert oder so. Meine. So was sind wir zwar noch nicht, aber nicht in allen Bereichen. Nur. Und das System heißt Rockstars, sagt der Ulius Höhe, und ich glaube nicht, dass das auf Rockstars beschränkt ist jetzt. Klar, das ist eine Facette davon, aber DJs, Schauspieler, jeder wird das einsetzen, glaube ich, der da irgendwie einen laxen Lebensstil pflegt. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Kennt man ja auch aus vielen Biografien von solchen Leuten. Ja, Rockstar ist ja praktisch auch nur metaphorisch für, ja, man könnte zu viel Geld haben und zu viel Freizeit oder so, weiß nicht genau. Vor allem, weil er so ein Grenzfall ist. Weil sie sagt, ich habe nicht Nein gesagt, aber das, was er gemacht hat, war aus meiner Sicht nicht okay. Und das muss jetzt, das Gesetz muss danach ausgerichtet werden. Das aus meiner Sicht nicht okay Gesetz. Das Gute aus meiner Sicht nicht okay Gesetz. Aus meiner Sicht nicht okay heißt Staat, Verurteilung, Knast, ja. Sexualstraftat. Nur ja heißt ja, das muss da jetzt. Das nicht okay. Da leide ich bis heute. Wie habt ihr denn im Fall. Die Menschen leiden auch, ja. Till Lindemann abgewägt, ob das öffentliche Interesse größer oder wichtiger ist als der Schutz seiner Persönlichkeitsrechte? Till Lindemann hat auch selbst immer wieder sein eigenes Sexleben thematisiert. Als Künstler auf der Bühne, da kann man immer noch sagen, okay, ist das jetzt Kunst oder ist das reales Leben? Da sagt sein Anwalt, das ist Kunst. Aber auch in Interviews hat er sich geöffnet, hat Selbstöffnung gemacht und auch über Sexleben gesprochen, über sein Frauenbild. Also zum Beispiel hat er schon im Playboy, ich glaube 2006, gesagt, er will und muss noch ganz viel ficken, sozusagen auf Halde, falls mal nichts mehr kommt. Paraphrasiere ich jetzt. Ne? Und dadurch sagen wir, dass wir seine Intimsphäre nicht verletzt haben, weil über sein Sexleben hat er selbst schon gesprochen. Das Landgericht Hamburg hat euch unter anderem untersagt, über Fälle zu berichten, bei denen ihr den Anschein erweckt, der Sex sei oder die alles, was da passiert ist, sei nicht einvernehmlich gewesen, also dass es zu strafbaren Handlungen gekommen sei. Dabei ging es auch konkret um den Fall Cynthia A. Ja, jetzt kommt es nämlich, deswegen spiele ich es jetzt auch noch ab und habe ich euch das jetzt gesagt, weil... Also die haben es untersagt gekriegt, genau diesen Fall, den sie jetzt gerade thematisiert haben, haben sie untersagt gekriegt, den zu thematisieren. Und zwar aus folgendem Grund. Und jetzt rollt ihr diesen Fall Cynthia A. im Film nochmal auf. Widersetzt ihr euch damit nicht gegen die Auflagen? Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass sich Till Lindemann über den Willen hinweggesetzt hat oder den Anschein erwecken, dass es nicht einvernehmlich gewesen sein könnte. Über den Fall Cynthia A. können wir aber weiter berichten und den Vorwurf. So, und jetzt habt ihr es ja gerade gesehen, diesen Ausschnitt. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ist der Eindruck, den ihr davon bekommen habt? Habt ihr jetzt diesen Eindruck bekommen, dass das auf jeden Fall alles in Ordnung war oder so? Oder nicht über den Willen hinweggesetzt oder so, wenn da irgendwie von nicht blute und solchen Dingen geredet wurde? Und ziemlich selektiv nach dem Fall gesagt, ich habe nicht Nein gesagt, aber. Ich denke mal, der juristische Beistand des Senders hat es sehr genau geprüft und abgesegnet, was da gesagt worden ist. Und es ist ein klarer, ich meine, wenn ich schon so eine Rechtsauflage habe, dann kann ich doch fast gar nicht mehr über den Bericht oder über diesen Fall berichten, weil ich bin ja da schon zensiert. Und ich müsste immer sagen, eigentlich möchte ich was an, also wenn ich ein aufrichtiger Journalist wäre, müsste ich sagen, wir würden gerne hier noch was anderes suggerieren, aber das dürfen wir nicht wegen diesem Gerichtsurteil. Das wäre fair, weil du zensierst ja da schon. Und dann schneidest du das auch noch so suggestiv, dass aber trotzdem der Eindruck entsteht, es sei in irgendeiner Form nicht richtig gewesen. Und in irgendeiner Form sei da ein Ungleichgewicht zwischen zwei erwachsenen Menschen, die vor, wie erwähnt, vor dem Gesetz nach unserer Verfassung komplett gleich sein müssen. Und da spielt es keine Rolle, ob das eine 19-jährige Studentin ist oder ein 60-jähriger Till Lindemann. Das ist eine. Ich meine, ich würde die Frau gerne mal fragen, hast du jemals irgendwie nach einer Party mit dem süßen Typ rumgemacht und in der Kiste und so und am nächsten Morgen stellt sich raus, der ist unausstehlich und dumm und langweilig oder irgendwas? Ist dir das je passiert? Warum leidest du darunter nicht so sehr wie unter der Sache mit Till Lindemann? Ja, also aus meiner Sicht ist der Grund, warum sie das da reingeschnitten haben, natürlich schon, weil sich der Eindruck bei den Leuten erhärten soll, dass das halt so nicht geht. Ne? Auch wenn sie das natürlich dann sagt, dass es da im Endeffekt sie nicht Nein gesagt hat und so. Aber den Eindruck, den sie da erzeugen, ist doch aus meiner Sicht schon der, dass das jetzt so eine Art Vergewaltigung war, was da war, mit so Sprüchen wie, ich habe schwer geblutet und so. Ja, das ist praktisch, als wenn jeder 10. Fall gar nicht irgendwie zu anklagen. Oder was, das war das andere, was du gesagt hast, es muss sehr schwer gewesen sein, da weil mein Körper ja dann nicht wollte oder irgendwie so eine komische Formulierung. Wurf des Machtmissbrauchs, den können wir auch weiterhin erheben. Wegen dieser Eindruckserweckung musste das Rechercheteam in den vergangenen Berichten weil der auch überhaupt nicht ist, in dem Fall nicht greift. Ja, und irgendwie auch nicht richtig definiert ist, weiß ich nicht. Es ist, der Lindemann kann ihr nicht kündigen, wenn sie nicht mit ihm schläft. Der Lindemann kann ihr keine schlechten Zensuren geben, wenn sie nicht mit ihm schläft. Das ist Machtmissbrauch. Ja, ich sage ja, die geht zur Polizei und dann ist vorbei mit seiner Macht. Was ist das denn für ein Machtmissbrauch? Haha, ich bin hier der tolle Till, ich vögel ja ein junge Mädchen, willst du mitkommen? Was, wo ist das Machtmissbrauch? Ein Wort, nein. Tut mir leid, Till, ich dachte, das wäre hier zum Tanzen und so, tschüss. Ja, aber ich fühlte mich gezwungen. Ja, und dann auf einmal waren die Klamotten aus. Ja. Und dann lag ich auf dem Bett und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie mir geschah. Also, und da draußen, also ich mache nicht dem Mädchen den Vorwurf. Die ist jung und weiß das vielleicht alles nicht. Aber das hier zu so einer Nummer aufzublasen und damit einen Necro-Thread wiederzubeleben im Endeffekt. Wo wir alle schon gesagt haben, ja, ist unappetitlich gut, jeder hat seine Vorlieben, mag man moralisch nicht teilen, all das, aber es gibt nichts, weswegen man ihn anklagen konnte. Das ist doch Teil von seiner Politpropaganda, oder nicht? Das ist irgendwie so, ja, ist es auch. Also das ist ein Long Game, genauso wie diese Geschichte jetzt wieder. Also jetzt ist das ja irgendwie so ein zwielichtiges, oh, deutsche Gerichte und die viktimisieren jetzt das Opfer nochmal dreimal und uns aufrichtige Journalisten hier schon und so. In anderen Zusammenhängen, wo die Gerichte das Richtige entscheiden, da wird das fröhlich toll dargestellt und der Rechtsstaat wirkt und so weiter und so fort. Ne? Also das ist doch wirklich reine, das ist jetzt in diesem Fall, man will ja auch was hinaus, das ist alles verkehrt und so und das sollte nicht gehen. Man sollte das den Leuten nicht untersagen können, da irgendwie zu behaupten, was sie wollen und wer da jetzt irgendwie im Nachgang irgendwie meint, dass es doch nicht so eine gute Idee war, der wurde natürlich vergewaltigt, ne? Ist ja klar, weil Logik und Machtmissbrauch und tralala, wahrscheinlich ist der Machtmissbrauch auch, dass man nicht nichts ohne Gegenleistung quasi haben darf oder so. Ja, also am besten braucht man noch einen Politkommissar, der die Tänzer nach Körperpositivität oder weiß ich nicht was auswählt oder so. Man könnte auch ein Awareness-Team vorschreiben. Oder ein Lieferkettengesetz. Ja, genau. Für die Row Zero oder so. Gemeinsam mit seinem Anwalt Simon Bergmann ist Till Lindemann gegen mehrere Medienberichte vorgegangen. Na, das muss man auch alles ja noch betonen. Ne? Die Komplizen, des Herrn T. Oh nein, er hat sich juristischer Instrumente in einem Rechtsstreit bedient, dieses Monster. Ja, also das fand ich echt ganz interessant hier und die Fragen waren ja eigentlich auch passend von Zapp. Aber ja, das, was wie das dann hier wieder hing, also das waren halt genau die Fragen, die man halt mal stellen muss, ne? Also finde ich ja schon gut und ich weiß auch nicht, ich habe die Doku nicht gesehen. Wird eigentlich in der Doku das thematisiert, dass also die meisten Leute da kein Problem mit hatten mit der Geschichte? Hatte einer von euch gesehen? Nope. Oh, for fuck's sake. Ja. Weil mir war das neu. Ich dachte so, ja, ist ja eigentlich eine gute Frage, die mal zu fragen, ob sie eigentlich auch mit anderen Leuten gesprochen hat, die das nicht falsch fanden. Könnte man bei Groupies nicht auch so eine Kennzeichnung machen, dass man sagt, Haltungsform, macht alles oder Unschuld vom Lande, das ist ja ein großes Spektrum. Mauerblümchen. Praktisch wie Fleisch. Ja, das ist ja schon. Das ist ja schon die Forderung. Ja. Ja, da ist sie schon. Das ist mal eine wieder von 500 Beispielen. Ja. So. Diesmal ist es deep und deutlich. Mit was meint ihr, die ARD, so ganz verlogen? Ja, ARD, was meint ihr? Warum schlägt Frauen die Vorwürfe gegen bekannte Personen erheben Hass entgegen? Das ist auch den bekannten Personen, gegen denen was vorgeworfen wird, denen schießt natürlich kein Hass entgegen. Ne? Die haben da überhaupt gar nichts von. Bei denen ist natürlich alles tutti. Und das sind ja die Täter ja auch. Und deswegen ist das ja auch alles prima. Ja, dann haben wir hier noch so einen von Michael Captain hier. Random bringt mich auf eine gute Idee. Vielleicht hat der Lindemann einfach einen zu kurzen Rock an. Weißt du? Der Rock war zu kurz. Und dann konnte sie sich darauf ausreden. Möglicherweise, ne? Selber schuld dann halt. Michael sagt, wenn man immer wieder Fälle sieht, die glaubwürdig sind. Und die Konsequenzen bleiben aus. Siehste. Dann ist vielleicht für uns eine Konsequenz zu hinterfragen, ob da nicht im Justizministerium Nachschärfungsbedarf ist. Alter, das sind die gleichen Leute, die kritiklos das Selbstbestimmungsgesetz feiern, die nie gefragt haben, wer die Nord Stream gesprengt hat, die nie gefragt haben, ob das mit Corona so seine Richtigkeit hatte, die von oben herab uns die Wahrheit erklären. Top. Ja, Maike, die wollen jetzt, dass die Gesetze an die Realität, also an ihre Realität angepasst werden, damit ihre Realität unsere ablöst. Vielen Dank. Weil sich dann auch so viel verbessern wird. Ja, das ist der gleiche Satz, den ich auch sagen kann im Zusammenhang mit Kommunisten in unseren Institutionen und Behörden. Wie wär's damit? Da ist noch Nachschärfungsbedarf. Wir brauchen einen neuen radikalen Ersatz, Maike. Das passt doch, oder? Radikalen Ersatz ist auch ein guter Versprecher. Erlass, meinst Erlass, du, aber Ersatz. Ja. Ersatz. Aber so einen radikalen Ersatz, okay, er kriegt die Woche die koptischen Christen. Jeder Islamist wird durch einen Marxisten ersetzt, ist ja auch so. Ja, als Ersatzreligion. Wenn man immer wieder Fälle sieht von Feldern, auf denen nichts mehr wächst und dann ist das doch glaubwürdig, dass da die Hexe mit ihrem bösen Auge das verzaubert hat und die Konsequenzen bleiben aus, dann ist es vielleicht Zeit für eine neue Hexenjagd, oder Maike? Genau, ab in die Wärmepumpe mit den Hexen. Ja, SAP hat sich überlegt, sie wollten dem Staat vorausgreifen und schon mal etwas mehr Elternurlaub, also es sollte auch für Frauen, hier werden die Väter erwähnt im Titel, es sollte wohl auch für Frauen einen gewissen Zusatzurlaub geben. Das haben sie jetzt auch gestrichen, weil die Regierung das ja auch gestrichen hat. Also die Begründung finde ich ein bisschen schade so oder schwach, aber irgendwie ist es auch eine Kritik an der Regierung, da einfach so zurückzuziehen. Finde ich auch ein bisschen arm. Das war nicht so ein wichtiges Thema sozusagen für mich, aber ja, in so ein paar Wochen, ey, meine Güte, so viele Kinder, wie viele Kinder kriegt man im Leben, ne? Kann man ja mal ruhig machen. So unruhig wie der Motor läuft, möchte, glaube ich, auch kein Betrieb gerade irgendwen abgeben, der irgendwas managt. Ja, oder sonst kann womöglich programmieren gut oder so. Ja. Ja, und um den Staat weiß ich nicht, die haben jetzt andere Sachen im Kopf, glaube ich. Ne? Die müssten für andere Sachen Geld ausgeben. Die machen es dann eben auch nicht. Hey Staat, hey Staat, hey Staat. Ja. Aber der ist ja jetzt auch rechtsradikal. Der Rechtsstaat, oder was? Nee, der Hans Söllner, der wo das Lied geschrieben hat, über den Staat. Der war auch radikal. Tja. So, machen wir weiter. Eine technische Pause? Ja, können wir ein bisschen sidesteppen. Nix, ja, in Baltimore ist ja die Brücke eingestürzt. Oh ja. Das ist eine gute, ja, da haben sie jetzt auch schon gesagt, ja, wir müssen das umbenennen, weil das war ja auch eine problematische Figur. Also wenn da eine neue Brücke hinkommt, dann wird es garantiert den Aufruf geben, die nicht nochmal so zu benennen. Es war wohl der Typ, der die Nationalhymne geschrieben hat, den Text dazu. Die George Floyd-Brücke. Ja, die George wurde, ja, ich weiß nicht, ob das ein ironischer Vorschlag war, aber das weiß man heutzutage ja. Und gestern ist schon wieder irgendeine Frachtbarke gegen den Brückenpfeiler gefahren. Wie hieß denn jetzt die Brücke? Robert Keyes? Nee, okay. Ja, sowas in der Richtung, aber ich weiß den Namen nicht. Hat mich da gar nicht drauf vorbereitet. Weil da ist alles noch ein zu heißes Thema. Mal wieder ein großer Hafen fällt aus. Spitzenmäßig groß. Und in dem Fall auch ein Hafen, in dem Reserve-Militärschiffe liegen für schnelle Verlegung von Truppen. Ja, die vier Schiffe. Okay. Die haben nicht so genug Zeug überall. Alles nicht schön, aber gibt es wichtigere Häfen. San Diego zum Beispiel, wenn man den blockieren würde. Ja gut, wenn du das alles an einem Tag machst, fällt das auf. Aber hier ein Unglück, da ein Unglück. Ja, diese Dame, die wir hier sehen, wurde jetzt verurteilt, weil sie ihr Kind 10 Tage allein gelassen hat und das Kind natürlich entsprechend verhungert, verdurstet ist. Und die hat jetzt hier, was hat sie bekommen? Lebenslänglich, ohne Parole. Ultimate Act of Betrayal. Ja, hat der Richter gesagt. Mhm. Tja, ja. Aber auch wirklich ich meine, was ist das für eine Person? Das ist ja nicht... Das ist eine von diesen Frauen, die ja immer wunderbar sind. Mit ihrer Care-Arbeit und dem ganzen Kram. Boah. Wir jeden Zweifel erhaben. War so ein bisschen überfordert, wa? Einfach die besten Menschen. Genau, die ist gar nicht schuld. Ja, aber ich meine, auch wenn sie überfordert ist, es gibt ja immer noch... Also... Andere Menschen. Ja, man kann sie helfen lassen, ja. Natürlich. Und wenn man einfach vielleicht drogensüchtig, hier sagt auch schon jemand Fentanyl, nee, keine Ahnung, aber im Zusammenhang mit der Brücke. Ich weiß es nicht, aber wie kann man denn? Das erinnert mich an Transporting irgendwie. Ja, sicher, Drogen, Alkohol können eine Rolle gespielt haben, ne? Das würde ich mir sogar für wahrscheinlich halten. Ne? Also wenn sie dir lebenslänglich gegeben haben, dann wird das wahrscheinlich solche Sachen da eher nicht reinspielen. Das könnte auch sein. Ja, aber also wie kalt, empathielos muss man sein. Ja, oder verdrängungsfähig, ne? Irre. Ja. 150 Kilo mit dem Lastenrad in Hamburg abgeholt. Das ist natürlich also 150 Kilo, die würde ich auf dem Weg schon wegtrinken. Und dann nach Berlin gefahren oder was? Wahnsinn. Ich habe an dich gedacht, als ich den Artikel eingereicht habe. Also ich würde aber im Begleitfahrzeug mitfahren und dabei den Kaffee trinken. Ach, jetzt verrat doch nicht alles. Ich wollte erst mal anfangen von den Rittern gegen den Klimawandel, die ihr hier auf dem Foto seht. Ja. Die haben also einen speziellen Kaffee in Hamburg angelandet und der wird in Eberswalde oder wo war es irgendwo? Ja genau, in Eberswalde wird er geröstet. Das sind 640 Kilometer. Und deswegen sind diese jungen Leute halt mit ihren Lastenrädern losgefahren, um den klimaneutral von Hamburg nach Eberswalde, also erst noch müssen sie nach Hamburg fahren, den da abholen und ihn dann klimaneutral nach Eberswalde zurück zu fragen. Also ich hätte jetzt erwartet, dass sie den mit dem Tretboot in Kenia abgeholt hätten und nach Hamburg geschifft hätten. Nein, es sind 320 Kilometer nach Hamburg, Entschuldigung, 640 ist die Gesamtstrecke. Nee, ich weiß nicht, ob ein Segelschiff, also das heißt Segelcafé. Es könnte also wirklich sein. Wenn das Segelschiff in Hamburg angekommen ist, dann hätten die das doch auch weiter mit dem Schiff. Ist Eberswalder am Meer? Keine Flüsse. Ich weiß nicht. Aber es gibt wahrscheinlich keine Lastsegelschiffe auf unsere Kanäle. Auf jeden Fall sind die mal losgefahren. Und dann kommt hier die Belehrung drüber, wie schlimm Kaffee für die Gesellschaft, für die Umwelt ist und so weiter und so fort. Die Tour sei allerdings nicht ohne Herausforderungen gelaufen, sagte Finn-Erik Schulz. Finde ich schon großartig, den Namen. Nichts gegen dich, Finn-Erik. Ich finde nur, deine Eltern haben ein Klischee erfüllt. Der eines der Lastenräder fuhr dem RBB. Gerade in den ersten Tagen hätten die Jugendlichen mit viel Regen und Kälte zu kämpfen gehabt. Nun, es war März. Wir sind teilweise bei 2 Grad morgens gestartet und wir haben uns vor allem auf unserer Strecke und wie viel wir am Tag schaffen, teilweise deutlich überschätzt. Oh, es ist so tapfer. Ich meine, ihr habt also nicht vernünftig geplant. Ja, oder so. Ihr habt weder das Wetter einbezogen, noch habt ihr euren Leistungslevel auf dem Fahrrad einbezogen, noch habt ihr vorher mal trainiert oder eine Probefahrt gemacht. Und ihr habt einfach gedacht, das geht. Wir müssen das nur wollen, wie das so oft ist bei solchen Projekten. Zudem habe es Streckenabschnitte gegeben, die bergig und windig waren. Bergig auch noch, das ist in Hamburg ja ungewöhnlich. Nee, das sieht man auch auf Karten vorher nicht. Nee. Oder wenn man irgendwie, weißt du, da war eine Linie, die ist von da nach Hamburg gegangen. Wo soll ich denn sehen, dass da Berge sind? Ich weiß. Entschuldigung, aber wenn ich so eine Aktion mache, muss ich doch vor mich mal hinsetzen und mal gucke ich mal auf Google, schau mal, was gibt es denn für Radwegseiten, gibt es denn Leute, die haben das schon mal gemacht? Das sind 5-Tagespreise oder so. Wa? Mhm. Das kostet richtig Hotelkosten und so weiter. Wie soll sich denn der Kaffee noch rechnen? Doch neben schlechtem Wetter. Und ich meine, es ist ein 15-Jähriger, der sowas sagt. Mit dem viel Gegenwind und keinem Rückenwind, das hat es sehr anstrengend gemacht, sagt der 15-Jährige. Doch neben schlechtem Wetter und schwierigen Konditionen sei das schwerwiegendste Malheur schon kurz nach dem Start passiert. Ein Lastenrad fiel am Samstag wegen eines geplatzten Reifens aus. Das hat uns eine Stunde Zeit gekostet. Bei dem engen Zeitkorsett, das wir hatten, war das für den ersten Tag ein richtiger Wermutstropfen. Also ihr habt Scheiße geplant und keinen Puffer eingebaut. Ihr werdet hoffentlich keine Projektmanager, wenn ihr irgendwann mal erwachsen seid. Ja, darauf hat die Gruppe sich entschlossen, ein Begleitfahrzeug einzustellen, welches auch mehr Flexibilität brachte und den Jugendlichen erlaubte, zwischen Etappen kurze Entspannungspausen einzulegen. Und damit euren ganzen dämlichen Scheißversuch ad acta gelegt, weil ihr nicht in der Lage wart, einen Reifen zu flicken und euch keinen Puffer. Und das ist ein richtiges Vorzeigeprojekt. Ich meine, und hier sagt jemand, der offensichtlich die Topografie kennt, bergig, alter Schwede, 30 Meter Hügel sind keine Berge. Also ich kenne Norddeutschland auch eher flach, aber ja. Das ist wie in Holland, ne? Oder in Australien, da bist du vielleicht 2000 Meter oder so. Ja, ganz klimaneutral. Moment. Klar wäre es toll gewesen, die Kaffeesäcke die ganze Zeit auf dem Rad hier nach Eberswalde zu bringen, aber das war letzten Endes überhaupt nicht drin. Das ist doch ein Lernprozess, das zu akzeptieren, dass wir auch Grenzen haben. Das ist nicht menschenunmöglich, was ihr euch da vorgenommen habt. Die Zeit war wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber ich würde sagen, ich stelle euch da ein paar Leute hin, die wie ein Don Alfonso, ja, so Leute, die jeden Tag ihre 10, 20 Kilometer fahren und gerne auch mal Touren im Sommer und so. Und die fahren euch den Kaffee auf der linken Arschbacke nach Hamburg und zurück. Holen den aus Hamburg und fahren ihn euch zurück. Aber nein, im Endeffekt, ach, Es ist so irrsinnig. Warum haben die den Scheiß nicht einfach eingeladen? Ja, genau, sagt der Neophil auch. Warum haben die den Scheiß an dem Punkt nicht einfach eingeladen? Nein, sie haben diese CO2-Erzeuger auch noch mit in das Auto getan und sind im Schritttempo nebenher gefahren oder was. Also ich finde das jetzt nicht die dämlichste Aktion der Welt. Vielleicht haben sie es auch nur just for fun gemacht. Haben sich ein bisschen über das Marketing gefreut, der Kirchenkreis da. Aber ja. Für mich ist das. Das Wichtigste daran ist ja, schmeckt der Kaffee gut? Kosten 30 bis 40 Euro pro Kilo anscheinend. Wird auch tatsächlich wohl angesegelt aus Mexiko, Kolumbien und. Noch irgendwas. Nee, und viel Glück bei dem Ding und super, dass es das auf dem deutschen Markt gibt, das Zeug und nette Idee, aber halt dann schmeißt die jungen Leute doch nicht den rauen Gezeiten davor, sondern macht das nächste Mal irgendwie, erklärt denen, wie man eine Tour plant. Erklärt denen, dass man davor vielleicht ein paar Wochen ein bisschen mehr Rad fahren sollte. Ja? Ich verstehe es nicht. Also, das ist halt für mich, auch wenn Small jetzt sagt, ja, naja, das ist nicht so. Und für mich ist das stellvertretend für viele Projekte, die halt diese Klimawandelgeschichte machen. Wir machen einfach irgendwas. Gucken wir mal. Und das ist genau wie mit dem Effort bei Woker Kunst. Ja, warum lang planen? Ja? Ich rotze einfach da irgendwas hin und dann verkaufe ich es als Kunst. Oder als Cartoon oder irgendwas, als Filmdrehbuch. Ja, anstatt den gebrauchten Transporter, kaufen wir lieber fürs gleiche Geld ein paar Lastenfahrräder. Instant Gratification. Ja, das war's dazu. Ja, klar. Das Wichtigste ist ja, schmeckt der Kaffee gut. Ja. Kaffee wird wohl noch teurer. Koffein, heißt es hier in einer Studie zufolge, erhöht die Effizienz von Brennstoffzellen. Und zwar bis um das Elffache wohl. Das heißt, die Effizienz ist hier in der Form gemeint, dass die Platin-Schicht 11-mal länger hält. So, die geht nämlich kaputt. Da ist nur Platin drin in den Brennstoffzellen, übrigens auch ein Katalysator. Und das verbraucht sich und das kostet ganz schön viel Geld. Deswegen ist das schon eine Effizienz, aber auch eine Preisverbesserung dann praktisch, wenn sie das durch Koffein verlängern können, so diese Lebensdauer. Das ist sicher nicht schlecht, aber Effizienzsteigerung ist vielleicht noch was anderes. Ein ich habe es immer gewusst. Kaffee ist eins der wichtigsten Elemente im Kosmos. Ne? Wasserstoff, Sauerstoff, ohne das können wir nicht leben. Dann gibt es Kohlenstoff und Kaffee. Aber Koffein kann man doch synthetisieren, oder? Kaffee, ich höre nur Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Chemiker vor. Da fülle ich doch direkt mal meine eigene Brennstoffzelle auf. Zum Wohl. Genau, und ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die Festkörperbatterie. Die hat jetzt Samsung angeblich jetzt fertig präsentiert auf so einer speziellen Batteriemesse. Ich weiß nicht, wo sie war. Auf jeden Fall haben sie einiges an Produkten vorgestellt und freuen sich drauf, dass sie jetzt demnächst Autos damit ausstatten können und so weiter. Also die wollen damit jetzt fett in der Serienproduktion. Und die Festkörperbatterien sind eben deutlich besser als die Lithium-Ionen-Akkus. Ob das dann mit den Salz-Akkus irgendwie mithalten kann, die bei Tesla mittlerweile einbauen, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch locker, weil eben Festkörperbatterien andere bessere Eigenschaften haben sollen. Die waren bisher noch nicht so ausgereift und Samsung sagt jetzt, ihre sind fertig und können auf den Markt. Andere Firmen sind da noch nicht so weit. VW hat, glaube ich, ein Startup mal gekauft. Die wollten das auch machen. Festkörperbatterien. Haben sie sich 100 Millionen kosten lassen. Hier ist bisher auch noch nichts raus geworden. Aber ja, schauen wir, lass uns mal überraschen von den Dingern. Die ersten Tests werden dann zeigen, ob die wirklich so leistungsfähig sind, wie hier behauptet wird. Ne? Badumsch. Die Lieferkette muss überprüft werden. Wer überprüft die? Die Unternehmen können es nicht selber machen. Deswegen gibt es eine ganz neue, ja, für viele Branchen zuträgliche Geschäftstätigkeit. NGO. Prüfung und Zertifizierung der Lieferketten. Ja, so schafft der Staat dann Stellen, ne? Oder Stellen, an denen man Geld verdienen kann oder die, soll. Die deutsche Lieferkettenhilfe. Ja, so ungefähr. In Form von NGOs und AGs. Agora Lieferkette. Anwälte, Berater, Prüfkonzerne, Softwareunternehmen, ja, freuen sich. Ja, und Detektive, wie sie das ja schreiben. Ne? Und dann gibt es auch direkt irgendwie ein Beispiel, was sie hier haben, wo sie dann angeblich herausgefunden haben, dass ein neuer Lieferant von irgendwem, die seine Mitarbeiter zu vielen Überstunden irgendwie anhält. Und deswegen wussten sie dann gleich Bescheid, dass das ein schlechter Lieferant ist. Und das ist ein positives Beispiel hier in dem Artikel. Ja, dann wirken die Firmen gegenseitig aufeinander ein. Da braucht der Staat auf nichts mehr achten, nichts mehr aufzupassen sozusagen. Machen die das schon selber mit irgendwelchen Detektiven. Ja, Detektive vielleicht auch. Jetzt demnächst mehr gefragt, klar. Kombiniere. Ja, hier ist nochmal so ein schönes Ding von der EU. Schön ist gut. Also es geht mehr darum, dass die EU ja tatsächlich unsere Meinung gelegentlich abfragt. Und hier haben sie eine Sonderabfrage gemacht zum Thema Klima. Und haben dann eine Pressemitteilung rausgegeben, die eigentlich nicht so richtig wiedergibt, was in den Daten so, was die Leute angegeben haben. Das übliche Spiel, dass man eben 5 Kategorien schafft mit sehr gut, gut, mittel, schlecht, ganz schlecht und die dann eben in 2 oder 3 Kategorien als Ergebnis zusammenfasst. Da kann man natürlich dann locker so Zahlen wie 93% ausrechnen und auch andere eben. Ja, das ist irgendwie, also die Europäer, wenn man sich die Zahlen anguckt, ganz weit unten ist auch noch ein Link, wo man sich dann die Zahlen aufrufen kann, die einzelnen, also die Ergebnisse. Und es ist eben auffällig, dass eigentlich die Wichtigkeit und die Bedeutung bei den Europäern, was den Klimawandel angeht oder was diese Klimaproblematik angeht, etwas abgenommen hat, nicht so massiv, aber schon etwas abgenommen hat. Und dann aus den vielen mittelmäßigen Stimmen sozusagen zu machen, dass sie alle jetzt unbedingt wollten, dass sich ganz viel ändert und dass wir unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen, das lässt sich eigentlich daraus nicht schließen. Ne? Das tut aber hier die Pressemitteilung. Und so jubeln sie uns eine Meinung unter, die wir gar nicht haben. Ne? Und dann behaupten sie im Prinzip, sie machen das und geben ganz viel Geld aus, weil wir das ja so wollen. Ne? Das finde ich ganz schön perfide und wollte ich mal weitergereicht haben. Ich habe das gesehen bei einem YouTube-Kanal, den ich eigentlich auch vielleicht ganz gerne empfohlen hätte. Ja, vielleicht nächstes Mal habe ich jetzt vergessen mitzubringen. Ja, außerdem ist es ja auch noch so, dass viele von den Sachen sind der Ansicht, dass der Klimawandel ein ernstes Problem sei. Das ist ja nur der Anfang. Ne? Also dann geht es ja noch darum, was macht man dann? Ja, ernst ist sehr ernst, so mittelernst. Ne? So. Ja, vertritt den Standpunkt, dass der Übergang zu einer grünen Wirtschaft angesichts der Energiespitzen und der Bedenken hinsichtlich der Gasversorgung nach der russischen Invasion der Ukraine beschleunigt werden sollte. Ja, und mit was? Was passiert dann genau? Womit wird das abgewogen und so weiter und so fort? Ne? Also das sind ja alles offene Fragestellungen. So in der Theorie, ja, kannst du den Leuten auch sagen, bist du dafür, dass wir alle sterben oder bist du eher dagegen, dass wir alle sterben? Auch das so ähnlich ist das gelaufen, ganz genau. Ja, willst du, dass Oma stirbt? Und wie schlimm das für ist oder ob das nicht schlimm ist und ob das nicht besonders viel schlimm ist und so, das haben sie auch 4 oder 5 Mal abgefragt in dem ganzen Dings. Ja, EU, danke. Ja, kurz nach Großbritannien, ULEZ, das ist sowas wie eine Umweltzone in Großbritannien. Ultra Low Emission Zone. Ist noch ein bisschen strenger als hier, teilweise. Und das Ganze wird über das stadtweite Verkehrsüberwachungssystem mit Kameras und Kennzeichenerkennung und anderen Überwachungstechniken sichergestellt. Da sind die schon ein bisschen weiter als wir. Wir machen das ja nur mit den LKWs auf der Autobahn. Die machen das halt in der Londoner City, in der Londoner Innenstadt. Allerdings wurde die Zone gerade auch ausgeweitet auf den komplett London, alle 32 Bezirke. Und von Anfang an gibt es halt einen Aktivismus gegen diese Kameras, dass die Kameras zerstört werden, dass halt irgendwas hingestellt wird, dass die Sicht beeinträchtigt wird. Ziviler Ungehorsam könnte man meinen. Man sieht hier auf dem Bild das, was jetzt quasi als letzten Trend gekommen ist. Man sieht hier so eine kleine, man sieht diesen Posten, wo die Kamera dran ist. Sieht man auch CCTV Operating. Und dann ist da so eine kleine Holzkiste mit so einer kleinen süßen Fledermaus da drauf. Was macht die denn da? Ja, das ist den Umweltgesetzgebungen von Großbritannien geschuldet. Da haben die Anti-Julis-Aktivisten, mutmaßlich, die haben sich natürlich nicht dazu bekannt, eine Kampagne gestartet, dass überall oder an möglichst vielen von diesen Masten diese Boxen aufgehangen werden, was zur Folge hat, wenn dann die Kamera irgendwie verdeckt wird oder zugesprayt wird oder in der Funktionstätigkeit anderweitig beeinträchtigt wird, kann sie nicht repariert werden, bevor eine Umweltprüfung stattgefunden hat, dass da nicht eine Fledermaus drin genistet hat, weil dann würde man die Fledermaus ja stören, wenn man da Bauarbeiten dran durchführen würde. Und das ist ein kleiner Trick, der gerade versucht wird, um diese ganze Sache ein bisschen zu bekämpfen. Gut, ich meine, das sind gerade 12,50 Pfund pro Tag, die sehr, sehr viele Leute in London zahlen müssen deswegen. Und wenn sie halt auf diesen Überwachungskameras gesichtet werden, wird das automatisch denen in Rechnung gestellt. Wenn die Kameras dann natürlich nicht funktionieren, dann müssen sie vielleicht nicht zahlen, was viele Leute vielleicht gut finden. Und ein kleiner Akt des zivilen Ungehorsams aus Großbritannien, trickreich mit der Fledermaus. Ja, Batman wäre stolz. Ja, Lego-Köpfe auf Fotos. Ja, ich hatte gedacht, dass ich einen. Ich dachte, wo ich die Nachricht zuerst gesehen habe, dass es um deutsche Polizei auch gehen würde, vielleicht. Aber hier geht es um kalifornische Polizei. Die haben quasi einen Spagat zwischen Datenschutz und Täterschutz versucht und im Endeffekt auf den ganzen Mugshots und Suspect-Fotos. Diese Lego-Köpfe gemacht. Nur bei Leuten, die aktiv zur Fahndung ausgeschrieben sind, wird davon Abstand gehalten. Da gibt es halt ein kalifornisches Datenschutzrecht und jetzt hat Lego sich bei denen gemeldet und darum gebeten, könntet ihr das bitte lassen? Da wollen wir nicht so mit assoziiert werden, auch wenn wir es lustig finden. Wir wollen jetzt nicht klagen, aber lasst das doch mal bitte. Und die haben natürlich gesagt, lassen wir das doch mal. Und finde ich einfach nur lustig. Gut, dann nimmt man einfach einen Smiley oder sowas, wenn man das unbedingt so spielerisch machen will. Und es hat ja eine lange Tradition mit den Mugshots in Amerika. Das ist ja ein bisschen anders als hier. Gibt es Sachen wie Mugshot Monday und so. Und ja, schon lustig. Oder anders. Ja, Donald Trump. Ja, Donald Trump hat Immobilien im Wert zu hoch angegeben. Die Banken, die diese als Sicherheit benutzt haben, haben sich zwar nicht beeinträchtigt gefühlt dadurch, hatten auch keinen finanziellen Schaden, aber das New Yorker Gericht hat ja eine Auflage verhängt, dass da eine Geldstrafe zu zahlen ist und gleichzeitig wurde eine Kaution in exorbitant absurder Höhe quasi gefordert, wo absehbar war, dass sie reduziert werden muss, weil es einfach wirklich über jedes Ziel hinausgeschossen ist. Selbst 175 Millionen US-Dollar, die jetzt von Trump hinterlegt werden müssen, ist immer noch eine stolze Summe. Allerdings nicht in so utopischen Höhen wie 450 Millionen US-Dollar. Da wurde viel gewitzelt, Donald Trump ist pleite, der hat gar nicht so viel Geld. Tatsächlich ist es ja so, dass er argumentiert hat, um diese große Summe, die überzogen ist, aufzubringen, müsste ich zwangsverkaufen und da hätte ich einen zusätzlichen finanziellen Verlust und deswegen ist es nicht gerechtfertigt und deswegen wurde die Summe jetzt reduziert. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, ist aber auch ziemlicher Fake, dieser Prozess, oder? Ich habe es ja von Anfang an gesagt, dass das Urteil an sich ist schwierig. Wird in Amerika auch von vielen Immobilienanlegern kritisch gesehen, weil sie halt denken, okay, es könnte halt sein, dass viele Leute deswegen jetzt angeklagt werden könnten. Die Staatsanwältin wurde aber wieder gewählt, um genau das zu machen, ne? Was sie dann auch versprochen hatte vorher eben. Tja. So das mit der Wahl der Staatsanwälte halt in Amerika, ne? Tja, aber der Trump kann sich im Moment wieder freuen, weil er hat gerade ja einen Börsengang hingelegt, wo er gut Reibach gemacht hat mit seiner Trump-Media-Gruppe und dann dieses für ihn bessere Gerichtsurteil. Ich meine, es ist ja weiterhin ziemlich seltsam. Weiterhin darf er ja in New York auch keine Geschäftstätigkeit nachgehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das tatsächlich vonstatten gehen soll. Weil ich ja gedacht hatte, wäre er auch zu irgendwelchen Zwangsverkäufen verpflichtet. Aber mal gucken, was da noch schickt er einen oder was. Die Trump-Show geht auf jeden Fall weiter. Ja. Und der Wahlkampf hat noch nicht mal angefangen, wirklich. Hey. Ja, EU-Kommission eröffnet ein Verfahren gegen Apple, Meta und Google. So, ja, jetzt haben sie ihr Digital Services Gesetz eingeführt, dann können sie auch die entsprechenden Verfahren eröffnen gegen Apple, Meta und Google. Ich glaube, es geht dabei, ich muss mal eben nachdenken, ich kann mal eben reingucken, wo hatten wir das hier? Es ging um so Sachen wie, ja, so Bundle-Geschichten zum Beispiel, wie es ja damals bei Microsoft war mit dem Internet Explorer zum Beispiel. Dass sie gesagt haben, das darf nicht sein, da dürft ihr das nicht so bundeln, dürft die Leute nicht gängeln oder zwingen oder sowas. Ja, und weil das alles so böse ist, muss die EU dann eben jetzt dagegen klagen, die hätten Auflagen nicht eingehalten oder erfüllt, teilt die EU-Kommission mit. Ne? Ja, sowas Wichtiges wird da verhandelt, ausgedealt. Das kommt mir vor allen Dingen alles ein bisschen komisch vor, weil wenn sie sagen, also bei Apple ist das ja eigentlich schon seit einer ganzen Weile so, dass man diese Standard-Apps, die dabei sind, alle wieder deinstallieren kann, wenn man das will. E-Mail-Programm und ja. Browser und alles. Und auch mit diesen App-Stores, das ist ja angeblich seit der letzten Version so, dass man da jetzt auch eigene App-Stores irgendwie bauen kann, die dann aber irgendwo angenommen werden müssen und so, wo ich dann gespannt bin, was da draus wird oder so. Aus meiner Sicht ist es einfach nur so ein Ding von wegen, irgendwelche Bürokraten wissen da nicht, was aktuell irgendwie ist oder so. Und da öffnet man mal das Verfahren. Apple wurde da auch gelobt und hat das auch als Geschäftskonzept gehabt, dass sie da besonders sicher sind und so weiter, dass sie da nicht jeden Scheiß reinlassen in ihren App Store und so. Jetzt machen sie denn noch die Art und das Konzept kaputt oder was von der EU? Naja, das soll schon irgendwie auch dieser App Store muss da irgendwie abgenommen werden oder so, kann da auch nicht alles sein oder irgendwie so. Ja. Aber ja. Ich finde es nur, also diese Meldung finde ich irgendwie merkwürdig. Ich habe mir das auch durchgelesen und dachte mir nur so die ganze Zeit, hä, ich meine, das haben sie doch jetzt irgendwie schon angepasst. Reicht das dann irgendwie nicht oder wie? Und das ist meiner Sicht einfach nur Unwissen über was da aktuell irgendwie ist und wahrscheinlich überhaupt nichts mehr rumkommen. Es ist nur, dass man da jetzt irgendwie losrennen muss und mit den Leuten wieder sagen muss, ja, wir kümmern uns, jetzt kümmern wir uns hier. Das ist alles ganz wichtig. Es ist gut, dass wir jetzt dieses Gesetz gemacht haben, weil die ganzen Stellen, die wir jetzt geschaffen haben, hier von Leuten, die was zu tun brauchen, da wird jetzt hier jeder erstmal abgemahnt hier. Ja, wir würden so gerne ein bisschen Geld einsammeln bei denen. Hier gibt es Milliardenstrafen, heißt das angeblich, wenn sie ihre Marktmacht ausnutzen. Ja, nun, ihre Marktmacht ausnutzen. So ungewöhnlich, ne? Tja, Swift planning to launch new central bank digital currency platform. Hatte ich schon mal drüber gesprochen, da gab es einen ersten Testlauf. Dieser erste Testlauf ist jetzt abgeschlossen. Im Endeffekt soll hier eine Plattform gestartet werden, dass Banken, Zentralbanken von verschiedenen Ländern sich quasi zentralisieren über Swift, was ja auch schon ein Zahlungsverkehrssystem ist, was derzeit benutzt wird, von uns allen auch. Und anstatt, was ja ein Ansatz ist von diesen ganzen Blockchain-basierten Zahlungssystemen, wenn man 100 Zentralbanken hat, die ein CBDC haben, dann könnten die ja alle untereinander direkt die Transaktion machen und man hätte ein dezentrales Netz. Und hier sagt Swift, nein, das ist doch alles viel besser und viel effizienter, wenn wir das zentralisiert machen über das Swift-System. Also nicht nur zentralisiert über die Zentralbanken, sondern zusätzlich zentralisiert über das SWIFT-System als eine von verschiedenen internationalen Zahlungsplattformen. Darüber steht dann nochmal die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Aber es sind ja nicht alle Länder weltweit im SWIFT-System, ne, wie Russland und so zum Beispiel im Moment. Ne? Deswegen wird es da, wenn perspektivisch Russland auch eine digitale Zentralbankwährung hat, brauchen die ja auch irgendwie einen Zusammenschluss aus verschiedenen Ländern. Also SWIFT wird versucht, weiterhin die marktdominante Stellung beizubehalten, die es hatte immer, auch immer noch hat. Und bei dem jetzt derzeitigen Testlauf mit verschiedenen Banken, auch der Deutschen Bank und der Deutschen Zentralbank, die haben auch daran teilgenommen, wurde beispielsweise untersucht, müssen wir neue technische Systeme schalten oder können wir die bestehende Bankinfrastruktur so umrüsten, dass wir unser CBDC-Settlement-System über die bestehende Bankinfrastruktur laufen lassen können, was natürlich ein Kostenfaktor wäre, den die Banken gerne hätten, dass sie da nicht komplett neue Systeme bauen müssen oder zumindest teilweise die alten Systeme benutzen können und hier sowohl für die Commercial- und Central Bank Settlement wurde das System getestet, also Zentralbanken untereinander und Geschäftsbanken in verschiedenen Ländern untereinander können über dieses System Settlement machen. Und gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Tokenized Assets über diese CBDCs zu verwalten und zu handeln. Tokenized Assets kann im Endeffekt alles sein, was tokenized wird von der Zentralbank und halt in die Berechnung, wie viel Wert hat der CBDC des Landes. Es führt so weit, da kommen wir nochmal, wenn es näher an Release ist, kommen wir da nochmal drauf. Wie kriegt der CBDC überhaupt seinen Wert im Gegensatz zu den Zentralbankwährungen, die wir jetzt derzeit haben? Das wird ja auch sich verändern. Ja, im Endeffekt, hier wird gesagt, innerhalb von 12 Monaten ist das System bereit. Und die gehen auch davon aus, dass innerhalb von 12 bis 24 Monaten die meisten großen Zentralbanken ihre Pilotprojekte über dieses System dann starten können. Also 12 bis 24 Monate, bis wir die digitale Zentralbankwährung zumindest in Pilotphasen bekommen, heißt, keine Ahnung, vielleicht ein paar Millionen Nutzer erstmal zum Testen. In Deutschland, sage ich jetzt mal, auf Deutschland gesehen. Ja, spannende Zeiten. Ja, und bei solchen Zentralbankwährungen und vor allem Währungen, die gar nicht mehr durch Papier oder andere Sachen gedeckt sind, beziehungsweise wenn es kein Bargeld mehr gibt, da ist es natürlich sehr wichtig, dass Strom da ist natürlich und dass die Systeme so gebaut sind, dass da nicht viel schief gehen kann. Hier ist jetzt gerade in Äthiopien was passiert bei einem relativ ausgereiften System, das System der automatischen Kassen, Tresoren, die wir Geldautomaten nennen. Ne? Das ist ja ein ziemlich ausgereiftes System. Da ist in Äthiopien Folgendes passiert. Die Kontostände wurden, also die Datenbank, wo die Kontostände in Echtzeit abgerufen werden konnten von den Geldautomaten, die war nicht erreichbar und dann hat der Automat einfach alles ausgezahlt. Ne? Also jeder Auszahlungswunsch quasi stattgegeben, weil der Kontostand nicht geprüft werden konnte. Mit der Rückmeldung ist nicht verfügbar. Und anstatt, dass der Geldautomat dann Fehlermeldung ausgegeben hat, hat er einfach gesagt, hier hast du dein Geld. Ja, haben einige Studenten ausgenutzt, einige Tausende. 31 Millionen Euro äquivalent oder US-Dollar-Äquivalent wurden, wurden abgehoben, aber die ganze Sache, also um 1 Uhr nachts hat sich das wie ein Lauffeuer an den Universitäten verbreitet und ja, da haben sich alle gefreut, aber das Problem ist, ja, alles konnte zurückverfolgt werden, konnten über, also rund Stand vor ein paar Tagen 78% wurden bereits zurückgezahlt und die Namen von mehr als 500 Personen wurden veröffentlicht, die das Guthaben noch nicht zurückgegeben haben. Also auch so, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Feindesliste ist, aber ja gut, ich meine, es hat jetzt kein Happy End für die Leute gehabt da, aber die haben sich zumindest im Moment gefreut. Und es zeigt natürlich, wie vertrauenswürdig diese ganzen Systeme sind. Selbst bei ausgereiften Systemen kann ja nie was schiefgehen. Deswegen nennt man die Systeme ja ausgereift. Ja, in Dresden gab es einen Antrag von der AfD, den andere auch zugestimmt haben, der also verabschiedet wurde, zur Einführung einer Bezahlkarte. Und der Bürgermeister, ein FDP-Politiker, hat das dann aber nicht umgesetzt. Und der sagt also, das sei so zu teuer, wie die das jetzt extra machen wollen und wartet darauf, dass also ein System eingeführt wird vom darüber liegenden, also von dem Land oder vom Bund oder so. Ich glaube, der Bund hat da ja auch irgendwas verabschiedet oder so. Habe ich mich jetzt aber nicht näher mit beschäftigt. Steht ja auch in dem Artikel nicht drin, aber irgendwas ist da wohl in der Mache. Und er meint, wenn man jetzt da selber was macht, dann wird es wohl zu teuer. Aber natürlich wurde davon jetzt immer nur so die Überschrift auf sozialen Medien verteilt. Und es hieß von wegen, ja, also aus beiden Seiten eigentlich, die Linken haben sich darüber aufgeregt, dass man dem AfD-Antrag zustimmt, andere haben sich darüber aufgeregt, dass das dann nicht gemacht wird und der böse Bürgermeister sagt nein. Ja, das ist da der Stand der Dinge. Was ein Hickhack. Ja, im Fleisch klebt fest, komischerweise. Also es ist ein Phänomen hier entdeckt worden. Hydrogel und Gewebe sind mit elektrischer Hilfe dauerhaft an festen Oberflächen anklebt und ablösbar, heißt es. Das könnte für Robotik und Medizin hilfreich sein. Ich kann mir da schon einiges vorstellen, was da passieren könnte, was man da entwickeln könnte. Ganz kurz mal zu dem, wie so es gemacht wird. So ein Fördersystem für Till Lindemann, oder wie? Alles Mögliche, ey. Alles Mögliche. Vor allen Dingen irgendwelche Hilfen für Behinderte, für Amputierte oder sowas. Ne? Muskelfleisch sozusagen nachstellen, das an Knochen klebt, da kannst du viel mitmachen. Ne? Es ist seltsam, dass dieses Phänomen erst jetzt entdeckt wurde. In vielen Laboren sind Lebensmittel tabu, nicht allerdings im Reich von Srinivasaraghavan an der Universität of Maryland in den USA. Dort testete sein Team kürzlich, wie gut Hühnerfleisch, Blaubeeren und Bananen an Elektroden aus Metallen oder Graphit haften, wenn sie zuvor kurzzeitig einem elektrischen Feld ausgesetzt wurden. Also wahrscheinlich haben die dann ein bisschen, keine Ahnung, das Gegenteil von Elektroden, Positronen, keine Ahnung, und ziehen sich dann an. So. Auch Proben künstlicher und natürlicher Hydrogele, etwa aus Gelatine und Alginaten, wurden geprüft. Es ging kurz gesagt darum, weiche Materialien mit einem hohen Wassergehalt an feste Oberflächen zu binden. Ja, ich denke mal, das ist ein Trick, der eben ja, in der Materialkunde sozusagen genau ein Problem ist. Ja, am Ende haben sie da ganz viele Sachen miteinander verbunden und es hat irgendwie super geklappt. Hatten da mal Schwierigkeiten bei der Ausrichtung an einer Stelle oder so. Also es ist halt noch nicht ganz ausgereift, das Verfahren, aber macht halt einen sehr guten Eindruck, dass man jetzt eben, ja, wie gesagt, weiche Sachen an stabilen Gegenständen festmachen kann. Mit ein bisschen Strom. Finde ich geil. Also das mit dem elektrischen Feld ist vielleicht doch noch nicht so auserforscht. Schönerweise. Ja, auch schön, wenn alles schon erforscht wäre. Ne? Schlimm, wenn alles schon erforscht wäre. Oder wie der Kammerjäger sagt, cybernetische Gebilde in einer Hülle aus lebendem Gewebe. Ja, hätte die Rügenwalder Mühle das vorher gewusst. Ja, können die vielleicht ganze Organismen mitschaffen. Wer weiß, was dann hier Boston Dynamics draus macht. Apropos alles schon erfunden. Mhm. Die Republika startet ja wieder in 2 Monaten. Und die haben jetzt erste Auszüge aus ihrem Programm veröffentlicht. Unter anderem sehen wir hier die RP24-Sprecherin Emilia Reuk. Und die möchte, also es sind nur sinnvolle Dinge hier, nämlich ein Paradigmenwechsel vom Kapital zu Liebe. Ich bringe euch Liebe. Ohne die Arbeit der Liebe bricht alles zusammen. Allerdings räumen wir ihren keinen zentralen Stellenwert ein. Die Autorin und Politikwissenschaftlerin fordert einen Paradigmenwechsel. Alter, kennst du dieses Lied von John Lennon und Paul McCartney, Emilia? Weil die haben alte das weiße Männer durchgekaut. Also. Aber komm du ruhig auch nochmal. All you need is Republika. Okay, das sind die Menschen hier. Also ich hatte auf jeden Fall auch... Achso, ich bin, glaube ich, auf Programm gegangen oder so. Wo war denn das? Also auf dem Handy konnte ich mir auf jeden Fall auch schon irgendwelche Programmpunkte angucken. Aber hier sind jetzt irgendwie... Programm. Um rechts Programm, ja. Nee, da war ich eben. Nee, hier war es. Hier war es. Tackling harmful online comments. Ja, genau. Targeted E-Mail Feedback, oh mein Gott. Nora. Das ist alles wieder mit dabei. Mohammed Anjahid. Zukünftige Generationen einbeziehen. Tourt er immer noch mit seinem Nordafrika-Sexbuch? Ja, tut er. Oh Mann. Und Katharina Nokun, die Maschen der Brandstifter. Und auch mit Brandstifter wird sie hier wieder nicht Black Lives Matter meinen, sondern andere Leute. Mann, das ist aber auch same stage, same speakers. Ja, total, ey. Ach, die Frau Mönch. Genau. Agro-Araber, Remigration und die deutsche Debatte um den Krieg in Nahost, das wird super. Also bei ihr erwarte ich das. Also Frau Reuk ist bei mir auch eine Kandidatin, Frau Hübsch ist auch eine Kandidatin für den Skandal mit Ansage, den es da mit Sicherheit geben wird bei der Republika, wo es irgend so ein die bösen Israelis Krempel da irgendwie. Aha, Digitalisierung des Zahlungsverkehrs und soziale Ungleichheit. Geht es etwa darum, wie man bei einer programmierenden Zentralbankwährung vielleicht gewisse soziale Faktoren einbeziehen kann, was die Kaufkraft angeht und sowas? Digitale Drogen, dauerhaftes Daddeln, Doomscrolling und die Distanzierung davon. Also die Veranstaltung des Daddeln. Ja, wie gesagt, das sind hier erstmal nur so ein paar Sachen, aber es ist schon sehr viel. MTV Tante ist auch wieder dabei, da hatten wir uns ja beim letzten Mal angeguckt. Zum Thema KI, jetzt wieder sowas ähnliches. Fortschritt ist halt schlecht bei dem Typen, kennen wir ja. Diesmal redet er auf Englisch. Vielleicht versteht man ihn da besser, keine Ahnung. Ja, und dieses Checks und Balance machen die Checks und Banks. Balance ist ja False Balancing, ne? Dieses Who Cares, das beziehen sie natürlich auch häufig auf die Care-Arbeit und dann geht es alle Nase lang um Miro Dittrich. Genau, und dann geht es alle Nase lang um Terror. Um AfD, Abschiebe, Remigrationsgeheimtreffen, wir werden alle sterben. Da sind hier mehrere Beiträge bei denen hier schon, da kommen bestimmt noch mehr dazu. Jung- und Rechtsextremen, das ist bestimmt auch toll mit Nina Theresa Heinrich. Lehmann, erinnert euch noch an die? Das ist Fräulein, wir brauchen wegen Marxismus Periodengerechtigkeit, die jetzt auch irgendwie bei der AMA-Stiftung gelandet ist. Dirty Little Secrets, Musikindustrie. Hallo, Herr Lindemann. Auch gut. Ne, da müsste auch ein Affe eigentlich auftreten. Ein Affe müsste eigentlich auch auftreten. Rammstein soll das Abschlusskonzert machen. Mit so undercover ein bisschen oder so. Da lässt man sich was einfallen. Schönes Thema. Meine, ist nicht so schwer. Queer Mutants, Modes to Cultivate. Cultivate Genetic Resistance, what? Ein Perspektivwechsel für den Migrationsdiskurs. Ja, ja, auf jeden Fall. Das brauchen wir alles. Weil der wird halt falsch geführt, ne? Also nicht in unserem Sinne. Ja. Auch wird nicht genug drüber geredet auch. Queer Mutants. How to sue big tech, wie die Zivilgesellschaft Tech-Unternehmen die Stirn bietet. Ah, ja. Demo-Hype. Communities ohne Hass. Die Community Management, die hatten wir ja auch schon mal. Schon wieder die gleichen. Empowernde Moderation. Löschend ist empowernd, ja. Oh, Hunde sind auch nur Menschen, das ist ja ein toller Titel. Oh, das ist gut. Die schlechte Debatten, die Demokratie gefährden, das ist mit dieser Dame, die so ein Lazy Eye hat. Die hatten wir auch schon ein paar Mal. Direkt daneben, das ist bestimmt gut. Ja. Mist Schucksnick. Treffen sich eine AfDler, eine feministische Stadtplanerin und ein Wirtschaftsboss. Ja. Oh Gott. Tänze, Trends und Todesfälle. Die Dame vom Missy-Magazin, ja. Und auch unten rechts der Geheimsache Wasser, wie Regierung Deals und Daten zu Trinkwasser verheimlichen. Sicher interessant, aber käme halt für jemanden, der nicht aus eurem Spektrum ist, würdet ihr alle mit dem Finger auf ihn zeigen und Verschwörungstheorien. Ja, aber ich meine, sagen wir es mal so, anhand von solchen Themen sieht man eigentlich, ne, es sind doch einzelne Talks, wo es halt um solche Themen geht. Das andere ist alles Kulturmarxismus, ne? Und das halt auch, ich meine, klar, über diese Netzthemen zu reden, kritisch zu berichten, ist gut, wenn die es machen, aber wenn, ja, der Fokus dann doch immer bei den querfeministischen Theorien und sowas ist und ja, wir müssen den Marxismus voranbringen und den Kapitalismus zerstören, dann ist es natürlich auch nicht hilfreich. Und Raul hält auch den gleichen Vortrag wie immer. Ein Geheimplan gegen Deutschland war auch wieder dabei. Mhm. Bin ich gleich darüber. Ja, ich weiß. Ja. Mirjam Peters sagt mir da auch irgendwas. Humor in der Klimakrise, weil die ja so lustig immer drauf sind. Jugendliche Sexualität im Internet. Okay. Oh oh. Revolution im Bildungssystem. Kompetenzen statt Noten durch Open Educational Badges. Also sozusagen die Teilnahmeurkunde. Hervorragend. Wird helfen. Kitchen Politics. Machen die Japaner und die Südkoreaner und alle, die wirklich gute Bildung haben, auch so. Was jetzt schon die fünfte von sechs Seiten und ich habe den magischen Namen noch nicht gelesen. Die war noch nicht dabei, glaube ich. Oh, ich habe sie noch nicht gesehen. Oh, nie wieder Kosmos vom utopischen Erzählen in totalitären Systemen. Okay. Niemand erklärt das könnte vielleicht interessant sein. Hängt davon ab, was da als totalitäres System bezeichnet wird. Ethischer Journalismus. Wie berichten wir über Krisen? Ja, natürlich mit Haltung. Ethics in Journalism, da sind wir angekommen, oder was? Genau, das Tolle ist, dass Vasili Golub dabei, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, die Story, den habe ich ja mal getroffen bei der Journalistenverband Niedersachsen Diversitätstagung. Das war der gute Mensch, der sich darüber beschwert hat, dass man ihn dafür rekrutiert, über die Krim und Russland zu berichten, nur weil er Russisch spricht, und er hat das so quasi so hingedreht, als wäre das so eine Art Diskriminierung und Rassismus, dass man da auf die Idee kommt, dass er dafür geeignet ist. Der gleiche Mensch, der jetzt von allen hochgepriesen wird für seine Ukraine-Berichterstattung. Ja, ja, Vassili. Kommentarspalten ohne Hate. Wenn künstliche Intelligenz das Gehirn lesen kann. Philip K. Dick lässt grüßen. Ich setze $2 darauf, dass er irgendwann in seinem Vortrag Philip K. Dick... Ja, aber guck mal hier, die Tech-Giganten, die nehmen den DSA gar nicht, setzen es gar nicht um. Also wir sind jetzt schon. Das schwarze Auge wird es hier einsetzen. AI, mein Arsch. Oh, mit Wikipedia machst du dann nur ein freies Internet. Yes. Mm, ja. Alles super. Mhm. Ja, freies Internet, was wir kontrollieren, ne? Das ist ja das. Ja. Die kleine Lehre. Digitalpolitische Zivilgesellschaft stärken. Ah, oh, Werbung für mit die Frau von Rodenberg vom Hate Aid. Yes. Und Herrn Beckedahl. Und Beckedahl. Uiuiui. Against Automated Fortress Europe. Mhm. Und dann Jan. Und da unten kommen sie mit ihrem immer gleichen Spiel. Why should I care about the Holocaust? Neue Zugänge mit digitalen Spielen. Seit Jahren das gleiche. Aber das wird's bringen. Oh, Gender Sleep Gag. Gap. Ja. Ich dreh durch. Bin ich auch drüber gestolpert, ja. Wer müde ist, kann nicht sorgen. Who cares, sag ich. Eine neue Schlafkultur. Ja, Mann. Bestimmt Schlafkultur mit Karl Marx. Mit Karl Marx schläft es sich am besten wahrscheinlich. Boom, Bust und Benko. Was kümmert uns die Millionen? Alter? Boom, boom, boom, boom. Alles muss man selber machen, was wir ändern müssen, damit sich was ändert. Oder auch alles verändert sich, wenn du was veränderst. Tonsteine scherben 1970. Also, guter Song, ja. Ja, aber ich meine, kriegt halt irgendwie. Ist halt, wenn du ein oh Gott, immer diese. Es wird wieder eine Kalenderspruch, Republika, wie jedes Jahr. Sehr gut, wir haben ChatGPT zum Abi geschickt. 6 in Sport leider durchgefallen. Hallo Mama, hallo Papa, ein Backscamming-Guide gegen digitale Enkeltricks. Super. Davon mehr bitte. Das ist hier der Liberalismus-Trick, wo man so tut. Jetzt, wenn man nur an Freiheit interessiert und an gutem Zusammenleben und offenen Gesellschaften und so. Oh, Arne Semsrott spricht darüber, was passiert, wenn die AfD... Machtübernahme. Was tun, wenn die AfD an die Regierung kommt, ist natürlich... Machtübernahme. Klingt wie Wannsee-Konferenz. Ja. Die Colonize. Ja. Ja, da kommt auch auf gar keinen Fall irgendwas gegen Israel drin vor. Beim Dekolonialisieren. AfD da meine Lieblingsausrede, nur Krisen, Kriege, Katastrophen, die Medienhäuser mit zunehmender Nachrichtenmüdigkeit. Nachrichtenmüdigkeit, das gibt's ja. Das ist natürlich, das die, ist Leute, der Grund, ja. Die Leute sagen, ach, wenn das wieder nur ein Krieg ist, dann will ich das gar nicht wissen. Genau, sagen die, da gucke ich gar nicht. Ach, nur eine Krise, dann ist ja egal. Nicht, dass die Leute vielleicht andere Medien inzwischen konsumieren oder versuchen, sich anderswo zu informieren über Dinge, die ihr nicht aussprecht. Das ist vielleicht interessant hier, X-Base, die unglaubliche Story der interaktiven ZDF-Sendung. Was sehen. Kann ich mich nicht erinnern. War das besser als Hugo? X-Base. War das besser als Hugo? Keine Ahnung, ich kenn's nicht. Ich war auch kennenlernen. So, glaube ich, so Computerspielabschnitte, oder? War das nicht so, dass du dann irgendwas am Computer zocken musstest? Brauchte man nicht irgendwie eine besondere Fernbedienung dafür oder so? Kann sein. Das ist wie... Über Sat 1 mit dem Hugo oder wie heißt es, wo man einen Tasten am Telefon drücken muss. Piep, piep, piep, piep. Da haben die Sender gute Kohle gemacht. Teilweise so. Klar. Oh. Ja, ich würde auf Reset drücken, aber es hilft nicht. Und er ist jetzt gar nicht dabei? Nee, Freunde. Ingrid ist noch nicht dabei, aber es heißt nicht, dass Ingrid nicht noch auftaucht. Aber auch Kybra. Aber vielleicht ist das zu offensichtlich, dass Kybra nicht mehr geht, aber wenn man die Rolk einlädt und die Hübsch, dann kann man Kybra eigentlich auch einladen. Frau Hohenberg ist ja auch da. In den täglichen Sendungen wurden bei diversen Computer- und Konsolenspielen zu Studiogästen sowie Spielern, die von zu Hause per Touchtone, also büb, büb, büb, büb, oder von mobilen Terminals in Wobis-Filialen teilnahmen. Oh. Ein Tagessieger im Spiel. Okay. Wie geil in Wobis-Filialen hupen, wer es kennt. Ja. Da habe ich meinen ersten Computer gekauft. It's mein ersten PC im Colani Design Tower. Ja, das war's schon wieder. Wir freuen uns drauf, auf die Republika. Naja, freuen, in Anführungsstrichen. Genau. Wir freuen uns. Irgendwer muss es ja machen. Ab morgen ist die Republika auf jeden Fall einfacher zu ertragen, wenn man das möchte. Aber kifft genau. Nicht so viel. Ach, so, jetzt verstehe ich es. Ja. Die paar Gramm da, 25. Republika ist doch Opium für die Zivilgesellschaft, oder? Oh ja. Oh, Chris, Chris, Chris. Das war hart, Chris. Meine Ohren sind, glaube ich, gerade geplatzt. Hast du den Osterhasen angelockt? Ja, ne? Denk dran, bis Mitternacht noch ja. Unangezündet lassen. Ja, aber es ist ja... Und nicht im Wald kiffen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, das habe ich mir selber angebaut oder so in 3 Stunden. Das ist, wenn du jetzt eine Pflanze aus dem Trockenschrank nehmen würdest, wäre das in Ordnung. Also, ich bin mal gespannt, wie das gehandhabt wird, alles. Das ist ja alles nicht so ganz klar. Ja, ich finde am besten, dass man im Raucherclub nicht rauchen darf. Und denk dran, nichts aus Holland mitbringen, das ist weiterhin illegale Einfuhr, weil, ja, gerade die Leute im Grenzgebiet, seid vorsichtig, ihr wisst, wie das geht. Immer schön aufschreiben, ne, wo ihr gekauft habt, was gekauft wurde, wie viel gekauft wurde. Und den Sucht-, Drogen- und Jugendbeauftragten kurz informieren, wer da war am Tag, ne? Ja, Brandschutz, Gornoki, Brandschutz. Das ist wichtig. Und ja. Ja, genau, Brandschutz. Geht in den Wald. Nein, man darf aber gar nicht rauchen, brauchst du keinen Brandschutz. Ne? Im Wald darfst du gar nicht rauchen. Nein, im Raucherclub darfst du nicht rauchen. Ach so. In dem neuen. Da darf man nicht rauchen. Nee, das ist der Konsum ist da verboten, was auch wieder so. Aber vor der Tür darfst du rauchen, praktisch. Wenn keine Schule in der Nähe ist. Richtig. Ach, aber es geht doch irgendwie auch nicht blöder, oder? Weiß nicht. Nee. Ein Social Club wollten sie doch nachmachen aus Spanien, der und dann nicht sozial. Leider nicht sozial. Ja, warum nicht da irgendwie einen Betreiber drin haben, der das halt irgendwie auch als kleines Café, wo man halt auch. Ja, warum wir nicht? Weil wir aktuell Sozialisten an der Macht haben und die gönnen nun mal den Handelnden ihren Gewinn nicht. Ganz einfach. Nee, der müsste ja gar nicht damit handeln. Das wäre ein Café und da könnten die Leute aus dem Social Club. Auch ihr im Social Club, angebautes Social Club. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin weiterhin hoch skeptisch, weil die Regulierung ist noch viel komplizierter geworden. Jo. Und ich meine, es ist irgendwie auch erlaubt. Es gibt rechtliche Fallen bei dieser ganzen Angelegenheit. Mhm. Ne, so, ohne dass ich da jetzt rechtliche Auskunft zu geben kann. Aber ich habe zum Beispiel auch irgendwas gelesen, wenn jemand irgendwie was rumliegen hat, irgendwo in der Tasche oder sowas, und dann sagt man, okay, das ist von mehreren Leuten, dann ist es schon gemeinschaftlicher Besitz und dann ist es schon wieder nicht legal und solche Sachen. Du darfst deinem Kumpel auch eigentlich nicht an den Joint ziehen lassen. Ja, und das sind halt alles nur so Feinheiten. Und ich meine, dass sich die Parteien das halt als Wahlkampfversprechen wollen sie es auch weiter behalten. Ja, deswegen eine stufenweise Umsetzung bietet denen weiterhin Raum, da dann wieder Potenzial abzuschöpfen. Und ob das jetzt, vielleicht sagen sie auch, ach, das ist eine Katastrophe, auf einmal ist die Jugendkriminalität so hoch. Liegt alles nur daran, wir müssen das wieder rückgängig machen. Kann mir viel vorstellen. Naja, aber gespannt. Es ist weiterhin, ja. Wirst du halt eben nicht das Erlebnis haben, dass du ganz gemütlich da in deinem Laden sitzt in Holland oder ja, vor allem in Holland halt. Na, das sind ja rückgängig machen, ist glaube ich nicht Menschen. In Deutschland kann man nicht ohne weiteres die Gesetze von der vorgängigen Regierung zurücknehmen, soweit ich das verstanden habe. Naja, warten wir erstmal, bis Mitternacht ist. So. Ja. Dein Wort in Grundgesetzesohren. Ja, nun, wenn man will, geht dann meistens doch irgendwie. Ja, das wird schon gehen. Aber ich habe ja eher diese düstere Vermutung, dass das Gesetz so beschissen ist, weil sie damit einfach sagen wollen, nee, ging nicht, tschüss. Mal sehen. Ja. Ja, dann. Fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was ihr schadet. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin. Es ist sehr gut und bald sehr kommen gut. Auch neue Inhalte. Ich arbeite dran. Top aktuell. Naja. Ja. Ha, ja. Geht's nächsten Sonntag weiter? Oder morgen nicht, ne? Oder? Nee, nächsten Sonntag. Ach so, nee. Nächsten Sonntag geht es weiter. Ja. Wir sehen uns im April. Das muss ja reichen. Wann ist denn mal wieder Politikpause? So Sommer- oder Winterpause. Das ist meistens entspannt an der Zeit. Ich weiß es auch nicht. Der Frühling kommt. Und die Amerikaner werden ihren Präsidenten im November oder was, ne? Ja. Tja. Remember, remember. Lasst euch keine Zeit stehlen. Mhm. Ja, gut. Die ist doch schon weg. Das ist ja Captain Hindsight jetzt. Die Sommerzeit stellt man noch ein Jahr vor, dann ist die Zeit ja weg, stimmt. Na Mensch. Ja, wir kriegen sie wieder, habe ich gelesen, so wie die CO2-Abgabe und so. Irgendwann. Aufs Konto. Ja. Aufs Langzeitkonto. Dann, wenn das Geld schon so verwässert ist, dass sich das auch nicht mehr lohnt. Ne? Genau. Ja. In diesem Sinne. Ja, genau, morgen werden die Niederländer kommen und sie werden uns alle niederwerfen. Ja. Bereits. Ja, nee. Es heißt ja, der Russe kommt, das habe ich als Kind auch schon gehört. Der Russe kommt, ne? Dann muss er aufpassen. Mama, die Russen kommen. Tunkt sein, der russische Niederländer tunkt seinen Joint in Wodka und. Macht's gut. Ciao, ciao.